Im Zeitalter der fehlenden Medienkompetenz ist es besonders wichtig, den Anstand zu wahren. Der Meinungsfreiheit kann, zum Beispiel zwecks Höflichkeit, aus eigener Entscheidung heraus eine Grenze gezogen werden. Dass von außen Höflichkeit, Respekt oder Anerkennung abverlangt wird, ist nicht akzeptabel. Es ist repressiv. Es widerspricht unseren zivilisatorischen Errungenschaften. Es beleidigt jeden Intellekt. Zumindest sollte es das. Die Gedanken sind frei. Bleibt dennoch anständig. Das sollte man auf College Campuses einführen, so anstatt zu klatschen, dann klackern alle mit dem Mund so. Vor uns liegt Artikel 5, in uns liegt Artikel 5 und hinter uns liegt Artikel 5. Artikel 5, Akbar! Ja, hallo, auch, ja, so, willkommen. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Ich möchte nur anmerken, ich verstehe die Memes nicht. Das ist schon okay. Ich habe auch Pepe am Anfang nicht verstanden. Das geht weg. Das heißt May May. Die Memes verstehen dich auch nicht. Das heißt May May. Also, geht schon mal gut los, ne? Kampf gegen Menschenhandel, Fraunhofer, IBMT und Partnerstellen mobilen, smartphonefähigen Ultraschall-Handscanner zur Identifizierung minderjähriger Opfer vor. Genau, wir hatten dann können wir ganz viele Hassverbrechen verhindern. Wir hatten uns ja letzte Woche ein bisschen gefragt, ob es zusätzlich zum Röntgen noch andere Möglichkeiten gibt. Und in den Kommentaren hatte uns jemand dieses hier verlinkt. Was wohl, also wenn man es schon am Handy benutzen kann, wohl auch nicht so schwierig zu verwenden sein kann, denke ich mal. Es gab jetzt auch eine Meldung, dass über einen ganz einfachen Speicheltest, also auch nicht invasiv, eine Altersfeststellung relativ genau möglich ist. Also das ist wieder so, da ist wieder was aufgebauscht worden als Problem, was eigentlich nicht wirklich existiert, weil Röntgen halt nicht die einzige Möglichkeit ist. War es vor allem nicht so, dass der Arzt, der gesagt hat, das ist alles ganz, ganz fürchterlich, dass der nicht auch zeitgleich irgendein Vorsitzender in irgendeinem Flüchtlingsrat war und schon vor anderthalb Jahren gesagt hat, so auch irgendwelche Anordnungen gibt der einen Fick, er macht das halt einfach trotzdem, was er will. Da. Ja, der ist in einer relativ hohen Stellung wohl bei Ärzte gegen den Atomkrieg und auch bei Flüchtlingshilfsorganisationen. Was halt irgendwie komisch ist, warum laden die Medien dann gerade immer den ein? Das ist ja, als würde man eine Vizorek zu jedem Thema einladen, was mit Frauen zu tun hat. Ja, Moment. Ja, stimmt. Also man könnte schon fast ein bisschen davon ausgehen, dass man man könnte jetzt auch schon fast sagen, einen Lobbyisten geholt hat. Oder dass man das Vorframen tut, weil man genau weiß, was die Person erzählt, die man sich da einlädt und man dann aus seiner Nachrichtenzeitung, seiner Nachrichtensendung einen gewissen Spin geben kann. Ja, also weißt du, theoretisch. Aber es sind ja wahrscheinlich nur unabhängige Experten und ich lese da zu viel rein. Das Video selbst, die Sendung selbst ist eigentlich okay, ausbalanciert, okay. Die zeigen da wirklich einfach nur so Realaufnahmen von diesen beiden Leuten, wie sie da miteinander umgehen und reden und haben dann so eine Einzelinterviews auch noch zwischendurch, ja. Und da ist doch ganz klar, dass dieser Dia seine Religion höher stellt als die Beziehung zu dieser Person hier. Und er sieht da überhaupt kein Problem mit, aber sie würde halt schon, die sieht darin ein Problem. Also Malvina, sie findet das nicht so toll. Sie bekennt sich dann auch als Christin und Emanze. Und die Eltern von Malvina nehmen die ja auch ganz gerne wahr, ja, aber wollen auch nicht, dass ihre Tochter zum Islam abweicht und sich hinkehrt. Ja, das Problem ist, ich bin normalerweise großer Freund davon, dass Medien für mich nichts einordnen. Also ich will halt Informationen zur Verfügung gestellt bekommen und möchte die dann für mich selber aufbereiten. Ne? Das erwarte ich halt eigentlich ein bisschen. Das Problem ist, das sehe ich bei Angeboten, dass sich an Kleine und Kleinkinder, also an Kinder und Kleinkinder richtet, da sehe ich das nochmal ein bisschen anders. Da erwarte ich schon noch so eine gewisse Form von Einordnung oder halt auch, dass man halt noch nachträglich was erklärt. Und ich habe mir das Ding auch angeguckt und es wird ja einfach gar nicht kritisch damit umgegangen. Mal abgesehen davon, dass dieser Dia, also der ist nicht 17 und der wird auch nicht 19 sein. Ja, das Facebook-Profil von dem ist ja öffentlich und man kann sich Bilder von dem angucken aus 2012. Da müsste der dann so 12, 13 gewesen sein. Und ich sage mal, wenn ihr mir einen 12- oder 13-Jährigen findet, der in dem Alter schon so einen Bartwuchs hat, wie der Typ auf den Fotos da, dann gebe ich euch 1.000 Euro sofort. Ja. Mein Tipp, der ist locker 24, 25. Das kannst du jetzt nur mit einem Ultraschallscanner feststellen. Ja, das ist ja leider gegen die Menschenwürde. Es ist ja dummerweise immer alles gegen die Menschenwürde, was dafür sorgen würde, dass der Staat nicht von vorne bis hinten beschissen wird. Ja. Ja, das ist auch diese unappetitliche Geschichte da gestern mit diesem, es gab ja einen Stream oder was vom HR oder eine Sondersendung sogar im Fernsehen, wo sie das dann nochmal diskutiert haben und sogar jemanden von der AfD eingeladen haben. Ich habe es mir leider nicht ansehen können. Hat es jemand von euch gesehen? Nee? Ich habe reingeguckt, aber das war halt, du hast halt einen dagegen gehabt, der dann halt auch noch von der AfD war, damit halt gleich klar ist, wer der Böse ist. Mhm. Und vier, die dafür waren und die das halt alles vollkommen unkritisch gesehen haben. Also es war komplett sinnlos. Ja, und inzwischen kommt ja noch dazu, dass er wohl hier vom Pierre Vogel irgendwie ja, bei Facebook die Seite Okay. Lass mich mal erzählen. Ich dachte, das war ja nur beim nächsten, deshalb. Nee, das ist jetzt hier nochmal, um zu zeigen, also diese Show in meine Welt, das hat hier schon mal eine Kontroverse ausgelöst, nämlich mit dieser Folge hier, mit diesem Beschneidungsfest. Und also da wurde hier das halt romantisiert, dass hier der Junge halt eben irgendwie da halt sein Beschneidungsfest irgendwie begleitet wurde. Und das war halt auch von Show in meine Welt. Und da gab es dann hier diese, also diverse Leute haben da halt sich drüber aufgeregt, so wie hier die Interaktiv, so ein Verein halt eben gegen Schneidung. Und da wurden auch alle möglichen Briefe halt hingeschrieben und da gab es dann lauter so Antworten so nach dem Motto, ja, das ist aber alles ganz prima und regt euch nicht auf. Und die haben da damals auch so eine Diskussion dann irgendwie gemacht, kritische Diskussion im Nachhinein, die auch nur darauf hinausgelaufen ist, dass sich die Leute halt nicht so anstellen sollen, dass sie es halt nicht richtig verstanden haben und so weiter und so fort. Also ja, insofern habe ich da jetzt auch nichts anderes von erwartet von dieser Nummer. Und ich konnte das jetzt... Ich habe versucht, danach zu suchen, wer jetzt diese Folge da jetzt von die neue Folge produziert hat, weil diese Folge mit dem Beschneidungsfest hatte auf jeden Fall die I-Frage oder I-Frage heißt sie, glaube ich, gemacht. Das ist so eine Produktionsfirma und die wiederum gehört zur Telux-Gruppe und die Telux-Gruppe ist ein Medienunternehmen, was zwei katholischen Bistümern gehört. Und deswegen geht es wohl auch bei diesem ganzen Schau in meine Welt-Ding, dieses Religionsthema, das ist da wohl irgendwie das Hauptding so. Und ich konnte das jetzt nicht finden, ob die auch diese neue Folge da produziert haben, aber diese mit dem Beschneidungsfest hatten sie damals auf jeden Fall produziert. Das heißt, uns von unseren Gebühren werden da Beiträge eingekauft bei offensichtlich religiös-weltanschaulichen Vereinigungen. Das genau. Ist doch eine schöne Sache. Also soweit ich weiß, sind das die beiden Bistümer. Das eine war, glaube ich, Wien und das andere ist hier München gewesen. Hast du denn mal nachgeprüft, ob das grundsätzlich so ist? Also es kann ja sein, dass die halt ständig da was machen. Ja, ich hab so ein bisschen, also auf der Seite Programm.ard habe ich versucht, so ein bisschen rumzuklickern, weil das ist so die einzige Seite irgendwie, wo auch mal steht, wer da mitspielt und oder quasi daran teilnimmt und wer das halt produziert hat. Aber ich konnte nicht zu allen Folgen da eine Angabe finden. Und also schau, in meine Welt ist bei IMDb, da habe ich einfach mal gerade gegoogelt, da stehen zumindest ein paar. Okay. Also Malvina Evering, Mohamed Diayadi, Direktor Marco Giacopuzzi. Ich weiß ja nicht, ob dir das weiterhilft. Nee, erstmal nicht. Und steht da jetzt, welche Produktionsfirma das gemacht hat? Hier steht, in Fulda ist es gemacht worden. Hessischer Rundfunk, Kinderkanal, Moment. Nee, nur Kinderkanal, Hessischer Rundfunk, sonst nicht. Okay, ja, das ist eben das Ding so ein bisschen. Also entweder das ist halt so, dass sie das in-house irgendwie gemacht haben und diese Folge mit dem Beschneidungsfest war irgendwie eine Auftragsgeschichte oder die machen das regelmäßig. Ich kann es nicht genau sagen. Also die lagern doch alles an ihre Produktionsfirmen aus. Die Moderatoren, die besitzen ja teilweise die Produktionsfirmen, machen da gut Kohle auf der Seite mit. Aber na gut. Also was mich wirklich interessiert, ist dieses Schauen meine Welt. Ne? Wie weit wird denn das Konzept jetzt getragen? So würden die jetzt zum Beispiel Leute einladen, die indische so Bräuche haben, bei denen eine Kuh erstmal ins Haus scheißen muss, damit das Haus gesegnet ist und dass da halt irgendwie so nicht-sanitäre Praktiken angewendet werden? Also die das hatten schon so Hinterwäldler. Ich finde meine Stereotypen erschreckend und sofort mit der Hetze auf. Die hatten, auf jeden Fall, die hatten auf jeden Fall schon so Hinterwäldler-Typen, also... Ja, Themen. Toll. Wow. Weißt du, aber alle Kulturen sind gleich. Deswegen ist Scharia genauso gut wie keine Scharia. Ja. Ja. Ja, das war hier die Sache mit dem Facebook-Like, ja, wo hier die Welt, also dass der Junge aus dem, beziehungsweise der Mann aus dem Beitrag hier den Pierre Vogel bei Facebook geliked hatte. Und hier drin wird halt eben geschrieben, dass der Hessische Rundfunk halt das auch schon festgestellt hat, ihn gefragt hat und der dann wohl gemeint hat, das wäre wegen einem Gewinnspiel gewesen, wo man einen Flug nach Mekka gewinnen konnte. Ich weiß es nicht, ob das auch noch in den Quellen hier drin ist, aber es ist doch mittlerweile auch ein... Ist das der Tweet, hast du den drin in den Quellen, der übersetzt wurde von ihm? Der Facebook-Kommentar von ihm? Nee, ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Also er hat einen Facebook-Post verfasst und den hat dann, ich glaube, das war sogar Abdel Samad, wenn ich mich nicht täusche, auf jeden Fall einer von diesen bekannten ex-muslimischen Islamkritikern, hat den dann übersetzt, weil er auf Arabisch geschrieben war und er hat dann halt auf Facebook geschrieben, mit Allahs Hilfe werde ich dazu beitragen, das deutsche Volk zu islamisieren. Das ist da, wo der auf der Kanone drauf sitzt. Richtig, genau, hat dazu ein Foto, das habe ich auch gesehen, wo er auf der Kanone sitzt. Ja, also da war nebenbei, war halt der Original-Tweet und Pierre die Übersetzung hat halt wirklich gar keinen Sinn ergeben und ich habe jetzt aber nicht geguckt, wer das weiter übersetzt hat, weil es hat vorhin auch jemand im Chat das gesagt, dass es halt mehr oder weniger so eine Triggering-Aktion ist, ja, also die hauen das jetzt mal raus und weil das ist ja, da ist ja so viel schief gelaufen, da kann man ja schon fast bösen Willen unterstellen. Ja. Nee, würde ich außerdem nicht. Außerdem gibt es noch das Detail, dass ein Gewinnspiel im Islam verboten ist. Also sowohl, wenn der Herr Vogel wirklich ein Gewinnspiel machen würde, als auch dieser junge Mann, wenn er dabei teilnimmt, begeht eine Sünde. Und inzwischen ist ja auch irgendwie raus, dass es nicht darum ging, ein Gewinnspiel zu machen, sondern dass das eine Reise war, wo man sich für bewerben konnte, um mit Pierre Vogel zur Wallfahrt nach Mekka zu fliegen. Das hätte dann 4.000 Euro gekostet. Boah, das ist cool, Mann. Wow, warum habe ich davon nichts mitbekommen? Weil du eh nicht nach Mekka darfst, du. Mann, oh, das ist so ein Kraftfeld, ne? Ja, das aber muss man auch nochmal sagen, das ist eigentlich auch irre, ne? Das sind die Einzigen, die sich's leisten, zu sagen, es gibt hier einen Ort, an den darf kein anderer. Ja. Was ist, wenn wir jetzt sagen würden, keine Ahnung, Nürnberg ist eine Stadt mit Vergangenheit. Ja, da darf keiner mehr hin. Ja? Was ist, wenn ich jetzt sage, aufs Männerklo dürfen nur Männer, ha? Ja. Das ist, und dann auf die Straßenschilder auch schreiben, nur Christen in Nürnberg. Du hast dann einfach so eine Christenstraße, eine Judenstraße, eine Deutschenstraße, eine Russenstraße. Und dann hast du so Intersektionen, das sind dann so, wo die Straßen sich kreuzen. Nein, keine Intersektionalität. Was ich mir dann halt immer frage, ist, also, wer will mir denn erzählen, dass ich halt auf irgendwelche Seiten draufgehe, da ein Gewinnspiel finde und einfach nicht checke, was das ist? Ja, das ist... Also es kommt doch keiner auf die Idee zu sagen, ja, also die NPD-Seite, die ich da geliked habe, ja, die haben mal einen Flug nach Braunau verlost zusammen mit Udo Vogt. So, ich wusste gar nicht, was das ist. Genau, ich dachte, Braunau wollte ich schon immer mal sehen. Da kann man gar nicht oft genug hinfahren. Das ist halt echt irgendwie so lächerlich, ne? Das ist wie, wenn du ein Kind erwischst, das gerade mal irgendwie Erfahrungen mit Pornografie im Internet macht und es versucht, irgendwelche Ausreden zu finden, wie, das war einfach Werbung, ich habe da aus Versehen draufgeklickt, ist nicht meins, ich weiß nicht, wie der Virus drauf kam. Das war ein Virus, ich bin hingefallen und dann genau, ist meine Hose runtergerutscht. Und plötzlich war der Pierre da und ich weiß auch nicht, wie es passiert ist. Sorry, mein kommt auf der Toilette. Dann kommt das HR rein, so, das war nur ein Gewinnspiel, ja, und der wollte ein iPad haben. 16-Jährige folgt abgeschobenen Freund nach Algerien. Ja, wahre Liebe. Ja, seid ihr doof? Liebe kennt keine Grenzen. Also, oh, Liebe ist schön und gut, aber Also man muss doch schon grenzdebil sein, um freiwillig in eine Kultur zu gehen, in der man alle Rechte abgibt, das Haus dann nicht mehr alleine verlassen darf und etc. pp. Aber guck mal, du musst jetzt sagen, no, du musst jetzt sagen, no pun intended, okay? Du hast gesagt grenzdebil, ja, und sie ist über Grenzen hinweg debil. So. Ja, aber das Hauptding ist doch halt eben, dass das einfach die wahren feministischen Länder sind. Also weiter finde ich solche. Ja, natürlich. Ja. Das, das ist halt sowas wie mit diesem 16-jährigen Mädchen, das ist ja halt das, was dabei rauskommt, wenn man halt denen das quasi den jungen Mädchen so sogar auf die Nase bindet, so hier, das sind alles liebe Menschen. Und wenn ich dann da bin in Algier, dann gehe ich erstmal auf den Slutwalk und auf die Christopher Street Day Parade und so, das wird super da. Ja, aber da muss man ein bisschen auch der 16-Jährigen ein bisschen Agency zusprechen. Also mit 16 auf die Idee zu kommen, ich heirate jetzt irgendwen und verlasse das Land, ist halt jetzt... Ich glaube, mit 16 bist du aber auch schon noch krass beeinflussbar. Und ja, schon, aber ja, weißt du... So, aber ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt eine Radikalfeministin ist, die da jetzt hingezogen ist, so wie wir das gerade irgendwie angedeutet haben. Ich denke mal schon, dass... Wenn du halt ich sag mal, ein gewisses gesellschaftliches Klima hast, dass das ja mehr oder weniger schon so wohlwollend hofiert und das... schon so mehr oder weniger auf so eine gewisse Art und Weise, jetzt nicht konkret, aber so zwischen den Zeilen auf so eine gewisse Art und Weise so als gute Tat ansieht, wenn du dich mit den armen Menschen da zusammensitzt und denen da vollkommen aufgeschlossen und positiv und unkritisch gegenübertrittst, dann kann da halt sowas bei rauskommen. Ja. Das ist halt wie in Kandeln, wo es halt Ringelpietz-Bälle da irgendwo gab, wo die dann halt junge Mädchen mit Flüchtlingen zusammengesetzt haben. Ich meine, es geht jetzt nicht darum, um Gottes Willen, man soll das nicht falsch verstehen, wenn sich da wirklich zwei finden und das Liebe ist und das eine schöne Beziehung wird, über kulturelle Grenzen hinweg, da sagt kein Mensch was gegen. Aber man muss sich halt auch bewusst sein darüber, dass da sowas halt passieren kann. Vor allen Dingen, wenn man sich weigert, bei Menschen das korrekte Alter festzustellen, dann kann es halt mal passieren, dass auf einmal eine 16-Jährige mit einem 25-Jährigen zusammen ist und der halt nicht unbedingt die besten Absichten hat. Ja, auf der anderen Seite dulden wir ja auch Heiraten mit deutlich jüngeren Mädchen, solange die schon in Syrien oder im Irak geschlossen wurden. Also ist eigentlich alles inzwischen fast egal. Dazu, ich weiß nicht, ob wir es in den Quellen drin haben, aber diese Geschichte mit den 8-jährigen Drag-Models, die da in aufgetobter Kleidung von irgendeinem Homosex-Versand irgendwie als Werbefiguren benutzt werden. Ich habe das Gefühl, wir brechen gerade echt irgendwie zusammen, was... Ja, und das Doofe ist, also, guck mal, durch genau so einen Scheiß, da kommen dann Homophobe-Vorurteile hoch, ja, und dann sitzen Schwule da und werden angefeindet wegen so einer Scheiße, weil es kleine Teile in dieser Homo-Lobby gibt, die dann so einen Müll machen. Das habe ich ja auch in einem Tweet gesagt. Also ich hoffe, dass die Homosexuellen als Community es hinkriegen, solchen Leuten sofort den Saft abzudrehen und sie wegzudrängen und zu sagen, wir wollen das hier nicht, weil sie lang genug gekämpft haben gegen die Verquickung von Homosexualität und Pädophilie. Ja, aber Abel, weißt du, was das Problem daran ist? Der Vorwurf. Aber weißt du, was das Problem daran ist? Dass sich viele Homosexuelle ja gar nicht als Homo oder als homosexuellen Community begreifen, weil das halt einfach stinknormale Menschen sind, die einfach ein ganz normaler Teil der Gesellschaft sind und die gar nicht vernetzt sind, weil die halt sagen, ich muss mich nicht mit Gleichorientierten in irgendwelchen Gruppen zusammentun. Das sind einfach normale Menschen in der Gesellschaft, die ihr Leben hier leben wollen. Und das sind dann die Angeschissenen, wenn irgendwelche Leute meinen, wir müssen jetzt hier... Aber komm, ich bin doch auch angeschissen. Wenn irgendwelche Neonazis in Berlin einen Aufmarsch haben, dann bin ich doch auch als Deutscher in der Presse international dann, oh mein Gott, Right-Wing-Extremists sind ja... Ist doch aber auch nicht richtig. Also, ja ich habe ehrlich gesagt schon das Gefühl, dass das ziemlich... ziemliches Netzwerk ist. Also ich kann mich da noch erinnern an meine Zeit beim Roten Kreuz. Und da gab es auf jeden Fall so ein paar Leute, die da halt Mitglied geworden sind, weil sie wen kannten, der da Mitglied geworden ist. Und dann, ja, dann war das Ding halt auch bekannt als das Rosa Plus eine Zeit lang. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Menge homosexueller Menschen in Deutschland gibt, die das überhaupt nicht witzig finden, was alles in ihrem Namen veranstaltet wird. Ja, das ist das Ding. Und ich würde da auch nicht Homo-Lobby zu sagen, sondern da haben wir ja hier auch schon viel drüber gesprochen, über diese Regenbogenfraktion, wie ich die halt eben nenne, die sich diesen Bereich halt eben zu eigen gemacht hat und quasi sagt, wir sprechen da jetzt für und wir sind quasi die, die es zu verantworten haben, dass es diesen Menschen jetzt gut geht Und ohne uns wäre das alles nie passiert oder so, obwohl die da einen Scheißdreck mit zu tun hatten. Das ist einfach nur das Hijacking von dem Thema. Das ist genauso wie bei den Videospielen und bei dem ganzen anderen Kram halt eben auch. Nur, dass es da halt eben auch ein riesen Einfallstor ist, weil es halt ein identitäres, also ein Thema halt eben ist, was über die eigene Identität ja handelt und auch über Sexualität handelt. Und das ist ja deren Hauptsteckenpferd halt eben. Und deswegen, ja, aber die Leute kriegen doch auch den Backlash ab. Auch wenn sie nicht Teil dieser Community sind, werden sie den Backlash im Privatleben abkriegen, wenn diese Vorurteile wieder an Aufwind gewinnen. Das ist dasselbe wie mit den Frauen und der feministischen dritten Welle. Wenn die Leute, die sagen, das ist mir egal und das interessiert mich gar nicht, was die da reden, wenn die nicht sagen, ich will das aber nicht, diesen ganzen Scheiß, wie Catherine Deneuve oder sonst wer, dann passiert auch nichts. Und dann müssen sie die Nachteile mit ertragen. Das ist doch aber bei allen Sachen so. Guck mal, bei allen Themen, die wir hier so normalerweise beackern, die so von gewissen Gruppen ins absolute, in absoluten Nonsens übertrieben werden, da ist bei all diesen Themen ist die Gefahr, dass es irgendwann einen Backlash in die andere Richtung gibt. Weil du, wenn du die Leute so lange mobbst und penetrierst und renitent denen auf den Keks gehst mit allem möglichen Scheiß, mit Sexismus und Rassismus und bla bla bla, das an der größten Sorgen, die ich dabei habe, ist, was passiert, wenn der Bogen irgendwann mal überspannt ist und das Pendel zurückschlägt. Ja, dann da habe ich nämlich gar keine Lust drauf. Everything is sexist. Guck mal, dann gibt es... Deswegen braucht man das Netz-Dick. Dann gibt es einfach einen ethischen Massenmord, okay? So auf ideologischer Basis begründet, so passt schon. Das sind eigentlich Dinge, die überhaupt nicht neu sind, okay? Das ist Zeug, was schon immer grundsätzlich schon von Leuten, die im Fundament arbeiten, die sogenannten radikalen Leute, ne? Das ist von denen immer schon theoretisiert wurde, thematisiert und die ganze Zeit gepusht, ja? Das, was wir jetzt gerade sehen, ist eigentlich nur das, was da schon seit den 50er, 60er Jahren so brodelt, okay? Da ist überhaupt keine Überraschung mehr für mich dabei, überhaupt nichts. Sobald du einfach hingehst und sagst, so hier, ich schalte einfach mal hin und her zwischen Eigenverantwortung und Gruppenverantwortung, sobald du hingehst und sagst, hier, Identitätspolitik macht dich frei, hast du da einen riesengroßen Krebs mit dir rumzutragen. Und wenn du den nicht haben willst, dann kannst du dich gern davon distanzieren, wie du willst, aber die Gesellschaft ist dann schon total überholt und der bist du dann scheißegal. Deswegen ist die beste Art, damit umzugehen, einfach hinzugehen und Leute zu fragen, was sie konkret über Ideen und Gedanken denken, anstatt darüber zu urteilen, wer sie denn nun sind und wie sie über was zu denken haben. Du meinst so wie in Wuppertal, so, ey, warum trinkst du Alkohol in der Öffentlichkeit? Es ist hier muslimische Gegend. Ja, weißt du, genau. Nee, eben nicht so. Ich find's auch das gut, ist die Welt, die OPEX will. Das ist meine Welt. Nein. Ja, Freispruch im Fall Scharia-Polizei, ne? Ist Bescheid. Aufgehoben. Ja. Aufgehoben ist das wichtige Wort. Das wird also neu verhandelt, die Geschichte. Das war so, weiß gar nicht, wie lange ist das her? 2 Jahre? Da gab es in England diese Auswüchse mit Leuten, die halt wirklich die Leute angepöbelt haben, sie sollen nicht mit Alkohol in die muslimischen Gegenden gehen und ihre Hunde da nicht ausführen und keine Mettbrötchen essen und so. Und das haben dann hier der Pierre und seine Freundin Wuppertal zum Anlass genommen, das nachzuspielen mit den gleichen Warnwesten, auf denen Sharia-Bullies stand. Das ganz war aber, konkret das war in Sven Lau und nicht Pierre Vogel. Oh, Entschuldigung, ja, ich verwechsel diese Zauselbärte immer, die sehen sich so ähnlich. Ich glaube, dass Sven Lau und Pierre Vogel mittlerweile aber auch irgendwie miteinander gebrochen haben, glaube ich. Irgendwas habe ich da mal gehört. Ja. Das Brot oder ins Essen? Sowohl als auch. Ah, okay. Gut, ich hatte diesen Artikel hier eingereicht, weil ich unter anderem noch auf eine Sache hinweisen wollte. Und zwar also man kann ja vom persönlichen Empfinden, kann man das ja jetzt anstößig finden, was da gemacht wird. Dass halt die Leute sich uniformiert haben und durch die Gegend gegangen sind und halt Leute angepöbelt haben, hey, mach das mal hier nicht. Ganz konkret rechtlich ist es ja im Endeffekt, hat es keine Konsequenzen gehabt, weil bezweifelt wurde, dass die orangenen oder gelben Warnwesten, die die Teilnehmer getragen haben, eine Art Uniform darstellen. Man muss dazu sagen, diese Warnwesten waren mit dem Schriftzug Sharia Police versehen. Und das Gericht hat halt nicht gesehen, also hat es nicht akzeptiert, dass das quasi eine Uniformierung war. Und dadurch ist dieser Freispruch zustande gekommen. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt halt gesagt, okay, das Gericht hat das nicht richtig gewichtet und deswegen muss es bitte jetzt nochmal geprüft werden. Das ist übrigens guter Tipp für alle, die umsonst auf Veranstaltungen wollen, sich einfach eine orangene Warnweste kaufen, durch den Hintereingang reinkommen, die Leute einfach mit Moin begrüßen und wenn irgendjemand fragt, sagen, man ist von der Technik. Gute Idee. Erschleichung von Dienstleistungen ist, glaube ich, auch... das müsste ich natürlich nicht machen, weil das ist nicht illegal. Mit dem Freispruch, das geht ja auch darum, dass wenn du jetzt in einem Viertel bist, wo Menschen leben aus Ländern, in denen es eine tatsächliche Scharia-Polizei gibt, dass die sich da den Lau und seine Kumpels angucken und vielleicht das wirklich denken könnten, dass es so eine Institution in Deutschland auch gibt. Ja. Also so ganz so, also der Autonormalbürger guckt sich das an und denkt, naja, aber es gibt halt auch Gruppen, die davon deutlich eingeschüchtert sein könnten. Und wir kennen ja auch die Dynamik. Ich meine, nicht umsonst haben wir denn die Osmanen und was weiß ich, Mongols und wie sie alle heißen am Arsch. Und hier steht ja ganz klar, ein Verstoß gegen das Uniformverbot, wonach sich strafbar macht, wer öffentlich in einer Versammlung Uniformteile oder gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung trägt. Also wenn die Leute da mit der gleichen Jacke, alle mit der gleichen Aufschrift rumlaufen, finde ich schon, dass das trägt. Aber ja, aber nach der, wenn du die Definition wörtlich nimmst, dann kannst du halt auch jeden schwarzen Block sprengen. Ja, ja, prinzipiell schon. Aber ich wollte noch mal kurz sagen, dass das hier auch der Bundesgerichtshof ist und nicht das Bundesverfassungsgericht. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Aber das nur so am Rande. Ja, okay, weiter geht's, los jetzt. Alerta, Anti-Islamista. So. Ja, hier ist dasselbe nochmal zusammen. Da gehen sie nochmal drauf ein, dass halt gerade das Bevölkerungsschichten treffen könnte, die eine Scharia-Polizei halt für echt wahrnehmen könnten, weil sie es halt aus ihren Heimatländern gewohnt sind, dass man mittelalterliche Bräuche umsetzt im heutigen Leben. Ja, dann können sie doch dann, warum sind die nicht auf den Mittelaltermärkten? Ist doch jedes Wochenende einer. Das habe ich mich auch gefragt. Das wäre doch eigentlich cool, dann könnten die da so gegeneinander, weißt du, da haben die jungen Leute auch was für den Aggressionsabbau. Oh, cool. Kübra! Nein, wir brauchen eine eigene Agenda, wir brauchen eigene Themen, die wir diskutieren. 2016 gab es nur eine einzige Talkshow-Sendung zum Thema Bildung und das sagt unheimlich viele bei uns aus. Worum geht es hier? In dem Tweet ist ein Interview verlinkt und da sagt sie in den ersten 180 Sekunden interessante Wörter. Also, okay. Weiter habe ich es mir auch noch nicht angeguckt, aber soll ich das ja, öffnen, ich finde. Oder war das jetzt nur. Ja, warum nicht? Also, ich finde halt die Kübra immer ganz interessant. Also, interessant ist ein so, Wort dafür. Hat die Kübra Gemüsechai, hat die nicht mittlerweile Beef mit Alice Schwarzer? Ja, ja, alle Beef mit Alice Schwarzer. Weil sie ja hier Proto-Salafistin ist. Normalisierung von traditionell religiösen Symbolen in der Öffentlichkeit getragen. Essay und Diskurs. Realitäten und Zustände. Hass. Die Netzaktivistin Kübra Gümüşay im Gespräch mit Florian Fricke. Kübra Gümüşay, Sie wurden eigentlich bekannt als islamische Feministin. Ich sag mal, als die bekannteste Kopftuchträgerin Deutschlands. Ihren Blog, Fehler, das Land Compute. Vor anderthalb Jahren eigentlich auch beendet, auch mit einem Eintrag, wo Sie sich wehren gegen Vereinnahmung. Wo Sie sagen, ich stehe für jede Minderheit und mache mich gegen jegliche Art von Rassismus stark. Und seitdem ist es eigentlich ein bisschen ruhig geworden um Sie. Was ist passiert? Ich habe gemerkt, dass ich sehr fremddefiniert gelebt habe und dass ein Raum geschaffen worden ist, wo ich nicht mehr sprechen konnte. Weil, Sie haben das gerade gesagt, die bekannteste Kopftuchträgerin Deutschlands, dabei ist es keine definierende Eigenschaft meiner Person. Und aha. Das also, sozusagen das reduziert weißt, werden auf einmal. Sie konnte nicht mehr sprechen. Sie geht durch alle Medien und ist in Deutschland in der Öffentlichkeit ein bekanntes Gesicht und sie konnte nicht mehr sprechen und sich nicht mehr definieren. Also wir fassen gut zusammen, okay. So, nur weil du jemanden siehst, der eine Kutte trägt, eine Bandana und auf dem Harley rumfährt, heißt es nicht, dass er Biker ist, okay. Das definiert ihn nicht, ja. So, nein, nein, ja, ihr Kopf ist halt auch das Ding definiert sie nicht. Mit diesen Bildungen, ne? Wenn solche Leute mit Bildung anfangen, dann kriege ich eh immer schon Bauchschmerzen. Also ich meine, du könntest dort auch jemanden mit Runentattoos am Hals haben, der sagt, irgendwie werde ich nur auf meine Runentattoos am Hals reduziert. Ich finde das unangenehm. Genauso ist es mit einem religiösen Symbol. Ja. Es tut mir leid. Es ist einfach so, dass es ein Merkmal ist, was ins Auge sticht. Das kann jegliches religiöses Symbol sein, aber es ist selbst gewählt. Es sticht einfach ins Auge. Du tust dich auch selber damit definieren. Was sie gerade versucht, ist es zu normalisieren. Und das wird niemals normal sein. Da muss ich mal dran denken, wie Nemi El-Hassan vor diesem Neonazi steht da in dieser Dokumentation. Und der Neonazi hat auf dem Hals Aryan tätowiert, also Aria. Und sie fragt ihn, ja, warum hast du da Aria stehen? Und er fragt, warum hast du ein Kopftuch auf? So. Und ja, das war irgendwie. Wunderbar. Und dann kam, warum liegt das Stroh? Ja. Nee, dann kam so eine Sirene. Alarm! Dann haben beide rumgeknutscht, weil sie festgestellt haben, dass beide Juden nicht. Ja, Mann. Dann war alles gut. Ja, also, das ist halt einfach nur eine Form von LARPing, okay? Alter. Nur weil ich ein großes Schwert mit mir rumtrage, heißt es nicht, dass ich ein Krieger bin, okay? Oh. Darf ich noch mal kurz anmerken, weil wir jetzt gerade noch das Thema Alice Schwarze hatten. Mein Lieblings-Alice Schwarze im Moment ist, wie sie King Orgasmus One seine Texte vorliest. Wer es nicht kennt, sollte unbedingt bei YouTube Alice Schwarzer und King Orgasmus One eingeben. Es war großartig. Ja. Aber da werden wir alle verhaftet wegen Hasskriminalität. Oh nein, oh Darmstadt, ich komme aus Darmstadt. So. Oh nein, was ist denn da passiert? Oder wie der große neudeutsche Philosoph Haftbefehl mal sagte, du kommst vielleicht aus Wuppertal, doch dein Sex findet in Darmstadt. Ah! Was ist denn da los mit diesem Malik F? Was hat er denn gemacht, der Schlingel? Ja, also wenn du etwas weiter runter scrollst, unter anderem hat der Herr halt IS-Propaganda betrieben, versucht anzustacheln, dann hat er so Sachen wie Schalldämpfer für Gewehre gebaut anscheinend. Also doch schon nicht nur, ich sag mal, Hate Speech. Bei diesen Schalldämpfern, ne? Kennt sich da jemand aus? Weil da gibt es ja immer dieses, also in Filmen ist es ja immer so, dass du mit dem Schalldämpfer, dann hörst du ja nur dieses Piu, Piu. Und dann gibt es ja Leute, die sagen, das macht ja den Ton gar nicht weg, das macht nur das Mündungsfeuer weg. Stimmt das? Oder ist so mit ja, also es ist schon ziemlich fucking laut. Das ist schon ziemlich laut. Es bleibt immer noch ziemlich laut mit Schalldämpfer. Der Punkt bei Schalldämpfern ist, dass man nicht sieht, woher das Feuer kommt, dass man keinen Mündungsblitz quasi hat. Das heißt, diese ganzen Agentenfilme, wo dann James Bond mit einer Schalldämpferwaffe rumrennt und alle umbringen kann, ohne dass jemand merkt, das ist also nicht echt. Ja, das ist nur ein Film. Es gibt bestimmt Druckpressluftwaffen, die leise sind. Also da gibt es bestimmte Sachen, aber gut, ein James-Bond-Film ist eine Marketingveranstaltung. So James Bond mit so einer Nagelpistole. Ja, aber wichtig ist ja, dass der nächste James Bond eine schwarze Frau wird. Aber ich glaube, wir sollten jetzt mal bei Malik F. bleiben. Das klingt fast genauso schön wie James B. Also, was ich da oben gelesen habe, als er herausfand, dass sein Zellengenosse Christ ist, versuchte er ihn umzubringen. Finde ich schon ziemlich interessant. Da drohte er laut Gantrei, oder nicht versucht, aber er drohte ihn umzubringen, okay. Oh, sau gut, ey. Hey, wenn du jetzt nicht an das genau denkst, woran ich glaube, was ich mir ausgedacht habe, ja, dann töte ich dich. Nee, er hat versucht, ihn zu rekrutieren, offensichtlich. Es geht eigentlich ganz einfach, du musst einfach sagen, so, hey, sag mal, Gott ist groß, so, sag mal, es gibt nur Allah und Mohammed ist der Prophet von Allah und so. Das Ding ist ja, dass du durchaus überall im Westen Probleme hast damit, dass in den Gefängnissen halt die Rekrutierung zum Islam und auch zum radikalen Islam unwahrscheinlich stark ist. Und das ist ein Problem in Kanada, USA, Großbritannien, Frankreich, halt überall im Westen ist. Also das ist sozusagen ein Einzelfall, der aber halt eher in großes Muster, in großes Ganzes halt reinpasst. Ja, aber das ist nur deine Meinung, Abel, das ist nur deine Meinung. Also, was hat das Massachusetts Institute for Technology jetzt wieder angestellt? Opfer des MIT in Deutschland. Ach nee, das ist der türkische Geheimdienst. Ach so. What a story, Mark. Ja, in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde das Auto des Erdogan-Kritikers und ehemaligen St. Pauli-Fußballers Denis Naki beschossen. Ach du Kacke, Mann. Wow. Ach, Mann. Ja, handelt es sich hierbei um den ersten Anschlag in Deutschland, vor dem erst kürzlich der HDP-Angeordnete Garo Paylan in Ankara gewarnt hatte. Dem kurdischen HDP-Abgeordneten gingen, wie kürzlich berichtet, türkische Todeskommandos in Deutschland, so da halt ein weiterer Artikel, so detaillierte Informationen zu. Ja. Ja, aber ist das nicht mittlerweile auch irgendwie, geht das nicht als gesichert, dass der, dass die MIT, dass der auch irgendwo bei diesen Osmanen Germania da irgendwie. Naja, doch, das hatten wir in den letzten zwei Streams. Das, es gibt auf jeden Fall Hinweise darauf, dass da direkt aus Erdogan-Umgebung Geld an diese Leute fließt. Ja, im Millionenbereich. Also gar nicht mal viel. Ali Utlu soll sich in Acht nehmen. Ja. Oh ja, der offizielle Twitter-Account der Demokratischen Partei Amerikas hat getwittert, let's elect, lasst uns wählen, so lasst uns schwarze Frauen, LGBT, Muslime, Disabled, Jewish, Latina, Millennials, Jewish, ich weiß nicht, was das sein soll, AAPI. Und einfach mehr Frauen, okay? Frauen. Das Kernwort hier ist Frauen und der Rest ist einfach nur hier progressiv und intersektional und ja, Frauen. Für die was? Alten Leute könnte man hier so einen Dalli-Dalli-Witz anbringen, nämlich hier ist leider zweimal jüdische Frauen, da müssen wir einen abziehen, das sind dann zusammen 9 Punkte. Also AAPI ist American Association of Physicians of Indian Origin. Ah, okay, ja, irgendwelche anderen. Aber ich glaube, damit ist gemeint Asian Americans and Pacific Islanders. Genau. Okay. Also ich glaube, wichtig ist, man hat halt gemerkt bei den Demokraten, wo die Fehler bei der letzten Wahl waren, dass man sich um die wirklich wichtigen Dinge kümmern muss, damit man auch die Wähler im Rust Belt und in den Flyover States wieder für sich begeistern kann. Mensch, GEMA geht, hat das gemacht. Mit so einem Post auf jeden Fall schon mal die Trump ist nur wegen GEMA geht gekommen. Also jetzt hör mal auf, hier solche Fake News zu verbreiten. Was denn mit den Native American Women? Sind die hinten runtergefallen, weil Jewish zweimal drin sind? Oder? Was ist eigentlich mit den Frauen? Was ist eigentlich mit den Frauen, die so marginalisiert sind, dass wir gar nicht wissen, dass es sie gibt? Und warum sind das Latina und nicht Latinx? Ja, ne, das ist schon irgendwie, man kann das noch erweitern, also komm. Naja. Ist es dann auch Juvix? Also ich finde das auch echt lustig, weil der ganze Kontext dazu ist ja, dass es ja auserwählen nicht nur einfach so, wer in den Supermarkt geht oder wer am Herd steht, ne, sondern so, wer Präsident sein soll. So, und ich meine, das Kriterium, was da schon irgendwie am meisten heraussticht, ist nicht, welche Farbe man hat oder was man jetzt in sich gerne hat, sondern so, wie gut man da ist, kompetent und so. Was man in sich gerne hat. Ja, ne, das war genau das. Moment mal, was ist denn das hier für eine Überschrift? Es gibt Frauen in der Politik? Ja, ne, Alter, scheiße, Mann, nee, komm. Es gibt eine neue Welle. Ich glaube, das ist was Neues. Das ist wahrscheinlich die dritte Welle. Ist das, ist das ja, die Fortsetzung? Es ist eine Studie, die halt uns prophezeit, dass anhand der vorliegenden Daten wir damit zu rechnen haben, dass uns in nächster Zeit eine riesige Welle politischen Aktivismus aus Frauenrichtung überrollen wird. Und wir sehen ja jetzt schon die ersten Vorbeben davon. Und ja, also es hier laut denen wird es schlimmer, bevor es besser wird. Also. Ja, das ist auch okay so. Das ist auch okay so. Da muss man ja vielleicht mal ganz kurz erwähnen, damit das nicht Leute in den falschen Hals kriegen. Es gibt, danke. Ja, okay. Warte, wir reden gleich drüber über James Bond. mein Punkt noch kurz zu Ende bringen. Es ist ja überhaupt nichts gegen mehr Frauen in der Politik einzuwenden. Das darf man nicht in den falschen Hals kriegen. Es ist nicht schlimm, wenn sich mehr Frauen politisch engagieren, wenn mehr Frauen der Meinung sind, sie müssen sich für irgendwelche Listenplätze, für Wahlen kandidieren, etc. pp. Das ist ja nicht der Kern der Sache. Problem wird es halt einfach nur, wenn es eigentlich gar nicht um die Frau als Individuum geht, sondern nur um Organisationen, die halt quasi durch die kalte Küche direkt noch eine eigene Ideologie mitbringen. Ja. Ja, und problematisch wird es, wenn Führungspositionen nur anhand von Geschlechtern. Richtig, genau. Ja. Aber grundsätzlich, ja, wenn wir einen feministischen Putsch haben, so wie in Google. Also, ja, Google ist ja auch mal eine Firma gewesen, die keine ideologische Echokammer war. Und Hollywood gab es ja auch mal in der Version, dass du nicht unbedingt linksprogressiv sein musstest. Also, weißt du. Aber guck mal, ich glaube, wir sind uns doch alle einig, ne? Wenn jetzt ohne irgendwelche krassen politischen Agendas und äußeren Einflüsse und irgendwelche Kampagnen und so weiter und so fort. Wenn es einfach von alleine passieren würde, dass sich mehr Frauen für Politik interessieren, dann hat doch, glaube ich, keiner ein Problem mit. Da sagt doch niemand sagt was dagegen. Es ist doch nie, ja, okay, irgendeinen Idioten findest du da wahrscheinlich trotzdem, der es doof findet, aber sagen wir mal, alle, die ihre 7 Sachen beisammen haben, da beschwert sich doch kein Mensch. Aber das da sagt doch Problem keiner, nee, ich will doch, das nicht. Das Problem ist doch auch nicht das. Das Problem ist, dass mit der Frauenquote ja auf der Agenda auch der ganze Rest steht. Ja, genau, das sage ich ja. Das, was ich erinnere nur an die Sprüche von den Einwandererorganisationen anhand der ersten Sondierungsgespräche, wo es hieß, ja, warum sitzen da nur die Parteivertreter am Tisch? Wir Migranten müssen doch auch ein Mitspracherecht haben. Nee, nein, bitte keine Quoten für Zuwanderer, keine Quoten für Hundebesitzer, keine Quoten für Opel-Fahrer. Es ist mir scheißegal. Die erste Quote öffnet nur die Tür und danach ist das nicht mehr aufzuhalten. Ja, also zusammengefasst, Token-Gesten sind schlecht. Also einfach so einen Token-Schwarzen bei sich im Team zu haben, ist negativ. Ja. Aber wenn die Token-Schwarzen 50% des Teams sind, dann ist gut. Also wisst Bescheid, ja. Und hier, nächster James Bond soll Frau oder farbiger werden. Ich habe mal da die Zitate von der Director oder so mal mit durchgelesen so. Und da hieß es halt schon so, man würde sich neu umschauen, ja. Aber ob es wirklich jetzt eine Frau oder ein farbiger wird, muss ich dann noch zeigen. Ich habe das da nicht wirklich rauslesen können aus dem Originaltext. So. Also wie ich das verstanden habe, ist das ja auch keine feste Forderung von der Brokkoli, sondern es ist halt einfach nur, es steht halt im Raum, weil es halt länger schon im Raum steht, weil man ja schon, glaube ich, seit Pierce Brosnan halt irgendwie sagt, naja, das Franchise, es passiert halt nichts, es dreht sich halt viel im Kreis. Und die Diskussion gab es dann ja schon längere Zeit mal. Und ich als langjähriger, eingefleischter James-Bond-Film-Fan bin da absolut nicht d'accord mit. Wenn man einen schwarzen oder einen weiblichen Agenten haben will, dann sollen die sich bitte einen eigenen Film machen mit einem schwarzen Agenten oder mit einer weiblichen Agentin. James Bond ist aus seiner Geschichte und aus allem, was er bis jetzt so gemacht hat, ist es nun mal eine ganz bestimmte Figur mit einem ganz bestimmten Background, ja, und dafür mag man diese Figur. Ja? So. Ja, aber auch. Und wenn man jetzt einen Agenten mit einem anderen Background haben will, dann kann man den doch machen. Da spricht doch keiner, da gibt es doch nichts dran auszusetzen. Wenn ich einen schwarzen, weiblichen, transbehinderten, jüdischen James Bond oder Geheimagenten machen will, dann mache ich mir den Film einfach. Aber warum muss ich, nur um Leuten mit der Schaufel das ins Gesicht zu drücken, wie toll Diversity ist, warum muss ich Franchises kaputt machen, wo es halt einfach Legionen von Fans gibt, die das Ding wahnsinnig gerne mögen. Wenn ich James Bond revolutionieren will, warum mache ich dann nicht einfach mal eine Serie draus? Erkenne die Zeichen der Zeit, stelle fest, okay, wir haben jetzt mittlerweile, ich weiß es gar nicht, 25, 26 James-Bond-Filme gemacht. Ne? Reicht jetzt auch mal wieder. Und wir können das Ganze nicht mehr weiterentwickeln. Warum sagt man dann nicht, komm, wir machen mal eine Serie, schön mit 4, 5, 6 Staffeln, mal mit einem Bösewicht, der nicht so fürchterlich platt ist wie sonst immer, mit einem James-Bond, der sich über eine gewisse Zeit entwickeln kann. Und dann hat man doch eine coole Möglichkeit, neu zu gestalten. James Bond muss ja nicht der Spaß sein. Das kann ja 005 sein, genau wie du es gesagt hast. In der Serie, dann geht es um 005, 006, dann haben die ein ganzes Team, dann können die da, 001 ist ein Asiate, 002 ist schwarz, 003 ist, was weiß ich, ein Indianer. Leute, Mann, das ist doch ganz klar, okay, wir tanzen alle drumherum, okay, aber es ist ganz klar, es geht hier einfach nur darum, dass das etwas ist, was da bestimmte Leute aus ideologischen Gründen sich als Trophäe, als so ein Ziel gesetzt haben und wollen das haben, okay, die wollen nicht ein eigenes Ding haben, die wollen das haben, was eben andere Leute schon kennen und wollen das eben aufbrechen. Ja, und mit MeToo haben sie ein Instrument, mit dem sie die Menschen, die Widerstand leisten gegen die ideologische Einfärbung von dem Franchise, öffentlich beschuldigen können und aus der Industrie entfernt werden. Ja, es ist also einfach das sehe ich hinter MeToo. Also, und es geht einfach darum, dass es ist wie immer bei diesen Sachen, bei Frauenquoten geht es um die guten Jobs. Wenn es bei Filmen geht es um die krass erfolgreichen Filme. Es geht immer darum, das, was gut ist, wo andere Aufbauarbeit geleistet haben, weil James Bond über Jahrzehnte hinweg, man darf halt nicht vergessen, die Bücher sind ja noch viel, viel älter, kann ich auch jedem ans Herz legen. Lest mal die Originalbücher von Ian Fleming, großartige Romane. Ja? Es geht einfach darum, dass man sich in gemachte Nester setzen kann. Ja, und guck mal, wenn du das selber aber machen würdest, mit einer Show, bei der der Held schwarz ist, wenn du, keine Ahnung, Who Killed Captain Alex hier in amerikanischer Fassung rausbringen würdest, ja, dann wäre das wieder hier irgendwie Whitewashing, ne? So. Also ich finde, das so mit Black Panther ist doch dasselbe. Ist doch geil. Ein schwarzer Held. Sag doch kein Mensch was dagegen. Ich habe nie erlebt, dass irgendwo in der Nerd-Community irgendwer gesagt hat, ich will aber jetzt hier keinen schwarzen Superhelden haben. Das ist doch totaler Tinnef. Du müsstest naja, halt selbst schon so mal am Anfang, als Heimdall bei Thor von Idris Elba gespielt wurde, gab es schon ein paar Idioten, die rumgenervt haben und dann gesagt haben, das ist aber auch was anderes. Ja, aber ehrlich gesagt, da gab es ja... Doch, also, das ist ein fiktiver Charakter, das ist kein Mensch, das ist, der kann sein, wie er will, also... Ihr redet länger über James Bond wie über die Scharia-Polizei. Ernst? Ja, James Bond ist ja auch wichtiger als die Scharia-Polizei. Weißt du, aber sich dann wundern, warum es heißt, hier die Nerds und so, ne? Ich finde ja ehrlich gesagt, es war schon zu weit gegangen, Pierce Brosnan als James Bond zu casten. Nee, den fangen der ist nicht mal Brite. Das gibt's nicht. Ich fand Idris Elba ist britischer als Pierce Brosnan. Ich kann sogar sagen, dass man zu weit ging, als man überhaupt einen Film gemacht hat dazu, weil der ist im Buch, okay, den gibt's nicht. Ja, den kannst du nicht repräsentieren, der ist transzendent. So, aber jetzt hier, ab geht's. Die alten Filme Dr. No, der erste Film und die anderen Filme, die hatten einen ganz anderen Charakter. Ja, du kannst auch über Daniel Craig sagen, was du willst, aber Casino Royale ist einer der besten James Bond-Filme. Das hast du jetzt nicht ernst gemeint. Casino Royale ist ein bombastischer James Bond Film. Der hat alles, was ein guter Bond braucht. Der war von total anders. Komm schon, vergleich den vor allem mal mit den beiden anderen Craig James Bond Filmen. Der war total understated im Vergleich. Wenn ihr jetzt nicht aufhört, über James Bond zu reden, werde ich meine jüdische Magie dazu verwenden, einen James Bond Film zu produzieren, bei dem alle Rollen von Jar Jar Binks gespielt werden, okay? Nein! Weiter geht's. Ja, bitte ruf mal deinen Großonkel Frosche in Hollywood an. Spoiler Alert. Ich warte übrigens drauf, bis jetzt revealed wird, dass der Prinz von Bel-Air neu aufgelegt wird mit einer weißen Familie. Ja, mit einer weißen Frau als Hauptcharakter. Sie ist der Prinz. Die Prinzessin von Bel-Air. Das ist doch hier schon das Standbild aus dem Film, oder? Ja, sie kann die Rolle spielen. Perfekt. So wird 2018 das emanzipierteste Jahr ihres Lebens. Feminismus leicht gemacht. Lesedauer 6 Minuten. Regel Nummer 1, seien Sie nett zu anderen Frauen. Regel Nummer 2, machen Sie den ersten Schritt. Regel Nummer 3, reden Sie so lange und so laut, bis Ihnen alle zuhören müssen. Regel Nummer 4, machen Sie nicht krampfhaft auf cool. Regel Nummer 5, lassen Sie sich vom Kino inspirieren. Regel Nummer 6, empören Sie sich statt auf Twitter lieber im echten Leben. Regel Nummer 7, tragen Sie provokante Mode. Regel Nummer 8, essen Sie genug. Regel Nummer 9, gehen Sie nur die allernötigsten Kompromisse ein. Regel Nummer 10, lassen Sie das mit dem Girl Power Instagram-Bekundung. Regel Nummer 11, nehmen Sie die Dinge mit Humor. Das ist das Level, auf dem Feminismus ist. Feminismus im Jahr 2018 ist eine 11-Punkte-Liste mit Allgemeinplätzchen, die sie allgemeiner nicht sein könnten. Jedes Horoskop hat mehr intellektuellen Diskurs als diese Allgemeinplätzchen, die man hier verkaufen tut. Alternativ könnte man eine Liste machen, so die ist genau wie bei Fight Club. Eine Regel Nummer 1 des Feminismusclubs ist, rede nur über Feminismus. So. Das ist über nichts anderes. Nicht aufzureden. Und man dort aber da wirklich Eintritt für zahlen, wenn sich Laser Oshi keine Ahnung, Randy Harper. Okay. Leute, diese Überschrift hier, okay, diese Überschrift ist einfach so ein Äquivalent zu einfach einer Massenkarambolage, okay. Queer, Black, Marxist, Feminist, Political Economy in a White Supremacist, Heterosexist, Homophobic, Capitalist Patriarchy. Ja, okay, jetzt übersetzt das mal, wenn du das schon vorgelesen hast. Also die queere, schwarze, marxistische, feministische, politische Ökonomie in einer weißen, supremazistischen, heterosexistischen, homophobischen, kapitalistischen Patriarchie. Genau. Und darüber schreiben, das hatte ich doch schon mal irgendwann gehört. Ja, das ist ein richtig guter Liedtext eigentlich. So. Kann man sich gut merken. Ach, nee, das war eine andere Rhonda Williams. Das war dieses schwarze Mädel vor ein paar Jahren, die von irgendeinem Typen abducted worden ist und dann aus dem Haus geflohen ist und die Polizei gerufen hat. Hm. Ich glaube nicht, dass sie so einen Text schreiben würde. Queer Black Market. Vor allem, weißt du, dann stellt sich mir einfach eine Frage. Okay, kann man machen. Ist ein tolles Beispiel für Meinungsfreiheit. Meine Frage ist dann einfach nur, was wollte uns der Künstler damit sagen? So, was? Nee. Meine Frage ist, warum findet sowas in universitären Kreisen statt? Tut es das? Ja, das ist ein wissenschaftliches Papier. Ja, wundert das einen noch? Also mich schockt das jetzt nicht. Also ich finde es lustig, dass in einem postmodernen Kontext wissenschaftliche Papiere überhaupt keinen Sinn mehr ergeben, okay? Das Problem mit dem Wundern ist, warum erscheint es bei Springer? Also warum wird sowas mit öffentlichen Geldern finanziert? Okay, ist jetzt aus den USA, ist jetzt auch schon länger her, aber warum? Also da gibt es einfach sehr viele Fragezeichen. Also so. Worum geht es hier in diesem Paper inhaltlich? Gibt es da ein Abstract oder irgendwas zu? Worum geht's? Wir gehen da jetzt hier nicht ins Detail mit den Kulturmarxisten. Oh mein Kein Gott, Fußbreit den Kulturfaschisten. Ja, ne. Das kauft doch gerade da unten gerade Springer Verlag. Warum, ja. Warum Springer Verlag? Also erstmal will ich sagen, das Standbild ist super. Ja. Das ist super. Das ist mein Gesicht, wenn ich irgendwas von heteronormativer, sexistischer, patriarchalischer irgendwie Gesellschaft höre. Ne? Vor allem also der Typ im Schnittraum, der hasst die Tussi aber auch wirklich, weil das ist der Anfang vom Video, ich meine. Nee, das ja, toll, ist nicht das, ist nicht das Erste. Das sind schon so zwei, drei Bilder drin. Also. Oder hat Chris das so gewählt? Ja, nee, was heißt gewählt? Mann. Du öffnest den Tab, null. Das Video fängt an. Also das ist in der ersten Sekunde, aber es ist nicht das erste Bild. Ich drücke auf Pause und jetzt ist dieses Bild jetzt hier eben so, aber es ist bestimmt nicht das allererste Bild. Das allererste Bild ist das hier so. Also bist du bescheid. Warum sieht sie aus wie diese Kreaturen von Sie leben? Weißt du? Also das overenthusiastic Girlfriend, finde ich. Ich finde die Vorstellung schön, dass sie, dass ihr gegenüber eine Kopie von ihr sitzt, die immer genau den gleichen Gesichtsausdruck hat. Es ist eigentlich ein Trailer für die fünfte Staffel von Black Mirror. So. Jetzt könnt ihr noch lachen, auf jeden Fall. Aber gleich werdet ihr weinen, weil dieses Zeug, worum es da jetzt geht, das ist was Neues, was unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk sich leistet. Diese Frau ist im Wachkoma. Es ist für Jugendliche, die noch halbe Kinder sind, und es ist bei Instagram öffentlicher Rundfunk, meine Damen und Herren. Also wir hören mal rein. Hi. Ich bin Claire und ich bin 24. Ich bin Naina, ich bin 20. Und ich bin Farah und ich bin 24 Jahre alt. Ich bin das Küken in der Runde. Es ist soweit der erste Snap. Sag mal hallo. Mitte Oktober. Das Projekt Mädelsabende startet. Das erste Fotoshooting steht an. Den Kanal gibt es auf dem Handy, bei Instagram und Snapchat. Mädelsabende ist ein Social-Media-Projekt von FrauTV. Wir wollen für junge Mädchen ein Angebot machen, wo wir über Themen reden, die nun mal interessieren, wie zum Beispiel Jungs und was passiert mit meinem Körper, wie sehe ich meinen Körper, was passiert, wenn ich erwachsen werde und wie funktioniert das alles. Wir wollen sowas machen wie soll ich die Pille nehmen oder wie kann ich verhüten? Aber auch vielleicht ein bisschen positivere Themen wie irgendwie die erste Liebe. Ihr macht das Gleiche, wie schon 100.000 andere vom Staat bezahlte YouTuber machen, oder was? Das ist, ja ist Destiny Child nicht mittlerweile auch mal out? Also, Leute, das ist nicht nur als Hintergrund. Nee, Bönze ist immer noch das große Idol von den jungen Frauen. Auch wenn Bönze ihre ganzen Klamotten in China fertigen lässt für 25 Cent die Stunde oder was. Leute, das ist so lächerlich. Leute, mir ist gerade wirklich aufgefallen, okay, ich glaube, das ist so die dystopische Welt, ja, wo die Familie nicht mehr das Kind erzieht, sondern der Staat das Kind erzieht und das Kind all seine Bildung nur vom Staat bekommt und keine Schule so wirklich unabhängig ja, da. Wir müssen ja, aber ganz ehrlich, hast du ja vorhin gehört. Also bis jetzt fand ich das auch noch überhaupt nicht schlimm. Also gut, man kann sich jetzt drüber streiten, ob man das mit Zwangsgebühren finanzieren muss, aber ich weiß jetzt nicht, ob noch ein Klopper kommt, aber inhaltlich war das. Inhaltlich ist es auch schon schlimmere Sachen erlebt. Inhaltlich ist es auch. Ja, aber das sind so Dinge, die du persönlich für dich klärst, teilweise durch einfach allgemeine Osmose, einfach Bildung, okay? Und wenn du was nicht weißt, ja, okay, ich cool, nicht so aber. Kannst du mir in den Spiegel halten? Ich kann das nicht mit einer Hand. Ja, ist okay. Haha, eine Frau, die was nicht kann. Ein roter Punkt mitten auf der Nase. Und hier. Ja, das ist total real halt. Das ist so reale Leute, ne? Da kann man schon mal ein bisschen Geld für bezahlen. Ich habe voll die gute Idee. Wir machen einen Zweitkanal auf und dann machen wir dann das Gleiche, nur für Kerle. So, aha, wir dachten, wir reden so drüber, was passiert, wenn man irgendwie eine Morgenlatte hat, aber schnell zur Arbeit muss oder so. Haha, kennt ihr das auch? Ihr müsst pinkeln, aber habt eine Morgenlatte. Haha. Können wir uns dann da auch einfach mal eine ganze Stunde lang über James Bond unterhalten? Ja. Auf Snapchat, Alter. Geil, schaut's an. Ja, da bin ich auch sofort geprügelt dann da. Dann machen wir auch überall die Kamera hält, der macht dann Fotos von euch, wie euch prügelt. Also, ach, schlimm, Mann. Wegen das ist Daniel halt, Craig warum, oder so. Was ist das jetzt für ein Standbild? Warum guckt die so blöd? Ich bin immer so fasziniert, wenn so Beauty-YouTuberinnen sich da so mega krass schminken. Und ich bin einfach nur froh, wenn ich irgendwas hinkriege. Ja, willst du mir echt sagen, das wäre nicht schlimm, was da passiert? Also ich finde es ziemlich schlimm. Also es ist nicht ideologisch schlimm, obwohl es von FrauTV ist. Also ihr könnt davon ausgehen, dass die da auch jede Menge Kram da irgendwie zu irgendwelchen Tagen gegen Gewalt oder irgend sowas da zu beisteuern also ehrlich, werden. Damit kann ich super leben, wenn das ist, was die den Kids zeigen. Nein. Rumalbern. Ey, aber Opex, jetzt versetz dich doch mal in die Lage von einem 10-jährigen Mädchen. So, wenn sie sich das anguckt, das ist doch absolut schade, das ist doch überhaupt nicht schädlich. Ja, das ist nicht das, es ist schädlich. Nein, es ist schädlich. Es wird aber nicht alles. Es ist schädlich, weil du damit dann einfach keine, weißt du, deine Aufgabe, wenn du schon so eine Plattform hast, wenn du die Gelder hast, ja, ist diese Gelder maximal nützlich anzusetzen, nicht minimal schädlich, okay? Das Kriterium von es ist gar nicht schädlich, ja, ist so eine richtig niedrig gelegte Planke. Du solltest eigentlich die Gelder dafür nutzen, dass da irgendwie was Sinnvolles bei rauskommt und nicht einfach etwas, was nicht so hart. Ja, ich verrate dir mal ein krasses Geheimnis. Auf öffentlich-rechtlichen Sendern, da laufen morgens manchmal auch einfach irgendwelche schwachsinnigen Cartoons für Kinder, wo die auch nichts bei lernen. Ich finde, wenn im WDR so eine Sendung läuft und der inhaltliche Kern, das ist, was wir da jetzt gerade in den letzten 1 Minute und 17 Sekunden gesehen haben, dann kann ich damit sehr gut leben. Ja. Das kannst du zwar als inhaltsleeren Schwachsinn irgendwie ansehen, aber ich finde, das ist etwas, womit man Kindern nichts Schlimmes tut. Das ja, aber es ist wieder das, ein das erneutes Ding, was halt daran, echt nicht... ändert natürlich nichts daran, ja, dass Zwangsgebühren Schwachsinn sind und dass es kacke ist, dass sowas aus öffentlichen Geldern finanziert wird. Das reicht auch. Aber außerdem ist es von FrauTV, außerdem ist es von FrauTV, außerdem ist es von FrauTV, außerdem ist es von FrauTV, außerdem ist es von FrauTV und wie ich schon vorhin gemeint habe, die werden garantiert jeden Dreck, der da irgendwie ankommt, weil die das immer so machen, ob das jetzt MeToo oder irgendwelche Tage gegen Gewalt sind, von denen es gefühlt 5 gibt übers Jahr hinweg oder irgend so ein Kram, werden sie da auf jeden Fall auch verbreiten für die Leute. Ja, wissen wir aber noch nicht. Bis jetzt doch, ist es halt einfach nur inhaltsleerer Quatsch für junge Mädchen. Ist aber sozial relevant und deswegen muss man es da machen, weil es öffentlicher Rundfunk muss das ja irgendwie rechtfertigen. Ich habe das doch gerade schon gesagt, ich finde es auch kacke, dass es von öffentlichen Geld. Fertig geschminkt, auf geht's zum Shooting. Wir brauchen jetzt noch so ein paar Stunden länger, bis wir das ganze Konfetti aus meinem Haar raus haben, aber sonst läuft's gut. Jede Woche gibt es ein neues Thema bei Mädelsabende. Passend dazu jeden Tag eine Story, also kleine Videos, die sich nach 24 Stunden selber löschen. Das sieht so aus. Hallo, ich koche gerade meine Menstruationstasse. Ich bin übrigens... Okay, alles klar. Ja, Entschuldigung. Möchtest du das zurücknehmen, was du gesagt hast? Bist du dir sicher? Ja? Nee, also bitte, okay? Ja, weißt du, so Snapchat, okay? Ja, ist okay, Opex, du musst jetzt nicht noch Salz reinstreuen. Das ist okay. Claire, nein, muss ich, okay, du musst lernen. Was ist das denn für eine Tasse? Menstruieren die da rein? Das ist einfach nur Nährboden für Propaganda. Da. Ja, ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Nein, das ist nein. Und diese Nummer, dreimal dürft ihr raten, was diese Nummer ist. Was ist diese Nummer? Frauenhilfstelefon. Ja. Richtig, genau. Selbstverständlich könnt ihr euch auch an die Polizei oder an das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen wenden. Ich bin Amira und wir sind heute in Frankfurt und ich erzähle euch gleich etwas über den Islam. Ich bin gerade auf... Ja, mehr Fragen? Nein, das ist doch alles gut, ich hab's doch jetzt schon dreimal. Nein, wir schauen das jetzt zu Ende, weil dieser Barottchef, der das jetzt mal checken muss, ja. Auf dem Weg zu Familia, weil ich hier mich mit einer Frauenärztin treffe. Die Pille ist ein Medikament und es gibt keine Medikamente ohne Nebenwirkungen oder ohne auch... Risiken. Ich rauche gerade meine allerletzte Zigarette. Zumindest für eine Woche. Mädelsabende spricht über aktuelle Debatten. Claire fahrt. Ich glaube, wir haben den Punkt verstanden und können es wegmachen, bitte. Nein, nein, vielleicht kommt da noch was, was das alles wieder gut macht, oder? Vielleicht kommt da, dass es ein Gag ist. Sarah und Naina versuchen, Vorbild und Freundin zu sein, wollen feministische Themen greifbar machen und Denkanstöße geben. In wem bist du heimlich verliebt? Ryan Gosling. Dein Sport? Serien gucken. Was ist deine größte Angst? Zu deep. Alleine zu sein. Willst du mal heiraten? Auf jeden Fall. Was ist dein geheimer Skill? Das ist weibliche Anspruchshaltung, würde ich sagen. Das ist ganz toxisch. Ich kann ja mein Bein hinter lass meinen Kopf klemmen. Zeig mal. Wahnsinn. Verena Lammert ist Redakteurin bei Frau.tv. Ja, sie hatte die Idee für das Projekt und bespricht mit den Mädels die Themen. Mädelsabende ist die kleine Schwester von Frau.tv. Wir versuchen halt mit diesem Kanal eine Plattform für junge Frauen zu bieten und da Fragestellungen zu klären, die sie sich vielleicht nicht trauen, ihre beste Freundin oder die Mutter zu fragen. Oft geht es auch um Tabuthemen, zum Beispiel um Menstruation, sexuelle Belästigung, die Pille und die erste Liebe. Die Zielgruppe sind junge Frauen. Wir sind da eigentlich relativ offen. Das Tabuthema erste kann Liebe. Auch sein, dass mit oder sexuelle Belästigung zum Beispiel. Hashtag weltweit überall gebannt und niemand hat drüber geschrieben, weil es ein Tabuthema ist. Hallo also, Mädelsabende, ich habe ein Gefühl. Ist das schlecht? Bin ich normal? Das ist wie bei diesem Spiel Tabu, wo du auch die ganze Zeit dieses eine Wort sagen musst. So oft wie du kannst. Mama, ich blute. Schweigen! Weil sie einfach eine andere Perspektive dann bekommen. Wir kriegen aber auch ganz tolles Feedback aus einer völlig unerwarteten Ecke. Uns hat ein Vater geschrieben, wie er damit umgehen soll. Er ist alleinerziehender Vater, wenn seine beiden Töchter ihre Periode bekommen und was er dann mit ihnen machen soll, wie er das Thema sensibel angehen kann. Ja, und da haben wir dann Tipps gegeben. Das war wahnsinnig interessant. Naja, außerhalb vom Dorf eine Schwitzhütte bauen und die dann da, solange sie unrein sind, einschließen. Ist doch echt, einscharieren. Außerdem glaube ich kaum, dass der Vater die Tipps irgendwie bei Instagram oder Snapchat sich angeguckt hat. Nein, nein, das sind keine Geschichten aus dem Paulanergarten. Man kann sowas auch nicht in einem Inkognito-Fenster. Jetzt drei Monate später, 4.500 Follower mehr und eine neue Frisur. Heute geht's in Farah Story um Selbstoptimierung. Ich habe Farah die Challenge gestellt, einen Tag lang nur nach Studien zu leben. Bin jetzt gerade aufgestanden um 9.30 Uhr. Eine Studie aus Holland sagt, man soll sich kalt duschen, weil dann wird man weniger krank. Yay! Ich sollte jetzt Sex haben, aber irgendwie ein bisschen unpraktisch so mitten am Tag. Und heute gibt's bei mir Brokkoli zu essen, weil ich gelesen habe, dass Brokkoli glücklich macht. Farah testet, macht Selbstoptimierung wirklich Sinn? Ich bin jetzt beim Training angekommen. Claire, sag mal hallo. Hallo. Zu einem perfekten Tag gehört laut Studien auch Sport. Naina hat ein Training für die Mädels vorbereitet. Ich glaube, langsam reicht es wirklich. Also Sport, ja. Sport, Leute, Sport, das ist das neue Ding. Da kommt ihr nie drauf, aber... Weißt du, das Video ist sechs Minuten lang, okay? Aber es fühlt sich an wie eine halbe Stunde. Und das ist mein Gesicht dabei. Das ist mein Gesicht dabei. Ja, aber gut. So, weiter geht's. Wer sich für das Thema wirklich interessiert, es gibt auch noch einen sehr guten Bericht von Massengeschmack TV über die Sendung Rappelkiste aus den 70ern. Wie das damals, wie offen damals Propaganda für Kinder gemacht worden ist. Ja. Sehr schöner Bericht. Ja. Hey, ja, aber weißt du, das wäre vielleicht nicht so schlimm gewesen, wenn man da Gleichstellungsbeauftragte hätte, die dann Männer wären, ja. Das wäre vielleicht nicht so schlimm gewesen zu der Zeit. Aber heute haben wir ja irgendwie hier ein Beispiel, wo beschlossen wurde, dass Männer eben keine Gleichstellungsbeauftragte sein können. Ja, oder dürfen. Und das verstößt nicht gegen die europäische da Konvention, was Diskriminierung angeht. So. Ja. Ein Mann könnte diesen Teil nicht ausüben, ohne den verfolgten Zweck zu gefährden. Ja, genau. Das ist geil. Wirklich, ne? In einem amtlichen Blatt in Deutschland. Das ist unglaublich. Ja. Der ewige Mann. Ja. Ja. Genau, du kannst zwar als Mensch selbst, ja, vielleicht ein guter Mensch sein, ja, aber alle Männer sind unter Generalverdacht. Und das ist Standard, das ist normal, das ist Feminismus. Das ist genau das, was Leute die ganze Zeit auch so denken und sagen und weiterverbreiten. Und wer dann kommt und sagt, ja, aber hier, das ist ja echt radikal aber und so. Also jetzt über Feministinnen herziehen und über Social Justice Warrior, das sind tief hängende Früchte. Nur weil man hier grundlegende Sachen im Gesetz verankern tut, die die Feministinnen genauso haben wollten. Nur weil die ihren Weg, also verfassungskonform in die Gesetze gefunden haben, heißt es nicht, dass man sich darüber unterhalten sollte, weil das sind tiefhängende Früchte und ich finde, wir sollten zu einem anderen Thema weitergehen. Ja, aber nein, Abel, okay? Hier steht nämlich drin, nach dem Stellenprofil der ausgeschriebenen Stelle erfordern wesentliche Teile der auszuübenden Tätigkeiten, jedoch im vorstehenden genannten Sinne das weibliche Geschlecht der Gleichstellungsbeauftragten. Also solange sie nicht irgendwas mit ihrer Vagina macht, okay? Nee, das wird unten ja noch, das wird unten noch erwähnt, dass du bei der Institution zur Wahrnehmung gleichstellungsrelevanter Themen der verfolgte Zweck gefährdet, weil du nämlich in Kontakt mit Frauenverbänden treten musst. Ja? Ja, kann ich das als Kerl nicht machen? Sind die alle so zimperlich? Weil nämlich dieser ganze ideologische Haufen, der sich Frauenverbände nennt, alle aus so Leuten besteht, die sagen, alle Männer. Und die wollen dann mit gar keinem Mann zusammenarbeiten. Und deswegen verklausulieren die hier das schön, dass das halt bei der Besetzung der Stelle mit einem Mann gefährdet ist, weil dann nämlich die ganzen Hardcore-Butchers dann sagen, nee, mit Männern, nee. Ja, und wenn du da jetzt ne sagst, du bist Transgender, jetzt einfach mal spontan, weil du so fluid bist, ja, so progressiv, ne, dann heißt es, nee, guck mal, du bist aber als Mann sozialisiert und du bist ein Mann und ich vertraue dir nicht und wer bist du überhaupt, dann geh weg. Weil, nee, entweder bist du ideologisch und nach Aussehen perfekt der Parteilinie folgend oder du bist gar nichts. Ja, aber das wie ist so krass das ist, ne, ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen, das ist ja hier ein Urteil, weil Gleichstellungsbeauftragte, wer das sein kann, ja. Und ja, im Endeffekt steht hier halt eben drin, du kannst das als Mann nicht machen, weil du musst dich mit den Frauenverbänden unterhalten und dann sagst du ja nachher nicht Ja und Abend zu allem, was die da irgendwie machen. Und deswegen bist du nicht geeignet. Der männlicher Gleichstellungsbeauftragten gar nicht zusammenarbeiten möchten oder können. Also hier, Leute, das ist noch vielleicht wichtig noch zu erwähnen, dass die Person, die da jetzt dieses Urteil bekommen hat, auf der Progressive Stack-Ebene sehr mittelmäßig hoch steht, ja, das ist jemand, der körperlich behindert ist, eingeschränkt und ich glaube sogar noch einen Migrationshintergrund hat, ne, soweit ich weiß, bin mir nicht sicher, aber er hat das da halt so geschrieben, weil er sich gefreut hat und er ist auch echt offen und mag Leute und er will gerne irgendwie mit Leuten in Kommunikation treten und er findet auch so Gleichberechtigung, Gleichstellung und alles super toll. Der ist total drin. Aber weil er als Mensch einfach einen Faktor hat, den er nicht beeinflussen kann, den er jetzt auch nicht ändern kann, ja, dass er einfach ein Kerl ist, dass er einfach so eine Portion Testosteron abbekommen hat und die Gene dazu hat, ein Kerl zu sein, boom, bist ein Kerl, ja, darf er nicht mitmachen. Und weißt du, das ist halt eben das Ding. Die könnten jetzt gerade mal zeigen, dass sie so offen und tolerant sind und jeden reinlassen, aber nein, nö, dafür sind die sich zu fein. Naja. Keine Ahnung, sterbt was, auch. Was ist das hier? Reality imitates art oder was? Handballerin aus Skandinavien wird bedroht nach jetzt werden die Schweden dann wahrscheinlich den großen Computer bauen, der alle Internetdaten von jedem Gruppen will. Auf dem Spielfeld fühlt sich Linnea Claesson am wohlsten mit ihrem Team zu. Was meint ihr über den Haaren? Was könnten so ihre Ansichten sein? Guck mal. Auch wenn ich jetzt zum zweiten Mal heute schon widersprechen muss, ne? Ich habe den Beitrag schon gesehen. Und ich musste halt auch einfach mal auf meine Lanze brechen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es als Frau wirklich eine richtig ätzende Nervscheiße ist, wenn man ständig irgendwelche ekligen E-Mails kriegt und Pimmelbilder. Und da kann ich auch verstehen, dass man da irgendwann mal ein bisschen gereizt ist. Just saying. Ja. Ich möchte auch noch was einwerfen. Das fragen wir uns heute. Diagnose und kein Land. Was meinst du? Schweden ist eine Diagnose und kein Land. Sie sind Schweden. Sie sind stark geschwedet. Ja, aber das ändert doch nichts daran, dass man das auch mal anerkennen muss. Also natürlich. Ja, das streitet doch niemand ab, dass das doof ist. Das streitet niemand ab. Das Problem, worauf es nur hinausläuft, ist, hier kommt dann halt eben wieder, ich mache Vorträge. Linnea Claesson spricht inzwischen regelmäßig vor großem Publikum wie hier in Goethe. Ja, ne, und das, da muss man auch wieder drüber berichten. Da kommt die ARD, dann berichtet hier. Sag mal hier, es wird besser. Ja, es wird auf jeden Fall besser. Wir sind die Größten. Der Boden bebt hier in Und dann haben wir hier natürlich Politik, ne? Wir fragen die Politik. Die Politik hier muss sich was tun. Die Leute kriegen böse Nachrichten, so Politik, was tust du? Und vor allem auch wieder Frau, Frau, Frau, Frau, Frau. Das kann auch nicht mal irgendwie zwangsläufig so ein Ding sein, dass die mit Absicht machen. Das kann einfach nur sein, die ist kompetent darüber zu sprechen. Also sie das haben ist die Gleichstellungsministerin von Schweden. Muss ja sein, ne? Aber warum ist sie weiß? Warum nicht schwarz und warum nicht im Rollstuhl und warum nicht mit drei Augen? Ja, weil es kaum Schwarze gibt in Schweden. Ja, deswegen müssen sie bereichert werden. Also, ne? Ja. Oh, Alter, Hashtag Stop Me Too. Schluss mit Me Too und dem neuen Sexualstrafrecht. Ja, genau. Okay. Das ist ein sehr guter das ist ein sehr guter Beitrag. Ist es? Ja, ist es. Von einem, der mir jetzt noch nicht so aufgefallen war, ist es ausnahmsweise mal nicht Herr Fischer. Und der weist ja vor allen Dingen darauf hin, dass halt Leute, die verurteilt werden, also so wie der Typ hier, der diesen Bombenanschlag auf den BVB-Bus gemacht hat und so, oder die halt eben gegen die schon ermittelt wurde und die im Strafverfahren sind und sogar Leute, die schon verurteilt wurden, im Gefängnis gesessen und ausgebrochen sind, darf man nicht hinterher den Namen veröffentlichen wegen Persönlichkeitsrecht. Und da ist das so, aber jeder Heini kann herkommen und sagen Hashtag MeToo und irgendwelche Leute beschuldigen. Ich dachte, das war der ganze Plan dahinter. Ja. Und das ist ja halt so diese Diskrepanz, worauf dieser Beitrag hier sehr gut hinweist. Und zum Schluss gibt es hier noch so eine Aufstellung, was hier alles unter Belästigung fällt. Und erzählen schmutzige Witze. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Ja, also das ist in diesem Fall so, dass er nicht sagt, dass es so sein sollte, sondern er attestiert halt eben, dass das jetzt schon so ist. Ja, das ist doch in Amerika, ist doch gerade Material aufgetaucht von vor 2 Jahren von einem MSNBC. Sprecher, der halt aus Spaß vor der Sendung gesagt hat, er kann Hillary ja seine Bill Cosby-Pille geben oder sein Bill Cosby-Treatment geben. Sexuelle ist ein schlechter Witz, aber es ist kein Verbrechen. Und es gibt kein Gesetz, das diesen Witz verbietet. Wiederholte Fragen nach Dates oder Mann Sex. Gefordert ständig. Ja, guck mal. Wiederholtes Fragen nach Dates oder Sex. Ja. Ey, Alter. Guck mal, du siehst das an als kein Verbrechen. Du siehst das an als kein Verbrechen, aber es gibt Leute, die sehen das als Herausforderung. Die sehen das als Lücke. Die sehen das als so ein Ding. Da müssen wir was machen hier. Da ist doch der Feminismus für gut. So, pack das mal da rein. Los, ist scheißegal. Wir können dann später sagen, dass keiner was gemacht hat. Niemand war für irgendwas verantwortlich. Feminismus ist toll und alles. Aber was sind denn das für Formulierungen? Wiederholtes Fragen nach Dates oder Sex? Sexuell suggestive Gesten wie Zwinkern. Ja, pass auf. Ich kann mich daran erinnern, sehr gut sogar, dass ich in meinem erweiterten Bekanntenkreis eine Frau hatte, die mir mal abends an der Bar gesteckt hat. Sie reagiert gar nicht auf eine Date-Anfrage, so, wenn der Typ nicht mindestens 3-mal nachfragt, um zu zeigen, dass er es wirklich ernst meint. Ne, das heißt, wenn ein Kerl kommt und sie fragt, hier wollen wir mal zusammen ausgehen, sagt sie grundsätzlich nein. Dann sagt sie beim zweiten Mal auch noch nein. Und beim dritten Mal sagt sie dann ja, weil sie sagt, na gut, dann weiß ich, dass das nicht einfach nur so eine Schnapsidee war, sondern der hat wirklich Interesse gezeigt. So. Und wie soll ich der Frau jetzt hinter die Stirn gucken, um zu wissen, ob die das so handhabt? Oder ob das eine ist, die, wenn ich sie das dritte Mal nach dem Date frage, die dann rumschreit, jetzt wurde ich aber belästigt. Genau, das ist ja der Punkt. Genau, das ist auch die Kritik von Deneuve. Das ist nämlich die sexuelle Selbstbestimmung einfach so einschränkt oder teilweise sogar komplett wegnimmt. Ja, einfach weil es dann darum geht, ja, hier haben wir jetzt ein Regelwerk und du als Mensch des weiblichen Geschlechts musst dich daran halten, weil dann hast du hier Erfolg und so. Und wenn du aber vielleicht ein bisschen davon abweichst, dann ist es so, nee, du bist nicht mit uns, du bist ein Geschlechtsverräter, du bist schlecht. Ja, so, das ist zwar kein Gesetz, was da eingeführt wird, um das so umzubauen, aber es ist einfach gesellschaftlich so ein Ding. Das ist doch viel schlimmer, wenn es kein, also ich würde auch kein Gesetz wollen, aber noch schlimmer ist doch, wenn es mir momentan nach Jakobinerart läuft. Ja, also man beschuldigt jemand einfach und dann wird er geköpft, halt ohne irgendwie groß zu gucken. Aber hier von wegen, das ist kein Gesetz. Also diese Sachen, die er da jetzt schildert, das sind alles Dinge, die man als Belästigung verstehen kann. Und er sagt ja dann hier halt eben auch gleich. Ja, ich meinte eher jetzt halt die Verfolgung. Ja, es ist keine Justizverfolgung, sondern es ist eine Ächtung halt. Das geht ja neben der Justiz. Und in dem unteren Teil. Man könnte die Justiz einschalten. In dem unteren, aber tut man nicht. In dem unteren Teil vergleicht er dann halt eben diese neuen Sexualstraftsachen mit anderen Dingen. Also, dass hier quasi Körperverletzung irgendwie auch 2 Jahre irgendwie gegeben hat und so ein Kram, was wir jetzt da irgendwie haben für Belästigung. Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren und so weiter. Das ist ja auch geil hier. Und in besonders schweren Fällen des unerheblichen Berührens drohen Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren. Besonders schwere Fälle des unerheblichen Berührens. Ja, das war so ein Ding, was der Fischer auch schon mal darauf hingewiesen hat, dass es dieses, angeblich war es nicht erheblich genug, deswegen brauchten wir ein neues Gesetz. Und jetzt gibt es irgendwie besonders schwere Fälle des Unerheblichen, ja. Also zum Beispiel der Täter bei der Berührung ein sexuelles Interesse an einer anderen Person zum Ausdruck bringen oder werbend einwirken will. Sowas regeln wir inzwischen mit so einem Deutsch. Wo sind wir denn angekommen? Ja? Das weißt ist da du, mit da, Katharina da, Barley, die sich darüber beschwert hat, dass sie mal auf einem Foto mit 2 Männern stand und der eine hat ihr fürs Foto die Hand um die Hüfte gelegt. Und dann hat er mit der, also die Hand, die hat dann schon, also da war schon Druck hinter der Hand. Ja, also das war nicht nur so Hoverhand-mäßig. Das finde ich so geil, dieses Foto von Wesley Wheaton, wie er irgendwie da auf irgendeinem Con eine Frau umarmt und wirklich darauf achtet, dass die Hand so 10 Zentimeter über ihre Schulter schwebt. Ja, das ist auch die vorgeschriebene Distanz zu einer Frau, okay? Steht nee, wahrscheinlich so das endet dann in letzter im Code of Conduct. In letzter Konsequenz endet das dann in der Welt, wo sich die Frauen dann darüber beschweren, dass sie nicht mehr vernünftig angeflirtet werden und dass es so wahnsinnig kompliziert geworden ist. Nee, das wird noch schlimmer. Das endet in der Welt, wo du erklärt bekommst, wie die 3 Muscheln benutzt werden. Aber hier, ich hab eine Theorie, okay? Solche Sachen sind so klein, so granular und so graduell, dass sie niemals zu einer größeren Eskalation führen können, die dann darauf zurückgeführt wird, was die einzelnen Schritte waren, die man da unternommen hat. Weil nein, ganz konkret ist das Problem, dass wenn so eine Scheiße halt tatsächlich irgendwann mal in Gesetze gegossen wird. Ist es ja, schon. Ich sag das auch gerne zum dritten Mal. Das, was er hier beschreibt, ist der aktuelle Zustand im deutschen Strafrecht. Ja, es ging aber auch um so Sachen wie oben. Ne, mit, ja, das gehört ab, auch viel, dazu. Nachfragen nach Dates? Ja, das ist schon Belästigung. Ja. Ja, das ist ja das hervorragend. Das ist ja der Witz. Weißt du, wir leben in Zeiten, wo wir darüber, wo der Richterbund die Politik anfleht, endlich Cannabis zu legalisieren und dafür zu sorgen, dass das Schwarzfahren keine Straftat mehr ist, weil die mit so einem Dreck zugemüllt werden bis an Stehkragen und deswegen sich nicht mehr um die vernünftigen Fälle kümmern können. Ja, weil wir nicht mehr einfach genau sagen können, wir sind genau eine gute Gesellschaft. Wir jetzt brauchen, und genau das, was wir jetzt brauchen, ist, dass wir in dem aktuellen Klima, das wir haben, auch noch Frauen und Männer reihenweise zur Polizei rennen und Anzeigen wegen Belästigung schalten, weil sie angezwinkert wurden oder nach einem Date gefragt. Ja, das ist ja, das Einzige eigentlich, was du im Moment noch hast, ist halt eben die Judikative, die halt eben solche Sachen sagen kann, das ist mir zu geringfügig, da machen wir nichts. Ja, aber es ist schon richtig krass hart an der Grenze, dass wir aus 3 Instanzen, die so zusammenarbeiten, schon irgendwie nur eine haben, die, sagen wir mal groß, was noch dazulegen kann, dazwischen gehen kann. Aber die wird auch fallen. Da würden auch dann einfach feministische Richter ausgebildet werden und das passt schon. Ja. Also ich warte ja auch mit Sehnsucht, also ist jetzt ein anderer Sachverhalt, aber da geht es ja um ähnlichen, also vom Schwarzness-Level her um ähnliches. Ich warte ja auch immer noch drauf, ob der Count Dankula jetzt wirklich dafür verknackt wird, dass er dem Hund von seiner Freundin Hitlergruß beigebracht hat. Boah, Alter, das mit dem Hund, ne? Das wurde ja begründet, als dass der Typ die Niedlichkeit des Hundes dazu verwendet hat, um nationalsozialistische Ideologie zu propagieren. Weißt du, das ist einfach was. Aber ja, erstmal hier Deneuve. Ja, wir fordern die Freiheit, aufdringlich werden zu dürfen. Ich glaube, das ist eine leichte Fehlübersetzung. So, weil wenn man mal schaut, was eigentlich die Aussage aussagt, ja, ist es eher einfach nur, wir wollen einfach ein bisschen mehr Freiheit haben, okay? Das ist genau das, was du gemeint hast mit deiner Kritik von diesem vorherigen Ding, ne? Ich glaube, den Text können wir auch fast nur als Leseempfehlung rausgeben, weil er ziemlich viel von dem enthält, was wir gerade besprochen haben. Ja, genau. Da geht es auch halt einfach darum, so finde ich gut und so. Letzte Woche auch schon mal angesprochen, dass es langsam einfach der Topf voll ist und dass es einen Backlash geben wird gegen diesen ganzen feministischen Bullshit. Und das ist ein Aspekt davon, und da wird es immer mehr geben. Und wir müssen das machen, weil sonst diese Gesellschaft ruiniert. Aber was ich halt da sehr interessant fand an der Deneuve-Sache war, wie das auch wieder von den deutschen Medien lanciert worden ist. Also ich habe leider nicht so viel Resonanz auf den. Ich hatte mal Franzosen aufgefordert, mir das mal zu übersetzen, was sie da gesagt hat. Weil im Deutschen hieß es, sie fordere ein Recht zu belästigen. Und ja, also ich, genau, so wie ich das mit meinen Recherchen rausgefunden habe, ist es eher so, sie fordert ein Recht, dass man angraben darf oder jemanden beim Angraben auch mal auf die Nerven fallen darf. Einfach Spielraum. Spielraum. Ja, genau. Also es ist schon von der deutschen Presse gleich wieder, und die haben alle gleich übersetzt, alle belästigt benutzt. Ja, ja, genau, das meine ich. Das, und für belästigt gibt es im Französischen ein Wort, das hat die Frau Deneuve nicht benutzt. Aber hier ist es wieder so dargestellt worden. Und das finde ich allein schon so hinterlistig, den Leuten eine Übersetzung unterzujubeln, in der im Endeffekt schon auf die Leute eingeschlagen wird, ja, die diese Sache unterschrieben haben. Das finde ich. Ja, also aber denk doch mal drüber nach, bei einer Falschübersetzung, wie viel Hassmail die Journalisten dann bekommen und die Aktivistinnen in den Medien. Aber weißt du, so, du musst Profi sein. Abel, du musst Profi sein. Das sind ja dann die wahren Opfer. Abel, wenn du Geld bekommen willst, musst du Profi sein. Einmal mit Profis. Und nicht den Preis irgendwie von deiner Arbeit verkaufen für irgendwie, oh, ups, unsere Redaktion ist dann Fehler unterlaufen und, oh Mann, hätten wir vielleicht so nicht geschrieben, upsi. So, niemand ist schuld. So, Alter, Prügel, Pranger, Pöbeleien. Me too, hast kritische Autorinnen. Ja, das ist auch so ein Thema, was ich habe mich ja so ein bisschen in dem Times Up, das ist ja so eine Art Schwester-Hashtag dazu, zu Me too, habe ich mich rumgetrieben am Wochenende und habe da erschreckend viele Sachen so in Richtung, ja, wir legen Listen an und wir werden, wenn eine neue in die Firma kommt, werden wir mit der sprechen, damit sie gleich weiß, wer hier die gefährlichen Leute sind, und wir werden uns Netzwerke schaffen und da irgendwie, das hört sich alles schon so unabhängig an. Ah, Brianna Wu, ha, nein, nicht die. Ja, da bin ich richtig traurig, dass Don Alfonso, ich habe dem jetzt so 100 Mal gesagt, vielleicht, er soll doch bitte mal was über Gamergate schreiben. Und er soll doch vielleicht das mal ein bisschen in ein richtiges Licht rücken, weil er einer von den wenigen Leuten in Deutschland ist, denen ich zutrauen würde, dass er den Zusammenhang auch sehen zwischen dieser gesamten Puritaner-Scheiße, die wir im Moment erleben, und Gamergate. Also nicht, dass sich da einen Einfluss oder irgendwas, ich sage immer, das war ein Mikrokosmos, Gamergate. Und das, was wir da gesehen haben, sehen wir jetzt im Großen. Ja. Wo kriegt das eigentlich immer nur in die Medien, weil sie irgendwie mal reiche Eltern hatte und deswegen auch... Nee, weil sie für den Kongress, die kandidiert ja jetzt wirklich für den Kongress. Ja, okay, das zusätzlich jetzt ja auch, genau. Aber das Geld, was sie da hat, das hat sie über einen Kickstarter, die hat ein Game gemacht gehabt und das Game ist scheiße und alles ist kaputt bei der. Dann wird sie halt hin und her immer wieder eingeladen, um irgendwo zu reden. Einfach, ja, aber halt... Die Gamergate-Kontroverse, die zwischen Feministen und verbündeten Medien einerseits und wütenden Gamern und Breitbart andererseits in eine Reihe gegenseitiger Vergewaltigungswünsche, Mordfantasien und Bombendrohungen mündete. Nee, du. Warum, Don? Diese Bombendrohung war ein Fake, okay? Warum muss das so undifferenziert da stehen? Von dir hätte ich wirklich mehr erwartet. Also, ja, ich lese deine Kolumnen gerne und alles, aber das hier ist ein Witz, diese 4-5 Zeilen. Das ist wirklich traurig. Ich habe es ihm nicht so geschwärzt, ihm nochmal eine DM schicken oder so, weil das finde ich wirklich, wirklich traurig. Schreib ihm eine Voicemail, damit er deine Enttäuschung auch wirklich. Schick ihm ein Snapchat, ja. Mhm. Und dann klacker einfach ganz traurig vor dich hin, so. Der Irrtum der Madame Deneuve. Ja, Mann. Der Grand Dame des französischen Films Catherine Deneuve und 99 weiteren Frauen reicht es. In Anbetracht der MeToo-Debatte warnen sie vor einem Klima der Denunziation und werben für eine Freiheit zu belästigen, in Anführungszeichen. Dabei nehmen sie die Falschen in Schutz. Wer sind denn im Augenblick die Falschen? Die Männer. Damit sind doch die gemeint, die eine Anschuldigung an den Kopf geknallt kriegen und bitte das Maul halten soll. Genau. Das kennen wir doch schon von dieser Band, die wir hier mal hatten. Diese, wie hießen die, Wolf Down? Ach ja, aber das ist ja in einem ganz anderen Maßstab. Ja, warte. Es geht ja um folgenden Punkt. Es geht um diese Mechanik, die dann immer wieder angeführt wird. Wie bei Wolf Down damals, da kriegt der Typ, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war der Schlagzeuger, dem wird dann vorgeworfen von zig anonymen Frauen, wo auf einmal jeden zweiten Tag eine neue irgendwo im Internet aufploppt, die sagt, naja, aber mich hat der auch ganz schlimm vergewaltigt und belästigt. dann schreibt er so ein Statement dazu und dann wird sich danach noch beschwert, wie man das denn zulassen kann, dass er sich dazu äußern darf. Ne? Und in die Richtung geht das. Ja, wenn wir hier schon Anschuldigungen rauskeilen, dann sollen die betroffenen Personen aber bitte auch im Maul halten. Ja, und das auch, es wird ja auch, oh, bitte. Ja, es geht ja hier wahrscheinlich generell darum, dass man diese Beschuldigungen nicht haben mag wegen irgendwelchen Kleinigkeiten. Nö, das ist wie bei James D'Amore. Es wird völlig ignoriert bei ihm, dass er am Anfang geschrieben hat, dass er total dafür ist, dass Frauen mehr in der Tech-Branche arbeiten. Und bei ihnen wird ignoriert, dass der erste Satz darum geht, dass sie Vergewaltigung abscheulich finden. Hier, ganz unten da. Ganz unten bei dem Artikel, da ist so ein Teil der Denkfehler, genau. Da ganz unten, scroll mal runter da. Da hier. Im Brief ist von Hexenjagd, grenzenlosen Säuberungswellen und Zensur die Rede. Diese Feministinnen-Furore lehnen die 100 Frauen ab, da er ihrer Meinung nach Männer- und Sexualitätshass entspringt. So. Tja. Ja, immerhin nach auch. 100 ja, Frauen, ne? Und ich. Ja, das ist der Denkfehler, ja. Das ist ein Denkfehler ohne Begründung, einfach ist ein Denkfehler. Immerhin möchten Deneuve und ihre Mitunterzeichnerinnen ihre Töchter so erziehen, dass die ihr Leben ohne Schuldgefühle und ohne Einschüchterung leben können. Auf die Idee, dass man Söhne so erziehen könnte, dass sie Frauen besser behandeln, sind die Frauen und Madame Deneuve gar nicht erst gekommen. Teach your sons not to rape, brother. Ja. Brother. Die behaupten, da würde es um Männerhass gehen, aber auf die Idee, ihre Männer zu hassen, sind die gar nicht gekommen. Oh, das ist so unsagbar dumm. Die alle Söhne haben eine Mutter und die wird ihnen ganz sicher sagen, dass man Frauen gut behandeln soll. Bin ich mir ziemlich sicher. Weißt du, was ich immer komisch finde? Oh Gott. Wenn ich da mal Fight Club zitieren darf, ne? Wir sind eine Generation, die von Frauen großgezogen wurden. Kann es sein, dass wir mit Frauen einfach in der Erziehung versagt haben, wenn wir angeblich konsequent so schlimme Menschen sind als Männer? Vielleicht sind Frauen ja gar nicht so unbesiegbare, unfehlbare Wesen. So, vielleicht ist es irgendwie so, dass Frauen auch irgendwie. Nee, ich glaube. Guck mal, da geht's doch schon los. Diese Debatte führt dazu, dass wir von den Frauen sprechen. Es sind ja gar nicht die Frauen. Es sind nämlich ideologische Zirkel, ja, die sich halt einfach als die Frauen darstellen. Und wenn man, ja, aber das ist genau den, den ich meine. Und wenn man da nicht aufpasst, dann fällt man auf die Scheiße auch noch rein. Nein, hör mal, du musst aufhören, so zu denken, okay? Weil das bringt dich überhaupt nicht weiter, okay? Das ist eine Gruppe und du kannst eine Gruppe schon thematisieren, indem du dich auf die Gruppe beziehst und dann weiter erläuterst, auf welchen Teil. Das Problem ist, dass in der Debatte einfach alle Leute anfangen zu pauschalisieren und immer gleich... Nein, das ist keine Pauschalisierung. Das ganze Geschlecht wird immer gleich... Mit dem Skandal um den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein ging es los. Inzwischen ist aus der MeToo-Debatte über sexuellen Machtmissbrauch eine internationale Bewegung geworden, die immer mehr Fahrt aufnimmt. Vor allem, weil sich viel Prominenz einschaltet. Ja, und natürlich da entzündet sich daran auch Kritik. Einerseits sei es wichtig, dass sich in diesem gesellschaftlichen Bereich endlich etwas ändert. Dass Schweigekartelle durchbrochen und Strukturen offengelegt werden. Strukturen. Es wird gewarnt, dass dadurch keine Hetzjagd entstehen dürfe, bei der auch Unschuldige unter die Räder kommen. Ein weiterer Debattenbeitrag dazu kommt aktuell aus Frankreich und wird unter anderem von Catherine Deneuve unterstützt. Die MeToo-Debatte, so ihre Bedenken, könne zu einer neuen Prüderie führen, die liberalen Gesellschaften nicht gut tun würde. Christel Haas berichtet. So manche französische Frau reagiert mit Satire auf verdorbene männliche Ansichten. Wir Franzosen haben das Recht, Frauen zu belästigen, so wie mein Vater immer gesagt hat. Ein Ja heißt Ja, ein Nein heißt Ja. Welcher? Ich weiß, das soll Satire sein, ich weiß, das soll überspitzt sein, aber zeig mir den Vater doch bitte, der das seinem Sohn beigebracht hat. Den möchte ich sehen. Catherine Deneuve aber meint es ernst. Die französische Filmikone sorgt sich um die Flirt- und Galanteriekultur. Ja, die meint das ernst, Leute. Die meint das tatsächlich ernst. Ich habe eine Meinung und die ist ernst. Ja, vor allem verquickt sie das mit dem Geschwätz von der Satirikerin in Anführungsstrichen eben. Ja, die hat das nur als Witz gemeint mit Nein heißt. Ja, aber Herr Catherine Deneuve meint das ernst. Eine Belästigung geht ihr und 99 anderen Frauen zu weit. In einem offenen Brief, der in der Zeitung Le Monde verbreitet wurde, heißt es, Wir verteidigen die Freiheit, jemanden lästig zu werden. Sie ist für die sexuelle Freiheit unerlässlich. Die lästig zu werden und belästigen, das sind verschiedene Dinge, oder? Und schaffe einen neuen Puritanismus. Die Gefahr ist groß, dass kein Mann es mehr wagt, eine Frau zu verführen. Aber noch größer ist die Gefahr, dass eine Art Norm in der Beziehung zwischen Mann und Frau eingeführt wird. Aber Sexualität lässt sich nicht kodifizieren. Das kann man nicht normieren. Tja. Die Adressaten dieser Botschaft sind die, die übertreiben. Nicht etwa alle, die seit der Weinstein-Affäre gegen unangemessene Berührungen und Missbrauch protestieren. Unter dem Hashtag Balance ton porc, verpfeift dein Schwein, haben tausende Frauen über ihre teils traumatischen Erfahrungen berichtet. Doch dass ausgerechnet Catherine Deneuve zu den Unterzeichnerinnen gehört, hat einen wahren Shitstorm im Netz ausgelöst. Shitstorm. Anne Wizorek weiß um die Bedeutung von Internetbewegungen. Whoop. Sie hat vor 5 Jahren den Aufschrei geprägt. Anne Wizorek weiß gar nichts. 100 französischen Frauen hält sie für ein fatales Signal. Das sind Dynamiken, die wir bisher in jeder Sexismusdebatte sehen konnten, die wir auch in der deutschen Sexismusdebatte sehen. Aber es ist natürlich schon... Es ist eine Dynamik, dass die Leute in einer Debatte auch eine andere Meinung vertreten und die auch in die Debatte einbringen wollen. Eine Dynamik. Seid euch dieser Dynamik bitte bewusst. Die positioniert sich so pseudoprofessionell. Meine Fresse. Weißt du, so, ja, Leute unterhalten sich über ein Thema und dann gibt es verschiedene Positionen. Das ist schon wirklich echt eine Überraschung. Nee, das sind Dynamiken. Das sind alles nur Dynamiken von Leuten, die uns Böses wollen. Wir sollten sie dringend daran hindern, an diesen Dynamiken. Weißt du, die Dynamik der Struktur. Was ich immer schlimm finde an der Debatte ist, ne, dass es ja einen Kern daran gibt, der wichtig ist. Nämlich, zum Beispiel? Also wer wird denn verurteilt werden wegen MeToo oder #Aufschrei? Lass mich noch mal kurz ausreden. Wenn du sagst, es gibt einen Kern, der davon richtig ist, mich würde es gerne interessieren, wie viele in 2 Jahren verurteilt sind wegen den Anschuldigungen, die gemacht worden sind. Ob es denn tatsächlich einen Kern gibt oder ob es einfach nur Hexenjagd ist. Nein, der Kern dahinter ist, wie sieht es aus mit... Auch wenn ihr jetzt das Wort Scheiße findet, wie sieht es aus mit Strukturen, wo Menschen in der Lage sind, gehobene Positionen auszunutzen? Und das ist etwas, darüber kann man diskutieren und darüber sollte man auch diskutieren. Was ist mit Frauen, die wirklich eklige Sachen erleben in der Arbeit oder Menschen allgemein, Männer ja auch? Und das Problem ist halt hier wieder nur, es wird halt so weit über, der Bogen wird halt so weit überspannt, dass ja diese, dass die wirklichen aber Fälle, wo es halt wirklich um schlimme Scheiße geht, wie wenn zum Beispiel ein alter wenn es zum Beispiel um Fälle geht, wo ein Chef, ein Junge, die Unbedarftheit und die Notsituation einer jungen Angestellten ausnutzt, um übergriffig zu werden, was ja keine tolle Sache ist, ja, die geraten doch ins Hintertreffen, weil wir das plötzlich auf eine Stufe stellen mit solchen Bagatellen wie: In der Disco hat mir jemand an den Arsch gegriffen, was auch nicht geil ist, gar keine Frage. Ne? Ja, aber in MeToo ging es doch um Hollywood-Menschen. Es ging um eine Schauspielerin, die in einen riesengroßen Film landen möchte und ihre Karriere nach vorne bringen will, mit einem Regisseur geschlafen hat und sich 10 Jahre später dafür schämt, dass sie diesen Deal eingegangen ist, obwohl sie damals das gemacht hat, um ihre Karriere voranzubringen. Darum das in der ursprünglichen Debatte. Und auf dem kleineren Level ja normal zur Polizei. Also, ja, genau. Weißt du, aber warte noch mal kurz. Das mag zwar der Geburtsschrei der Debatte gewesen sein, ja, der Grund, weswegen diese Frau diesen Begriff ins Leben gerufen hat, aber im Kern der Debatte ging es doch eigentlich mal auch um die Frage, wie verhält sich in gewissen, ich sage mal, beruflichen Verhältnissen, wie bedingt sich das dort, dass Menschen autoritäre Positionen nutzen, um Sachen zu machen, die eigentlich nicht in Ordnung sind. Und ich finde, das ist eine Debatte, die kann man führen. Ich finde es aber schlimm, dass das so weit ad absurdum geführt wurde, dass wir uns jetzt darüber unterhalten müssen, ist es schon eine sexuelle Belästigung, wenn ich halt einfach zu unbeholfen bin, um eine Frau charmant anzumachen und mich dann halt einfach wie ein Idiot dabei aufführe und die dann halt irgendwie der an die Hüfte fasse oder eine sexuell anzügliche Bemerkung mache, halt einfach, weil ich es nicht besser kann. Also, wenn man einfach mal ein bisschen aus den ganzen Dingen ein bisschen rauszieht, so mit der Kamera, ne? So, dann habe ich jetzt zum Beispiel selbst schon, bevor die ganze MeToo-Debatte losging, schon einfach, auch weil meine Beziehung zu meiner Freundin schon echt seit fast 7 Jahren hält, das ist schon echt krass so, aber das ist auch nur wirklich echt noch krasser, wenn ich mir anschaue, wie das wäre, wenn ich keine Beziehung hätte. Also welche Alternativen hätte ich denn? Wo gibt es denn bitte eine Möglichkeit, jemanden für eine langjährige Beziehung zu finden? Das ist so ein Ding von, dass solche MeToo-Sachen, natürlich, die können auch gerne ganz gut funktionieren und wichtige Sachen aufdecken, das von mir aus gern, ja, aber der Preis, den man dafür zahlt, ist, dass Leute dann unter Generalverdacht gestellt werden, ja, dass eben Hexenjagden gemacht werden. Was das deckt müssen das denn sie eigentlich da auf? Ich meine, in diesem die Besetzungscouch ist doch auch ein Meme, was es schon ewig gibt. Oder nicht? Es ist doch nicht so, ja, dass irgendjemand. Macht's ja nicht besser. Also, nee, ich aber nicht. Ich meine, das deckt auch nichts auf der anderen Seite. Und ja. Ja, ich fahre jetzt nochmal die Anne ab. Bewegungen. Sie hat vor 5 Jahren den Hashtag Aufschrei geprägt. Den offenen Brief der 100 französischen Frauen hält sie für ein fatales Signal. Das sind Dynamiken, die wir bisher in jeder Sexismusdebatte sehen konnten, die wir auch in der deutschen Sexismusdebatte sehen. Aber es ist natürlich schon traurig, dass eben gerade so privilegierte Frauen wie jetzt eine Catherine Deneuve damit eine Botschaft sendet, die gerade Betroffenen wieder vermittelt, dass was sie wollen, was sie fordern, wäre irgendwie zu viel oder nicht in Ordnung. In einer ersten Reaktion zeigten sich die Autorinnen des offenen Briefes überrascht über die massive Ablehnung ihrer Initiative. Doch die Debatte heute hat gezeigt, die Einheit der französischen Frauen gegen sexuelle Belästigung scheint zerbrochen. Moment, also wo war denn jetzt da der massive Widerstand? Ja. Weil Anne gesagt hat, das ist Pfui, ist das massiver Widerstand. Genau. Ich habe das eher so gesehen, dass ein Haufen Leute gesagt haben, danke Frau Deneuve. Ja, Leute haben sich eher wirklich souverän mit ihr hingestellt und gesagt, weißt du was, danke, dass du das mal thematisierst, weil das eine sehr wichtige Gegenposition ist, damit wir mal das alles irgendwie im Ruder haben, weil alles, was Feministen anfangen, immer aus dem Ruder fällt, sofort. Die können nicht normal sein, die können sich nicht selbst kontrollieren, die müssen einfach ausrasten. Ist das Karin Mioska, die Moderatorin? Ja, ne? Die heißt so, oder? Keine Ahnung. Ich glaube ja, also die Frau da, die diesen Beitrag kommentiert, die kann ich seit ihrem Christian Lindner Interview auch nicht mehr ernst nehmen, das ist auch eine ganz fürchterliche Person. Ja, wenn es nur danach gehen würde, würden wir so ein Anne-Witzerick-Ding haben und sagen so, ja, ich kann ihn nicht mehr ernst nehmen, dann wäre es vorbei. Ja, aber ist das nicht so, nutzt Anne-Witzerick nicht auch ihre privilegierte Position aus, dass sie halt einfach als die Lieblingslabertante zum Thema Feminismus irgendwo ständig im Fernsehen sitzen darf? Ja, und Feminismus. Ja, dabei hat Anne-Witzerick mich sexuell belästigt. Hashtag MeToo. Bitte entfernt sie aus dem öffentlichen Diskurs und nennt sie auch nicht mehr bei Namen, weil ich habe sie beschuldigt, öffentlich, dass sie mich belästigt hat. Ich werde dafür nicht zur Polizei gehen, ich werde keine Beweise vorlegen, aber diese Frau ist eine Serienbelästigerin. Sie hat mich so oft belästigt, dass sie unverzüglich aus dem öffentlichen Diskurs entfernt werden muss. Wie es mit den Leuten in der MeToo-Debatte auch passiert ist, wo man die Leute sogar aus Film herausgeschnitten hat. Obwohl man nicht zur Polizei geht, aber Artikel nach Artikel nach Artikel nach Artikel mit Beschuldigungen schreibt, aber nicht zur Polizei geht. Total merkwürdig. Warum man nicht zur Polizei geht, wenn einem was Schlechtes widerfährt. Ich habe auch keiner geglaubt, dass Julia Schramm mir in den Hintern gefasst hat. Die auch? Ach, Julia Schramm, da haben wir schon die nächste. Julia doch, Schramm, eine Witzereck, Hashtag MeToo. Das glaube ich sofort. Die angezwinkert. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, wir wissen ja, wie das läuft beim Öffentlich-Rechtlichen, wenn man da als Experte irgendwo in Berlin offensichtlich in irgendeinem Café auftaucht und sich dann 5 Minuten filmen lässt. Das gibt eine Aufwandsentschädigung. Es können so ein paar 100 Euro sein für denjenigen, der da Experte ist. Also ihr habt gerade wieder Anne, keine Ahnung, eine Gucci-Tasche, nee, das war Julia, aber was weiß ich, was Anne mag. Irgendwas habt ihr gekauft bei Amazon mit euch. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld das jetzt im Endeffekt ist, aber prinzipiell ist es natürlich richtig und vor allen Dingen, ja, also wie gesagt, man könnte das ja halt eben auch alles umdrehen. Ne? Man kann ja genauso gut sagen, wir sind als alle echauffiert über den MeToo-Kram und deswegen schreiben wir unseren Anti-MeToo-Kram und jetzt sind die MeToo-Leute echauffiert darüber, dass jemand einen Anti-MeToo-Kram gemacht hat. Ich finde es unglaublich lustig, dass Anne Witzorek sich hinstellt und von Debatte redet und da möchte ich auch immer wieder darauf hinweisen, was macht die andauernd und sich dann darüber beschwert, dass die Leute in diese Debatte kommen und eine andere Meinung haben als sie. So als wäre das irgendwie und das ist dann auch noch so, wo dann das Heute-Journal kommt und sagt so, ja, das ist hier gesellschaftlich relevant, da müssen wir die Leute jetzt darauf hinweisen, da hat jemand eine andere Meinung als Anne Witzorek, das müssen wir jetzt schon so framen, dass die sich jetzt auch alle so ein bisschen schämen und so. Und das ist jetzt hier schön leider schön. Mit der schönen neuen Welt doch nochmal vertagt ist, auf eine Woche später, weil sich jetzt Katharine Deneuve geäußert hat und gesagt hat, nee, ich finde, es geht ein bisschen zu weit. Ja. Na gut. Weiter geht's hier, weiter geht's. Niemals stehen bleiben. Affentum, Affentum. Weiter, weiter, weiter. Why social justice warriors are the true defenders of free speech? Open dabei. Kritiker verstehen. Also, was? Warte. Also, wenn Verteidiger des Friedens. Wenn die sozialen Gerechtigkeitskrieger die wahren Verteidiger der freien Rede sind, das ist so, wie wenn man sagen würde, Nazis sind die wahren Antirassisten, weil wenn sie alle anderen ausgerottet haben, dann gibt es keinen Rassismus mehr. Ja. So in etwa ist es. Wir sind ja Verteidiger des wahren Blödsinns. Alle Leute sind gleich, aber einige sind gleicher. Ich habe es nicht gelesen, aber ich bin mir ziemlich sicher, worauf es hinausläuft, wahrscheinlich auf, ja, die ganzen Nazis, die würden ja eh alle uns das Reden verbieten und deswegen ist gegen die alle dagegen zu sein, für freie Rede zu sein. Weißt du, das glaub, Ding, wenn ihr den Artikel jetzt besprecht, dann hole ich mir noch mal einen Eimer Cookie Dough, sonst halte ich das nicht aus. Es geht wirklich um, also er versucht es wirklich philosophisch herzuleiten, Sokrates und hier, wie heißen die anderen, Kaspar. Das waren auch alle Social Justice Warriors, glaube ich. Nietzsche. Das Ding ist, das Ding mit freier Rede und freier Meinung und so, ne, ist, dass es eine wunderschöne, tolle Plattform bietet, um alles, was man tut, vorher mal zu diskutieren und mal jemand anderem zu sagen, hey, wie findest du eigentlich diese Idee so? Wo siehst du da Probleme mit? Ja? Und wenn die Leute generell wissen, wie man Argumente irgendwie richtig analysiert und versteht, wo da Fehler sind und diese ausbessert, dass man dadurch durch den Diskurs erstmal zumindest eine Idee verbreiten kann. Erstmal drüber reden, ja. Und wenn man das einschränkt, dann kann man nicht hingehen und sagen, dass man dafür ist, freie Rede zu haben. Nicht mal im Sinne von, wir lenken das gerade mal so. Du kannst dein eigenes Ding aufbauen, das ist toll, aber doch nicht auf Kosten von jemand anderes Meinungsfreiheit. So, das ist so ein Ding, das haben alle gleichmäßig. Ja, das ist so etwas, was Leute halt nicht ganz checken, scheinbar, ne. So, Nazis haben eine andere Meinungsfreiheit als Nicht-Nazis und es ist okay, wenn man Nazis das einschränkt. Ja, das hat ja mit eigener Meinungsfreiheit nicht zu tun. Das ist ja keine Einschränkung von dir. Du bist ja kein Nazi. Ja, aber wenn du sowas sagst, was sie, dann wirst du auch mit eingeschränkt. Da muss man konsequent sein. Also der entscheidende Absatz, nachdem er halt lange und deutlich darlegt, dass man wen Aristoteles praktisch durch seine eigenen Werke widerlegen kann, sagt er, I regularly teach about controversial and offensive topics, including rape, war, imperialism, slavery and racism. But I never simply present both sides neutrally and without the context necessary for students to grapple with such issues fairly and meaningfully. Before my students read about Aristotle's theories of natural slavery, for example, they have already learned about ancient slavery in general. After they read Aristotle, I guide the discussion by suggesting ways Aristotle's ideas on slavery can be critiqued, even by his own work. Also er macht Propaganda. Und das deswegen, weil das hilft den Leuten, die freie Rede zu schützen, indem er in Gedanken oder Richtungen vorgibt. Also wenn das extra so aufbaut, um einen gewisse Denkweise oder Herangehensweise zu erzeugen. Weißt du, die Beispiele am Anfang, ne, so mit Nazis sind die wahren Antirassisten und so, ne, das ist eigentlich genau wirklich der Fall hier, weil Social Justice Warrior überhaupt keine Skrupel damit sehen, irgendwie Leute wegzuzensieren, ja, Kontexte neu zu erschaffen, Leute durch Sleight of Hand zu verwirren und sich dahin zu stellen, zu sagen, haha, so, aber das ist hier meine Ansicht und du hast deine eigene und die ist geprägt durch dein Weißsein und dein Mannsein, aber ich bin ja besser als du, weil ich das ja anerkenne, so, ja. Ohne dafür überhaupt eine Basis zu bringen, dass es überhaupt relevant ist, welche Hautfarbe du hast oder woher du kommst, ja. Aber nö, Social Justice ist Beste und Zensur ist gut. Ja, James? Ich würde aber widersprechen, dass das pure Propaganda ist, was der da gemacht hat. Also, na gut, ist ein bisschen schwer zu sagen, weil der da zwei widersprüchliche Statements gemacht hat. Aber prinzipiell die Sachen in den Kontext von der Zeit zu setzen und mit den anderen Sachen, die der Autor gesagt hat, zu vergleichen, finde ich nicht schlecht. Der Punkt... Lass mich mal gerade bitte mit Solanum. Was hältst du von dem letzten Satz? Dialectic, not debate, is the key to good teaching and learning. Ich habe keine Ahnung, was er damit meint. Ja, naja, das ist nämlich der wichtige Teil. Und dass es wichtiger ist, praktisch Vorgaben zu machen, als zu debattieren. Also zu lehren, statt zu debattieren. Ja, eine Dialektik. Also ich kenne so Phrasen immer von Menschen, die das rechtfertigen, zum Beispiel einen Terroranschlag zu machen und sagen, Moral ist relativ und das ist eh nur Dialektik und am Ende kann man sich ja einen Kopf drüber machen und das rechtfertigen, dass man moralisch verwerfliche Dinge im Namen einer Bewegung getan hat. Aber daher kenne ich eigentlich so Rhetorik, also nur von solchen Quellen. Also, aber ich dachte, Dialektik wäre der ganze Theke, Syntheke, Antitheke-Kram. Das ist ein so ein möglicher Fall davon, okay? Aber das ist nicht das, was hier gemacht wird. Das, was hier gemacht wird, ist, es gibt hier schon alle Informationen und die habe ich dir zu geben und du hast sie aufzunehmen und jetzt hör zu und debattier nicht, ja? Es geht um Dialektik. So, das ist der Punkt. Ja, Dialektik der Aufklärung ist doch nicht auch zustimmen, aus einem Grund, und zwar, weil er fast am Anfang des Artikels den Fall von Lindsay Shepard erwähnt, falls euch das ein Begriff ist. Da geht es darum, dass es eine Aushilfs, die hat an der Uni, hat die einen Kurs geleitet und hat da ein Video besprochen, in der Jordan Peterson vorkam und der hat da halt ein paar Sachen gesagt über Pronoun Policy, was in Kanada ein Thema ist. Und die hat nicht nur ihn gezeigt, sondern auch die Gegenposition und hat das halt zur Debatte gestellt und darauf hinaus ist die, in ein Tribunal geladen worden und dort wurde sie ziemlich auseinandergenommen von verschiedenen Leuten, die sie halt damit konfrontiert haben, dass es nicht in Ordnung ist, eine Meinung darzustellen, auch wenn sie kontrovers ist, auch wenn sie debattiert wird. Und da der Autor das hier in diesem Artikel ganz am Anfang schreibt, ich sehe, was du meinst, aber ich glaube nicht, dass der irgendwie was Gutes im Sinne führt. Der sagt es schon so, wie der OPEX es gesagt hat, hier, ich habe meine Wahrheit und alles andere ist nicht akzeptabel. Der würde halt seinen Schülern dann in dem Fall Peterson gar nicht anbieten, weil er nämlich möchte, dass seine Schüler lieber von Butler und Walkin lernen. Ja, der Punkt mit Dialektik ist, wenn du es gut machst, ist das eigentlich eine Debatte, okay? Eine Dialektik ist eigentlich so ein Gegensatzding, genau wie du gesagt hast, von These, Antithese, Synthese, ja, du nimmst das Beste von beiden. Aber wenn du es in einem postmodernen Kontext machst, dann kannst du dich nicht irgendwie mit Logik zufrieden geben, weil du dann sagst, nö, die Welt kann man so nicht erfassen, ja? Oder du erfasst nicht die Welt, wie sie wirklich ist, ja? Du kannst also dann einfach einen Kontext einfach geben und sagen, das ist der von mir jetzt gesagt richtig ist, ja, weil er so und so ideologisch motiviert ist und das ist das, wohin wir hinarbeiten müssen und jetzt drehen wir alle Texte so rum, dass das da passt, ja. Ja, na gut, dann ist das aber ein Fehler mit seiner schwammigen Ausdrucksweise, weil prinzipiell finde ich es nicht schlecht, dass ein Lehrer sagen kann, okay, ich entscheide jetzt, wie ich den zum Beispiel Aristoteles Philosophie in dieser Hinsicht präsentiere. Nein, das ist auch okay. Historischer das ist Kontext okay. Und Vergleich mit dem, was der sonst noch so geschrieben hat, finde ich da keine schlechte Methode. Aber ja, das verstehe ich auch, das kann ich auch nachvollziehen. Aber generell bei Textanalyse ist bei Postmodernisten so, da geht denen echt was ab. So, die können das gar nicht. Die sagen dann, ja, es ist eher alles relativ zu deiner Sozialisierung und man kann da eh nichts mit Text machen. Deswegen lass mal die Leute einfach ihr aus Gefühl herausreden, egal ob es im Text ist oder nicht. Sogar teilweise so, dass man sagt, es ist gut, wenn es nicht im Text basiert ist. Ja, ja, aber das ist alles Paralyse bei Analyse. Guckt euch die Universitäten an und wie es um die freie Rede bestellt ist. Der schreibt hier seinen Artikel und sagt, dass die SJWs die freie Rede verteidigen und was ist das Endresultat? Dass es überall eingeschränkt wird. Also das ist in meinen Augen dieses Jahr als Dialektik, bla bla bla. Guckt halt darauf, was für Verben sie verwenden, also was für Verben wichtig sind und weniger Adjektive und Subjektive sozusagen. Was machen denn die Menschen? Nicht, was erzählen sie dir, sondern was machen sie aktiv? Und aktiv tun sie die freie Rede einschränken, überall, wo sie auch nur annähernd in irgendeine Machtstruktur reinkommen, wo sie eine Universität Mitspracherecht bekommen oder wo sie in einer NGO lobbyen können. Machen sie einen Code of Conduct. Deswegen Dialektik. So, das ist alles nur Geschwubbel und im Endeffekt tun sie halt freie Rede ruinieren. Genau. Also, ja. Aber hier, ja, Laurie Penny. Das hier ist eigentlich wirklich nur die Überschrift. Wir werden uns jetzt, habt keine Angst, keinen Laurie Penny Artikel antun. Aber man, das ist einfach so eine Überschrift, also wie man so blind sein kann, wenn man seinen Titel schreibt, dass man sich selber praktisch irgendwie ins Schussfeld stellt. Also James Damore ist wrong. Ja? James Damore hat Unrecht und es ist völlig in Ordnung, gegen Heuchler und Bullies zu diskriminieren. Ja. Ich finde es auch lustig. Ja. Ich finde es halt super, weil es passt so gut. Ne? Also, was ist Laurie Penny? Eine Heuchlerin und ein Bully. Also können wir gegen sie diskriminieren. Sie gibt uns einen Freibrief. Ja, nur, guck mal. Die Unterüberschrift. The Darling of the Alt-Right. Also Darling von der alternativen Rechten. Ich finde es total lustig, dass niemand schreibt, dass MeToo der Darling der Alt-Right ist. Weil immerhin sind bei MeToo 70% der Leute, die angeschuldigt sind, Juden. Also von dem her, ich weiß nicht so. Vielleicht ist ja MeToo irgendwie so Darling von der Alt-Right. Ja. So. Eigentlich da ganz weit hinten im Hintergrund, ja, arbeitet die Alt-Right und das feministische Kabal zusammen und gegen das Weltjudentum. So, das geht ab hier. Genau. Ganz da hinten. Ja. Ich freue mich schon, wenn ich mal irgendwie so eine Kontroverse zu meiner Wenigkeit haben sollte und ich dann sagen kann, ich bin aber Jude. Der Held der amerikanischen Rechten, als hätte man es abgeschrieben hier, ne? Es sind alles nur Hitpieces, die sich alle gleich lesen. Ja, und kein Schwein hat das Manifest, wie man es nennt, gelesen. Keiner. Ja, Damore ist ja Liberaler. Alter. Hitler oder Goebbels, einer von den beiden meinte doch, gute Propaganda zeichnet sich dadurch aus, dass Kleinraum verdichtet, immer wieder dieselben Sachen wiederholt, dass es den Leuten dann einfach nur, wie Klaus Kinski das sagen würde, dass man es einem mit dem Hammer eindämmert in den Schädel. Ja, ja. Das ist ja eine Binsenweisheit, ein bisschen intellektuell ausgedrückt, aber beim Damore-Fall ist es wirklich so. Ich meine, man kann das Ganze gutmütig sehen und sagen, okay, die lesen alle den New York Times Artikel und übersetzen das dann auf Deutsch. Oder man kann halt sagen, ja, die haben halt einen redaktionellen Prozess, wo halt die Themenfindung darauf hinausläuft, dass Damore irgendwie der Held der Alt-Right ist. Ich würde ganz gerne in diesem Kontext mal wissen, hat der Damore ein Interview mit dem Richard Spencer gemacht? Weil der wäre so die einzige Person, die ich so der Alt-Right... Ja, mit Milo Yiannopoulos. Ja, mit Stefan Molyneux auch halt eben. Und den Jordan Peterson, mit dem hat er natürlich auch geredet. Ja, der ist bei vielen Leuten ja auch irgendwie so ein Redelsführer. Auch seltsam. Ja, aber kann das eventuell auch daran liegen, dass von den Leitmedien halt einfach keiner mit ihm sprechen wollte? Ja, das waren einfach Leute, die Interesse daran haben und so. Aber er hat auch bei anderen Leuten hat er auch Interviews gegeben. Das ist ja nicht so kontrovers. Es ist ja kontroverser, wenn du sagst, hier, guilty by association, weißt Bescheid, ne? Ich finde das vor allen Dingen enorm, dass sie diesen Artikel hier beginnen mit sieht sich diskriminiert und dann hier aus einer E-Mail zitieren, wo drin steht, ich werde dich jagen, bis einer von uns gefeuert wird. Und dann wird gefeuert. Wenn die AfD sagt, wir werden sie jagen zu einer Partei, dann ist schlimm, ne? Naja, es geht ja einfach darum, dass oben halt gesagt wird, er sieht sich oder er sieht sich verfolgt und im nächsten ist halt, schreibt ihm jemand, ein Kollege, dass er ihn jagen will, also er sieht sich nicht so, es ist de facto. Ja, eben, das meinte halt ich, ja. Den Tisch gekehrt. Nun klagt Damore mit einem anderen ehemaligen Google-Mitarbeiter gegen den Konzern und hofft, dass sich weitere Menschen wie er anschließen. Weiß, männlich, konservativ und als solche bei Google unterdrückt, wie Damore glaubt. Mitarbeiter mit anderen Meinungen würden von Google in Anführungszeichen ausgesondert, schlecht behandelt, systematisch bestraft und gekündigt, schrieben seine Anwälte. Ein schwerer Vorwurf für die Technologiebranche, die sich eigentlich ihrer flachen Hierarchien und Offenheit rühmt. Ja, also das Ding mit dem Konservativ, das ist wieder so ein Fall für den berühmten Linkspol, ne? Also vom Nordpol aus, ne? Vom Nordpol aus ist alles südlich und vom Linkspol aus ist alles rechts und deswegen ist er halt auch ein Konservativer. Also, ich glaube nicht, dass er sich selbst jemals so bezeichnen würde. Nee, hat er auch nicht. Und auch in Interviews, die ich bisher gesehen habe, so bei Joe Rogan und so, hat er auch nichts irgendwie jemals, also wenn du dir den Crowder und diese ganzen Leute anguckst, die haben ja alle so ihren Dingen, da muss immer irgendwas mit Waffen drin mit bei sein, dann muss man Klimakram anzweifeln, da muss man sich über irgendwelche schwulen Backwaren beschweren und so ein Kram. Und also nichts davon hat der irgendwie angetouched. Irgend so ein Thema. Nichts. Also diese ganzen Hitpieces auf den Damore, die sind, also ich meine, als unbeteiligte Person kann man da ja auch gar keinen Eindruck bekommen, außer dass der halt auch einer von den Leuten ist, die da bei diesem Fackelzug irgendwie mitgelaufen sein oder was auch immer. Aber eine Sache wollte ich dazu sagen, da stand, dass der Damore mit einem weiteren Mitarbeiter, Ex-Mitarbeiter von Google, gegen Google klagt. Also das ist eine ziemliche Untertreibung. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute es mittlerweile sind, aber es sind auf jeden Fall sehr viele Leute, die da Google verklagen. Viele von denen werden natürlich auch irgendwelche Idioten sein, die einfach auf den Zug mit aufspringen und vielleicht gar keinen echten Claim haben. Aber das ist halt das Rechtssystem in Amerika. Das läuft anders als in Deutschland. In Amerika ist es einfach möglich, dass halt eine Person klagt und alle, die sich genötigt sehen, dass sie auch so geschädigt waren, können einfach mit auf den Zug aufspringen. Das geht in Deutschland ja gar nicht. Was vielleicht auch nicht so super ist, dass es in Deutschland nicht möglich ist. Mhm. Aber ja. Das Ding ist ja auch, dass die weitere Person jetzt selber eine Frau ist. Also die massive Probleme mit Women in Tech hat, also mit den feministischen Organisationen, die sie nicht haben wollen, weil sie nicht dieselbe Rhetorik raushauen wie Women in Tech Groups. Also. Ja, und das, was jetzt hier wahrscheinlich auch in dem Artikel steht, ist ja schon erschreckend, dass also Google im eigenen sozialen Netz, das sie intern haben, zum Beispiel den Leuten erlaubt zu blocken und zu muten und praktisch, dass es Abteilungsleiter gibt, die ganz klar gesagt haben, nee, mit der politischen Einstellung kommst du auf meine schwarze Liste, du wirst nie bei mir. Scroll mal einfach direkt zu Punkt 1, also, ich denke mal, da wird klar, worum es geht. Punkt 1 runter, dann siehst du sofort. Jetzt wird es mal spannend. Kann man gar nicht davon länger nichts mehr gesehen. Ja, genau, Alter, fuck me. Also, Alter. Wenn ich sage, ich bin ein Demigender-Drachenkin, dann darf ich dort sein, oder? Ja, da. A footnote next to the word plurality adds. For instance, an employee who sexually identifies as a yellow-scaled, wingless dragonkin and an expansive ornate building presented a talk entitled Living as a Plural Being at an internal company event. Also übersetzt, es gibt da zwei Entitäten, zwei Wesen. Ja? Das eine Wesen sieht sich als gelb geschehen, also mit so, wie heißt's, nicht Schalen, sondern na, das, was Drachen halt haben, so eine Schuppen, genau. Geldgeschuppte, flügelloser Drachenkinn, und Kinn ist eher so ein Ding von, du identifizierst dich mit etwas und bist das etwas auf allen Ebenen außer der körperlichen, so, ja. So, und die zweite Person, das zweite. Nix Wesen, zweite Person. Du verstehst das falsch, das ist die zweite Identität der einen Person. Ach so. Deswegen Plurality, also der ist gleich ein gelbgeschuppter Drache und ein großes verziert. Ein großes verziertes Gebäude, genau. So, unglaublich. Das Wesen empfindet sich als diese zwei Dinge und hat dann auch noch genug Kraft gehabt, mit der Schizophrenie klarzukommen und dann einen Talk zu geben, Living as a Plural Being. So, die einzige Person im ganzen Staat Amerika, der so diese Identitäten in sich hat, bekommt da die Möglichkeit, sowas zu tun. Ja, bei mir geistert die ganze Zeit, bei mir geistert die ganze Zeit Ron Paul durch den Kopf und sagt, it's already over, you should have lived. Ja, so, aber hier, weißt du, so da kommen Leute auf mich zu und meinen so, guck mal, das ist eh alles nur auf Tumblr und das gibt es gar nicht im echten Leben. Ja, wie im echten Leben gibt es das nicht? Warum gibt es das dann da? Ist das echte Leben oder müssen wir noch sagen, ist es nicht vor meinen Augen passiert, das ist nicht real? So. Ich finde es auf jeden Fall gut, ich habe jetzt was gelernt aus dem Artikel, das ist nicht in Ordnung, nur das Gebäude oder nur an den Drachen anzusprechen, weil alle zuhören. Ja, du musst halt erstmal eine ganze Liste ausarbeiten, um jemanden zu rufen. Musst du dir beide ins CC nehmen, wenn du eine E-Mail schreibst. Alter, ja. Headmate genannt, Alter. Artikel, wieder das Artikel hat Seltenheitswert. Dieser Artikel hat Seltenheitswert, weil die Überschrift ist nicht nur Clickbait. Jeder Punkt ist insane. Und das ist alles Teil von der Discovery. Das heißt, das ist alles nachvollziehbar und gerichtsfest dokumentiert. Und wirklich jeder Punkt ist mindblowing. Hey Price. Meiner Meinung nach, weil es wirklich um das Unternehmen, es geht ja um die Unternehmenspolicy. Hey Price. Ich meine, don't hire white men, also stelle keine weißen Männer ein. Also. Hey Price. Hey Price, tu mal die Quelle rein. So, einfach in den Chat. Das wäre doch bestimmt voll lustig so. Mache ich. Dass die Leute genau wissen, dass das ein Ding ist, was echt real ist. Das haben wir nicht vorbereitet, okay? Das ist kein Witz, das ist keine Fake News. Das ist etwas, was in diesem scheiß Konzern das vor sich geht. Im Dokument drin, also in den was sind's 160 Seiten, steht noch viel mehr dann, drin. Dann also, setzt sich ein erwachsener Mensch hin bei Google und schreibt diese E-Mail. Der hat einen Bonus gekriegt, weil er was gegen Damore gesagt hat. Alter, das wird ja immer geiler. Vor allem mit einem Star Wars-Ding drin, von wegen, sie hat für die Diversität gekämpft in this hive of scum and villainy. Ja, also, you must ice oh, fuck me. Fuck oh, me. Fuck I will me. Hurt you. I'm a queen. I'm a queer ass non-binary trans person that is fucking sick and tired of being told to open a dialogue with people who want me dead. We are at a point where the dialogue need to be having with the people. So if you keep talking about this shit, I will hurt you. Ganz, ganz erwachsen. Übersetzung, ich verstehe kein Englisch. Ja, also wenn ich bin queer ass non-binary trans person, das gibt es auf Deutsch nicht. Und das ist fucking sick and tired. Also die ist perfekt krank und müde darüber, ständig Dialoge führen zu müssen. Die ist wirklich krank und müde. Das kann ich bestätigen. Leute, die sie tot sehen wollen, wie Damore offensichtlich. Und statt diesem Dialog würde sie den Leuten lieber in die Fresse hauen. Hier, 10. Oh. In a message from July 2017, a repentant Google employee publicly realized he was, quote, white-splaining black history. Quote, I, a white Googler, in an attempt to build rapport with black Nooglers. and demonstrate my lack of ignorance of black history, ended up white-splaining history to him, thereby demonstrating my ignorance of black history in the process. Ja, ich finde das ist schon das wird schon sehr asiatische Philosophie. Der Artikel wurde gelöscht. Der Artikel bei The Federalist ist Error 404, page not found. What? Ja, das Ding, was du da gerade reingepackt hast, ja, ist nicht da. Das kann man nicht öffnen. Also ich kann es noch aufrufen und ich habe keinen Cache oder so an. Ja, okay, aber... Ich kann es auch aufmachen. Ich glaube, der OPEX ist... Nein, ich bin nicht verrückt. Ich habe beide Links in den Chat gepostet. Ich poste es jetzt nochmal. Musst du aufhören, deine Verzögerung aussieht. Musst aufhören, dein Tor-Browser zu... Aber bei mir ist auch noch da. Entwarnung. Es gibt doch keinen Raketenangriff. Ja, ich sag mal, weiter. Oder dann auch sofort, wie dann morgens der Typ so am Eingang steht und sagt, no Nooglers, oder was? Black Noogler. Good morning, fellow Nooglers. Dann übersetzt mal noch Solanum. Doch, mach doch mal noch, bitte. Was? Aber übersetzen. Bevor ihr weitermacht, ich... Ist das ein Nickler-Google-Employee? Also bevor ihr weitermacht, verabschiede ich mich jetzt. Ich muss noch los und wünsche euch noch viel Spaß mit den letzten 583 Tabs, die da oben noch offen sind. Ah. Dekonstruiere dich. Ja. Ich leite die Verlassung ein. Bye-bye. Okay, ich will jetzt mal wirklich mal der Sache auf den Grund gehen. Ja, okay. Bitte noch übersetzend. Also. Relies on crowdsourced harassment, okay. Nein, der wollte doch nur Übersetzung, der Ebel. Das ist hier ein weißer Googler, der unbedingt Verbindungen spiritueller Art zu schwarzen sogenannten Nooglern aufnehmen wollte. Und dann dabei hat er dann sich dabei erwischt, wie er den schwarzen Menschen die schwarze Geschichte erklärt hat und gewhitesplained hat. Und das ist ein ganz, ganz, ganz schrecklich peinlich gewesen und dann hat er sich entschuldigt für das Whitesplain. Ist großartig. Ja. Ist einfach nur großartig. Aber also und ernsthaft, dass indem ich ihm zeigen wollte, dass ich nicht so bin, habe ich ihm gezeigt, dass ich so bin. Das hat schon ein bisschen die Charakteristika von der asiatischen Philosophie. Ja, auf jeden Fall Crowdsourced Harassment, ne, also hier... Und Konfuzius sagte, wenn du erklärst, warum du nicht whitesplainst du erst recht. Verteilung von Belästigungen auf andere Leute quasi, dass diese dann für einen belästigen. Ich erinnere mich noch an so ein Bild, wo gewisse Menschen, die von sich selbst behaupten, dass sie alle Nase lang belästigt werden, im Internet bei Google gestanden haben und da ihren Fall irgendwie schildern durften. Unter anderem halt eben auch Frau Sarkisien und hier die Randy Harper. War das ist schon alles Twitter? Oder war das auch bei das Google? Das war auch bei Google. Ja, Google überall. Ideas damals, dieses Ding war. Ah, ja, stimmt, genau. Hier, das Problem, was Leute mit den Links haben, jetzt gerade im Chat und ich auch hatte, so, ist, weil Google da hinten dran, ganz hinten dran, wo man das nicht sieht, wenn man es irgendwo reinlädt, ne, so Dollarzeichen und, nee, Prozentzeichen FF und Prozentzeichen BB hinmacht, das ist, ja, das verwirrt halt. Aber wenn man das rauslöscht, funktioniert's. Ich bin gerade dabei, auch ganz kurz da noch einen Link zu machen, vielleicht funktioniert der, aber, ach, das ist schon seltsam. Schon seltsam, was da bei Google abgeht und. You're being blacklisted at companies outside Google. Also du kommst auf eine schwarze Liste, auch für Firmen, die nicht zu Google gehören. Das sollte sich ja für jeden bekannt anhören, der bei Gamergate aufgepasst hat. Krass. Und halt als Drohung, ne? Hier. Verbrannte Erde. 12. Das fand ich so geil. Conservative blogger Curtis Yarvin, who advised Steve Bannon and other members of the Trump administration, triggered an alarm when he visited the Google campus to lunch with an employee. Security escorted him off the premises. The suit alleges other conservatives are on that list, including Alex Jones and Theodore Beale. Okay. Alex Jones darf bei Google nicht rein! Ich will nicht, dass Alex Jones dahin geht. Also, er soll ihnen eine Flasche Supermail Vitality schenken und mal gucken, ob sie Ex-Menschen sind oder so. You also, are the Antichrist! Die haben wortwörtlich eine Liste von Leuten, die sie nicht besuchen dürfen bei Google und die von Sicherheitsleuten halt vom Google-Gelände runtergeführt werden, wenn ein konservativer Blogger dorthin läuft und Fragen stellen will. Also. Aber es wird noch besser, Abel. 13 ist eigentlich mein absoluter Liebling. Also eine Frau hat da vorgeschlagen, man könnte doch eine Liste anlegen von Leuten, die Diversity schwieriger machen. Und man könnte halt zum Beispiel Leute draufsetzen, die Sachen sagen, die nicht Diversity fördernd sind. Und man könnte das auch so als so eine Art Drohung oder Bestrafung benutzen, die das besseres Benehmen bei den Leuten hervorrufen könnte. Und dann kommt der wunderbarste Satz von allen. Ja, und Sachen, über die ich noch nachdenke, sollte die Aufnahme auf die Liste vorher irgendwie so eine Art Verfahren oder einen Prozess beinhalten? Sollten Leute vielleicht darunter genommen werden, wenn sie sich besser benehmen? Also noch genauer kann man eigentlich ein faschistisches Rechtssystem nicht beschreiben. Aber ich finde das großartig, weil die Cyberpunk-Version von Megacorporations ist exakt eingetreten. Es fehlt jetzt nur noch, dass es die Google-Familien gibt. Also das mit dem bunten Haar hat Gibson schon echt gut vorausgesagt. Ne? Das ist auch lustig. Da besprechen sich dann die Google-Mitarbeiter und sagen, dass sie sich nicht von Gewalt distanzieren wollen und dass die Wahl von Trump heißt, dass man wahrscheinlich eine gewaltsame Revolution braucht. Also. Ja, how to properly punch a Nazi. Ja, Schritt 1, Reise in Deutschland 1933. Ja. You can't support Trump without supporting racism and misogyny. Ach Gott. Und wenn du nicht und Transphobia und Homophobia. Natürlich, weil wenn du sagst, okay, ich finde das gut, weil das gut schmeckt, musst du auch in Kauf nehmen, dass das jemand anderes gemacht hat und dass die Person vielleicht irgendwie voll ein hartes Leben hat und du nutzt sie aus. Es ist so kindisch. Könnt ihr nicht einfach wie jeder andere Mensch in den letzten 100 Jahren, egal wer gewählt wird, sagen, vier Jahre mit dem, das ist doch scheiße, und sich dann jeden Tag über den beschweren. Nein. Ist doch normal. Nein, ist nicht normal, okay? Du musst eben heiße Takes haben dazu, dass Trump zum Beispiel voll der Schwulenhasser ist, wobei dann Trump sagt so im Interview, nö, bin ich eigentlich gar nicht, ich werde auch nichts rückgängig machen, so. Aber dann kommst du nicht raus und entschuldigst dich oder hörst auf mit deinem Narrativ, weil das Geld macht. Das macht Geld. Es gibt Leuten Jobs, ja. Ethnic enclaves and the dynamics of a social identity on the college campus. The good, the bad and the ugly. Ja, ethnische, ne? Enklaven und die Dynamiken sozialer Identität auf dem Universitätscampus. Zwei glorreiche Halunken. In dem Papier geht es darum, dass wenn du dich zu ethnischen Gruppen zusammenschließt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du dich als Opfer siehst, steigt. Und dass man halt irgendwie so die, die soziale Schicht der Amerikaner halt ruinieren. Also das halt, du hast ja diesen Melting Pot, also alles sind Amerikaner und du tust halt sozusagen diese gemeinsame Identität von Amerikaner sein dadurch ruinieren, dass du dich in sozialen, ethnischen Gruppen zusammenschließt und du siehst dich eher als Opfer. Aber also, Abel, das ist doch Verschwörungstheorie. Nee, das ist keine Verschwörungstheorie. Divide et impera haben schon die Lateiner gesagt. Teile und herrsche. Es ist Verschwörungstheorie. Keiner hat vor, sowas zu machen. Niemand macht das. Nein. Und es war ein sozialpsychologisches Papier. Also nicht direkt Sozialwissenschaften, aber halt noch ein bisschen psychologisch. Es ist auch nicht so eine harte Wissenschaft, aber immerhin. Also. Und hier in dem Papier geht es um den Wettbewerb im Opfersein und dass sozusagen, wenn dir vorgeworfen wird, dass du ein Unrecht getan hast, dass du in der Regel damit antwortest, dass du sagst, dass du diskriminiert wirst und dass das für verschiedene Gruppen wahr ist. Also ob du jetzt Mann oder Frau bist oder Schwarz oder Asiate, also generell geht es sozusagen darum, dass du dich stärker als Opfer siehst, sobald deiner Gruppe als Ganzes etwas vorgeworfen wird. Also, ja. Ach, ist ja toll, weißt du, so. Das ist auch ein älteres Papier. Du hast Leute, die im Endeffekt einfach dazu ausgebildet werden durch eben College-Ideologen, ne, dass es okay ist, so ein richtiger Kackbratzen zu sein, ne? Und du im Endeffekt dafür überhaupt keine Verantwortung übernehmen brauchst. Du kannst all das machen im Namen von Frieden und das wird auch alles gut sein und weißt du, so es ist schon okay, ja. Aber das, natürlich werden Leute sich dann selbst als Opfer sehen, weil sie dann, indem sie sich zu Gruppen zusammenschließen, passiv, psychologisch, ja, dann eigentlich immer mehr und mehr darauf fokussiert sind, dass sie nach einem bestimmten Merkmal die Leute anfangen einzuteilen. Das ist etwas, was dein Kopf dann selbst bemerkt. Du merkst es selbst, ja. Genauso wie ich das merke, weil ich die ganze Zeit mit euch abhänge und dann irgendwie denke, okay, ist jetzt die Person da im Fernsehen beim Interview, ist das jetzt eine Frau, weil sie den Job kann oder weil sie irgendwie eine Quote erfüllt? Ja, ja, so. Aber in dem Papier geht es ja um Opfer sein, nicht um Quote. Also, ja, ich weiß, aber es ist dieselbe Dynamik. Es ist dieselbe Dynamik, dass du halt, wenn du dich auf etwas konzentrierst und danach anfängst zu selektieren, dass du dich übertrainierst und dann halt wirklich dich dann wie ein Opfer siehst. Steht leider so nicht in dem Papier. Nein, das ist jetzt freie Textanalyse, okay, Abel, Postmoderne. Aber egal, hier geht's in der nächsten Studie geht's um, also wenn man dick ist, dann hat man ja eine verkürzte Lebenserwartung. Und wenn man raucht, hat man ja auch eine verkürzte Lebenserwartung. Und hier in der Studie hat man sich mal drum gekümmert, mal herauszufinden, wie sich das denn mit den Gesundheitskosten verhält, also dein Lebensstil. Und man hat herausgefunden, dass Raucher tatsächlich der Gesellschaft Geld sparen, dadurch, dass sie früher sterben und der überwiegende Anteil der Krankenkassenkosten entstehen in den letzten Lebensjahren und dadurch, dass du halt früher stirbst, sparst du der Gesellschaft relativ viel Geld. Und bei dicken Menschen war das weniger stark und ich hatte, also das ist sozusagen ein Theme oder ein Meme, was schon länger diskutiert wird, ob das wirklich der Fall ist oder nicht. Und hier hatte ich jetzt halt mal ein Papier, was das halt verdeutlicht, dass es diesen Effekt gibt vom sozusagen sozialverträglichen Frühableben. Also dankt jedem Raucher, der tut den Haushalt der Krankenkassen schützen. Wisst ihr was? Wir sind eigentlich nur einen Schritt davon entfernt, dass es Soylent Green gibt, man. Ich habe gerade mal ein bisschen im Chat gelesen und das kurz nachrecherchiert. Gibt eine ziemlich unangenehme aktuelle Meldung. Erdogan hat angekündigt, die südliche Grenze seines Landes in den nächsten Tagen vom Terror säubern zu wollen. Das heißt, die YPG, da die kurdische Miliz, wird jetzt Ärger kriegen. Die haben ja schon ewig lange Leute an die Grenze verlegt. Und das kann gut sein, dass wir jetzt dann demnächst auch in Deutschland richtig Ärger haben werden. Warte, denn, ist das etwas Schlechtes oder ist es etwas Gutes? Naja, ich habe schon vor 100 Streams gesagt oder so, dass ich keinen Bock drauf habe, dass, wenn Erdogan halt wirklich mal militärisch gegen die Kurden loszieht, was dann hier bei uns passieren wird. Ach, wir so haben von beiden genug hier. Und die haben sich schon für kleinere Anlässe, es gibt da diese Videos von dieser Demo in Frankfurt, wo die sich mit Flaschen und Baseballschlägern und was weiß ich geprügelt haben. bis das Blut richtig geflossen ist. Das ist alles kleingeschwiegen worden. Aber wenn das stimmt, dass Erdogan jetzt massiv gegen diese IPG da vorgehen wird, dann haben wir hier in den nächsten Wochen sicher ordentlich Zunder. Vielen Dank. Guck mal, Mars, wir haben doch gelernt, ja, aus irgendeinem PDF-Ding von, keine Ahnung, nicht Antonio Amadeo Stiftung, genau, der so Hass ist keine Meinung, ne? Da hatten wir das mal gehabt, ne? Dass die Frage, das war so ein Spreadsheet, ne? Da war so die Frage, was ist denn mit uns hier oder was ist mit meinen eigenen Kindern? Was werde ich für eine Zukunft haben? Dass das Hate Speech ist. Also bitte, ja. Hör auf. Hass kommt einfach daraus, dass du es nicht verstehst. Ja, Angst kommt daraus, dass du es nicht verstehst. Du verstehst es einfach nicht, ja, und du hast Angst. Bitte. Bitte pass auf. Also ich bin auf der Seite von Kurdistan. Also der andere Typ, der es nicht verstanden hat, war hier der Typ, der in New York in Subway auf die Gleise gesprungen ist und gedroht hat, da irgendein stromführendes Teil irgendwie anzupacken und sich damit umzubringen und irgendwelches wirres Zeug von Frauenunterdrückung geredet hat. Ja, Frauen werden unterdrückt, deswegen werde ich mich jetzt überfahren lassen. Wup, wup. Also in Amerika ist ja die Stromversorgung an den Gleisen. Ah, okay. Das hört sich an wie so ein Meth-Junkie. Ist das so ein Typ gewesen oder war das einfach nur einer, der durchgeknallt ist? Nein, das war Social Justice Man. Ah. Oh. Diese Hashtags, ehrlich, Mann. Ja, das hier ist ein Artikel, da bin ich über Hengame hingeraten. Hengame hat ja einen schönen Artikel drüber gemacht, dass Männer Schweine sind und Frauen, die Männer unterstützen, sind auch Schweine und so. Und sie hat da drin einen merkwürdigen Satz über eine Frau geschrieben, die ihre Peiniger, also ich weiß nicht, es geht hier großenteils in dem Originaltext um die Belästigung eher, würde ich sagen. Also Vergewaltigung habe ich da jetzt nicht, aber ich möchte nichts da unterstellen, weil die reden ja auch immer ein bisschen blumig da drumherum. Auf jeden Fall will sie die Peiniger, die sie hatte, die Leute, die sie sexuell belästigt, bedrängt, betatscht und in ihre Haare gefasst haben, möchte sie nicht nennen. Da fragt man sich ja dann, ja, warum nicht? Und dann erklärt sie das auch, nämlich weil diesen Leuten im schlimmsten Fall Abschiebung drohen würde oder rassistische Polizeigewalt. Oh, natürlich, natürlich. Oh, und okay. Da hört für mich dann jegliches Verständnis auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch für Hengame, die sowas dann auch noch zitiert als tollen Stand, den da jemand einnimmt. Irgendwie. Das ist genau dasselbe, wie Leute sagen, weißt du was, ich bin ja auch gegen illegale Einwanderung, aber ich finde es auch voll okay, wenn Leute sich mal zu Community organisieren und Leute in Schutz nehmen vor Grenzschutz und vor so, weißt du, so diesen Leuten. Ja. Gibt's ja auch, ne? Es gibt so ganze, in Amerika, es gibt so ganze Villages, wo Leute, die keine Aufenthaltsgenehmigung haben, wohnen. Ja, die Sanctuary. Aber man kann doch jetzt nicht einen Unterschied machen, wenn es wirklich um sowas Wichtiges geht bei sexueller Belästigung oder bei diesem in die Haare fassen oder an den Arsch fassen, wenn das wirklich so wichtig ist. Warum kann ich da einen Unterschied machen, was dem Täter dann droht? Ich meine, das ist doch völlig irrsinnig. Entweder es ist ein wichtiges Thema und dann müssen wir das wie alle Sachen für alle Menschen gleich regeln. Oder es ist doch nicht so ein wichtiges Thema, dann können wir es halt bei denen, die dann am Ende wirklich bestraft werden würden oder so, können wir es dann auch weglassen, weil wir die eigentlich irgendwie nett finden oder was. Wo soll denn das hinführen? Das siehst du halt auch, was für ein Konzept Intersektionalität ist. Du kommst nur auf sowas, wenn du halt eine umgekehrte Rassenlehre hast. Also du hast bei der einen hast du halt Weiße ganz oben, bei der anderen, bei der Intersektionalität hast du halt Weiße ganz unten und je nachdem tust du Privilegien-Points verteilen. Deswegen ist es für den einen in Ordnung, wenn er sexuell belästigt, für den anderen nicht. Das ist deren Mindset. Weißt du was, ich glaube, es wäre besser, wenn Leute mehr mit Garten zu tun haben würden. Dann könnten sie eine Rasenlehre aufstellen. So. Eine Rasenlehre. Dieser Rasen ist besser als der Rasen, deswegen brauche ich mehr von dem Rasen. Und ein Rasenmäher ist ein Garten-Nazi. Die Rassen nicht betreten, bitte. Ja, lass den Rasen blühen. Und das hier, ja, Netflix hat die Serie Friends in sein Portfolio aufgenommen. Die kann man jetzt gucken. Ich habe die nie geguckt. Ich bin nicht so ein Serienmensch, aber es ist wahrscheinlich so eine typische Yuppie-Sitcom aus den 90ern. Ja, ist sie. Ja. Gut drauf sind, aber ab und zu auch mal Probleme haben. So eine Art Seinfeld für Arme. Aber heute gucken Millennials das, weil es halt jetzt auf Netflix ist. Und sie finden es zutiefst problematisch. Es ist rassistisch. Es ist, es gibt eine Beziehung zwischen einer sehr jungen Frau und einem älteren Mann und so. Das ist alles total bäh. Und sie verstehen überhaupt nicht, wie sie damit zurechtkommen sollen. Das finde ich so bezeichnend, weil das zeigt ja auch wieder mal, dass wir mit unserer Prophezeiung so weit nicht wegliegen können. Wenn die jetzt schon auf eine Serie, die gerade mal irgendwie 20 Jahre alt ist, reagieren, als würde man ihnen den Leibhaftigen zeigen. Ja, und vor allem Friends. Ja. Also Friends ist jetzt nicht, also keine Ahnung. So, wenn die jetzt sagen würden, oh mein Gott, Drawn Together hat einen politischen inkorrekten Witz gemacht. Ja, okay, meine Güte, aber Friends, meine Fresse, Alter. Ja, aber gibt es denn da wirklich einen Aufschrei von jugendlichen Leuten? Also ganz viele Twitter-Meldungen, die dokumentiert werden? Oder ist das auch wieder nur so ein Journalist, der... Ich weiß es nicht, mir reicht es eigentlich schon, wenn ich nur sowas höre, dass diese Schneeflocken mit irgendwas nicht zurechtkommen. Das ist, als hätte ich, früher, als ich klein war, da gab es nur 3 Programme. Und da haben wir ständig Sachen aus den 50ern, aus den 60ern, da haben die Leute noch Neger zu Schwarzen gesagt. Und ich bin trotzdem kein schlechter Mensch. Also man muss auch irgendwie mal in der Lage sein, Sachen einzuordnen, weil das ist eine Fähigkeit, die sogenannte Medienkompetenz, die immer beschworen wird, die ist ja auch gerade dieses Einordnen. Ja? Chris, scroll das doch mal weg, wir kriegen einen Streik und das so weiter. Margarete Stokowski. Ja, ich wollte es nicht tun, ich habe es ja am Anfang des Jahres gesagt, ich wollte weniger Stokowski nehmen, aber... Meine Frage ist, is she the queen? Does she know the queen? She's the queen. She know the queen. She know the way. She know. Nee, und ich hätte sie auch diese Woche echt mal weggelassen, wenn die Kolumne nicht wieder so unsagbar klasse. Sie versucht sich halt wieder an so einer Art Glosse, meint das alles lustig, aber im Endeffekt sagt sie dann so Sätze wie, dass der Peniswitz zeigt, dass die Männer in den letzten Jahren irgendwie die Arbeit an ihrer sexuellen Freiheit vernachlässigt haben. Der Pimmelwitz verniedlicht Herrschaftsverhältnisse und solchen unsagbaren Blödsinn und versteigt sich halt. Ich war klar, sie mag das irgendwie lustig meinen, aber sie sagt halt, der Mann ist so verklemmt, so ungefähr, dass er so tut, als würde er sich aus Peniswitzen nichts machen und so. Und das müsste der Mann mal ganz schnell ablegen, damit er irgendwie reflektierter wird. Und bla. Also. Ich frage mich langsam wirklich, warum will mir eine Entschuldigung Lesbe erzählen, wie ich als Mann irgendwie mit meinem Pimmel, was für ein Verhältnis und wie was ich über den sage oder mir gefallen lasse, dass jemand darüber sagt, ist doch völlig uninteressant für dich, Margarete. Eben weil sie nur das Beste für dich will, okay? Sie profiliert sich darüber. Ja, aber auch gar keine Aufreißer macht. Ja, aber das ist egal. Sie profiliert sich darüber, dass sie Aufreißer macht. Und dann gibt's Klicks, okay? Dann gibt's Klicks und das ist alles, worum es hier geht. Das ist genau der Scheiß, ja, der eben nicht unter ethische Standards im Journalismus und so fällt, ne? Weil das ist total irgendwie, keine Ahnung, nicht mal Bildniveau. Die sind nur neidisch, weil ihre Pussywitze viel weniger entwickelt sind. Dafür haben sie ja die Pussyhüte. Ja, eben. Sind, ja, dann zieht sich der Pimmelhüte an. Das ist lächerlich. Wieners out. Ich wollte nicht warten, bis der WDR verklagt wird. Okay. Also mehr der Bilder, weniger Text. Darum, genau, der Chefredakteur hat im Endeffekt gesagt, ja, hier gibt es jetzt weniger Text, wir machen mehr Audio, wir machen mehr Video, weil wenn wir Text machen, dann gibt es ja halt Probleme, weil irgendwelche anderen Verlagshäuser sagen könnten, wir als Öffentlich-Rechtliche, wir würden halt irgendwie den Markt verzerren mit unserem Angebot, was ja gar nicht mal so von der Hand zu weisen ist, aber es ist natürlich journalistisch gesehen schlecht, dass nur, weil sie sich halt in dieser rechtlichen Zwickmühle sehen, die auf Text verzichten. Und natürlich der Umgang, wie der Herr damit umgeht, ist ziemlich flapsig, meiner Meinung nach. Hiervon gibt es auch das ist ein Interview, das gibt es als Audio, ist alles in Quellen auch. Mr. 400.000 Euro war das doch, oder? Ich weiß der, nicht, als Chefredakteur kriegt man bestimmt noch mehr, ja. Noch mehr, der meinte, er könnte sonst seine Arbeit gar nicht leisten, wenn er weniger kriegt. Oh, mein Gottchen. Ja, den Artikel habe ich eingereicht, aber ich muss gestehen, ich habe mich da gar nicht so sehr eingelesen, weil das einfach wieder so ein typischer Fall ist, wo ja aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird, und das wollte ich eigentlich so ein bisschen zum Kontrast, als Kontrast darstellen zu dem, was mit der Moore passiert, weil der sich ja wirklich auf wirkliches Harassment beziehen kann und auf Benachteiligung im Arbeitsumfeld gegenüber sowas, weil im Endeffekt es gibt auch noch einen anderen Skandal, der damit zusammenhängt. Der hängt damit zusammen, dass Journalisten direkt bezahlt wurden von Interviewpartnern und das halt nicht irgendwie über die Redaktion gelaufen ist. Gut, muss man halt... Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Trump wurde zum Numero Uno Unterdrücker der Pressefreiheit ernannt. Da werden sich die Ayatollahs und was weiß ich was für die Diktatoren-Arschlöcher sich aber freuen. Ja, da hat diese Organisation von Journalisten instant all ihre Glaubwürdigkeit verloren, weil jeder, der auch nur ein bisschen Bescheid weiß, wie das so um die Pressefreiheit in manchen Staaten bestellt ist, der, also für den ist das... Ja, aber der Trump, der hat doch Fake News zu CNN gesagt, deswegen ist der der neue Hitler. Und dann hat er sich gedacht, er legt jetzt mal Jerusalem als neue Hauptstadt fest, um zu beweisen, dass er nicht der neue Hitler ist. Und dann haben alle gesagt, so doch jetzt aber auch nicht. Und das die Leute wollten können wir sich, nicht. Und die können sich immer noch nicht drauf festlegen, was er denn jetzt machen soll oder wofür er stehen soll oder nicht stehen soll. Also ich finde es auch total lustig, dass die ganzen Medien, die ganze Zeit über das P-Tape schreiben, wo er Trump sich angeblich von russischen Nutten bepinkeln hat lassen. Und das ist ein fucking 4chan-Meme, Mann. Und das einfach unkritisch übernommen haben, einfach nur, weil es halt gegen Trump war und sie verzweifelt nach irgendwas gesucht haben, was gegen Trump ist. Und jetzt aber ankommen, weil er sagt, ja, jetzt seid ihr nicht ein bisschen Fake News, wenn ihr Dokumente Glauben schenkt, die einfach nur eine Behauptung aufstellen, ohne weitere Beweise zu haben. Und jetzt ist er der Nummer 1 Unterdrücker der Pressefreiheit. Hey Leute, wäre es nicht toll, wenn es eine Konsumentenrevolte gäbe, die sich damit beschäftigt und da mal genug hat und so und mal ethische Standards im Journalismus verlangt? Nein, das wäre furchtbar. Dann wird bestimmt die Alt-Right sagen, das ist toll. Nein, ethics and journalism, das hört sich schon nach Frauenhass an. Also nee, so nicht. Also ich möchte jetzt, natürlich ist es eine totale Übertreibung, dass der Trump irgendwie die Presse total unterdrückt. Aber man muss ja mal nüchtern betrachten, dass der ein paar Sachen gemacht hat, die im Sinne der Pressefreiheit nicht wirklich toll waren. Ja. Also was natürlich denn? nicht sowas wie der Herr, was er jetzt gerade, was gerade eingeblendet wird im Bild. Das finde ich sehr lustig. Das finde ich großartig. Ey. Genau. Den Ruf kann mit Trump klauen, die würden sich so aufregen. Also der thailändische Ministerpräsident, der ist zu einem Pressetermin erschienen, sieht man ja hier, und dann hat er seinen Pappkamerad hingestellt und hat gesagt, hier, Fragen bitte an den. Und tschüss. Leute. So. Leute, die Reaktion, meine Reaktion zu dem Ding war buchstäblich die Reaktion wie bei dem Typen in Beige, da rechts im Bild. Ja, und dann gibt es auch Fotos, wo Journalisten dann Bilder mit diesem Cutout gemacht haben, wo sie ihm die Hand schütteln. Das war echt eine sehr gute Aktion, echt toll. Ja, aber vor allem die Aktion geht noch weiter. Der hat eine landesweite Aktion rausgebracht, wo überall an Schulen und irgendwo welchen anderen Regierungsgebäuden halt so Pappkameraden von ihm, wie er irgendwie auf dem Motorrad sitzt oder auf dem Pferd, so wie Putin, diese Putin-Propaganda-Bilder mäßig. Und für Schulkinder. Und die Schulkinder, die lassen sich damit fotografieren, machen ihre Selfies. Also es ist eine sehr geschickte Marketingstrategie. Aber was hat Trump denn gegen die Pressefreiheit gemacht nochmal? Außer, dass er ein paar Leute nicht zu Weißhaus-Pressekonferenzen eingeladen hat oder wenn er sie eingeladen hat, in die letzte Reihe zwischen die Auslandsjournalisten gesetzt hat. Ja gut, ich meine, da hast du schon mal zwei Beispiele genannt, die einfach, ich sag mal, sowas kommt in jeder Administration vor. Das ist schlimm genug. Aber was er halt gemacht hat, er hat zum Beispiel halt... der Ort, wo diese Pressekonferenzen stattfinden, hat er quasi an einen anderen Ort verlegt, der kleiner ist, dass einfach nicht mehr weniger Journalisten rein sind. Gut, kann man jetzt sagen, ist eine Kleinigkeit, aber es ist halt schon mal sowas. Dann teilweise lässt er keine richtigen Fotografen an sich ran, sondern hat halt nur so 2-3 Fotografen, die halt mit ihm zusammenarbeiten, die halt die ganzen Bilder machen dürfen im Weißen Haus. Und das war auch nicht immer so. Das hat allerdings Obama auch genauso gemacht. Also es gibt Sachen, die man kritisieren kann, aber zu sagen, dass er der schlimmste Pressefeind wäre, ist natürlich eine absolute Übertreibung. Ja, und es gibt auch noch so ein paar andere Sachen. Man muss es halt immer gucken, welche Sachen sind ganz normal in einem Betrieb von einer Regierung und welche Sachen sind übertrieben und dafür gibt es Gerichte. Also bevor wir hier auf den Artikel an sich eingehen, wollte ich mal auf rechts diese Werbung oder was das ist eingehen. Wikipedia warnt vor automatisch gefiltertem Wissen. Die wollen es alle selbst machen, die scheiß bestochenen Mods und was es da alles gibt. Ja, hier geht es darum, dass halt die EU Upload-Sperren haben will. Und das finde ich generell eine gute Idee, weil das Internet sollte man zerschlagen und Meinungsfreiheit ist eine Form der Unterdrückung und Upload-Sperren sind gut. Und bitte nicht mehr ins Internet gehen, da stehen Fake News. Was ist denn jetzt gemeint mit Upload-Sperren? Maximal? Dass du Sachen nicht mehr uploaden kannst und dass du Upload-Sperren hast. Also, ach ja. Dass du eine PDF oder ein Bild hast und du das nicht mehr hochladen kannst. Nehmen wir ein Beispiel, was wir alle kennen. YouTube. Du lädst bei YouTube ein Video hoch und dann sagt er dir, hey, da ist Musik drin, darfst du nicht hochladen. So, das nur überall im Internet. Ja, also, das wäre pfui, finde ich. Ja gut, in der deutschen Politik geht es ja zurzeit hoch her, ne? Totale aufregende Koalitionsverhandlungen, die keinen mehr wirklich interessieren, ja, weil alle anscheinend aufgegeben zu haben scheinen. Und dementsprechend ist auch eine ziemliche Ernüchterung eingetreten in der Presseberichterstattung. Wenn man sich das mal anschaut, wie es vor ein paar Monaten war, sind die doch jetzt teilweise etwas kritischer geworden, was ich gut finde. Mehr habe ich eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Ich finde es klasse. Ich habe vor einem Jahr schon im Stream rumgeschrien, dass so, wie sich Merkel verhält, sie Weimarer Verhältnisse herbeibeschwört. Und ich finde es klasse, wie es jetzt gekommen ist, weil man das absehen konnte. Also. Vorsicht. Ruhig bleiben, Freunde. Ja, ich meine, wahrscheinlich geht es in dem Artikel darum, dass halt auch niemand existiert, den man sonst haben will. Einer steht dahinter ja schon. Mit Glatze und freut sich. Den Typ rechts will, glaube ich, keiner als Bundeskanzler. Den kenne ich gar nicht. Und dann gibt es noch so Leute wie Spahn, die sich da auch reindrücken schon in diese Rolle. Und das sind alles Leute, die ich auch nicht haben will. Weil die machen die gleichen Dinge. Also ich wäre dafür, dass wir im Kanzleramt eine Neubesetzung muss dann aber auch wieder weiblich sein, weil man denen nur 77% des Gehalts bezahlen muss. Ja. Das ist eine gute Idee, da könnte man was sparen. Das ist das Beste für den Staat. Andrea Nahles, sage ich jetzt mal ganz forsch. Ja, und worum geht es jetzt in dem Beitrag? Also im Grunde genommen in dem Beitrag geht es genau um den Tenor, wie er gerade gesagt wurde. Es ist nicht klar, welchen Kurs die CDU generell einschlagen soll. Ob es einen Nachfolger gibt, ist auch unklar. Allerdings ist sie auch nicht wirklich gefährdet in ihrer Macht. Der Artikel ist deswegen ganz interessant, weil er eine schöne Zusammenfassung ist. Merkel im Kontrast zu den Bundeskanzlern, die wir in unserer Geschichte hatten in Deutschland. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich das mal in die Links schmeißen wollte. Okay. Ja, sicherlich ganz interessant. Ja, das ist nur eine Kurzmeldung. Merkel möchte wieder antreten, falls es Neuwahlen gibt. Also ruhig weiter so machen. Go for it. Also wird schon werden. Die Rautenkralle hat sich in der Demokratie festgebissen, praktisch. Weimar, Frau Fechner hat es ja zweimal erwähnt, die Union hätte sich das eine oder andere anders gewünscht, das gilt für die SPD auch, aber jeder findet sich hier in diesen 28 Seiten wieder und wenn ich das persönlich sagen darf, ich habe jetzt gerade mal ganz schnell durchgeblättert, darf ich mal meine Lieblingsstelle heraus zitieren, dass eben alten Krankenpfleger demnächst mehr Geld bekommen sollen und es mehr Stellen geben soll, das gilt auch für Krankenhäuser, das ist eine Tatsache, die hätte schon dringend vor Jahren kommen müssen, wenn man ein bisschen damit zu tun hat, weiß man, wie diese Situation dort vor Ort ist. Und das ist sicherlich ein sehr, sehr positives Signal, wenn es denn zu dieser großen Koalition kommt. Bisher haben wir fast nur Unionsstimmen gehört. Jetzt ja, so viel zum Thema. Die Presse ist mittlerweile kritischer geworden. Also. Ja, das Erste, was kommt, ist irgendwas mit Altenpflege. Nicht irgendwie die ganzen Chaosherde, die wir an der EU-Außengrenze haben, Familiennachzug, irgendwie die EU-Armee, die man aufbauen möchte. Das alles ist komplett unwichtig. Also wirklich komplett. Familiennachzug, alles total unwichtig. Aber Altenpflege, ja. Das sind die Hard-Hitting-Questions. Ich meine, man kann das ja alles machen. Man kann ja sagen, irgendwie so, die kriegen jetzt mehr Geld. Aber dann muss man natürlich auch wiederum die ganzen Pflegeleistungen, also die ganzen Sozialversicherungen natürlich dann entsprechend auch hochschrauben. Ja, also wo kommt das Geld her? Das ist ja viel. Wenn es nach mir geht, kann man bitte jedem 1 Million Euro pro Tag überweisen. Aber das Problem ist, man muss ja auch irgendwo die Steuern erstmal einnehmen, damit man sie wieder verteilen kann. Ja, und außerdem. In der Richtung werden die wieder nichts bringen. Was also auch wieder so ein Ding ist, was ich da garantiert. Auf diesem Niveau gar nicht. Nein. Was ich garantiert die machen nicht. Gar nichts. Ich hatte auch noch so einen anderen Artikel verlinkt. Der war von der sehr sympathischen Nachrichtenseite Nachrichten leicht. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da lohnt es sich, auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ich lese das einfach mal vor, weil mehr muss man eigentlich zu den Koalitionsverhandlungen nicht wissen. Die Parteien CDU, CSU und SPD wollen vielleicht wieder zusammen regieren. Das haben die Parteichefs heute in Berlin gesagt. Vorher hatten wichtige Politiker von allen drei Parteien eine Woche lang geredet und gestritten. Sie wollten herausfinden, ob es genug Themen gibt, bei denen sie zusammen Politik machen wollen. Zum Schluss haben die Politiker aufgeschrieben, was sie zusammen Politik machen wollen. Sie wollen zum Beispiel das Kindergeld erhöhen. Bei Beiträgen für die Krankenkasse sollen Arbeitgeber wieder die eine Hälfte und Arbeitnehmer die andere Hälfte zahlen. Bis jetzt mussten Arbeitnehmer manchmal weniger zahlen. Ob CDU, CSU und SPD wirklich wieder zusammen regieren, steht noch nicht fest. Das liegt vor allem an der SPD. Dort gibt es Mitglieder, die sagen, wir finden es nicht gut, wenn unsere Partei nochmal mit CDU und CSU regiert. Darum gibt es in der SPD noch einen Parteitag. Danach steht dann fest, ob die drei Parteien wirklich über eine Koalition sprechen. Also um ehrlich zu sein, können Sie auch sagen, also wir haben uns geeinigt, Rechtsverkehr bleibt, Amtssprache Deutsch bleibt auch und wir behalten die Flagge so, wie sie ist. Wir machen kein Blau dazu, was für derzeit steht es Blau für gewonnene Weltkriege. Nee, aber ernsthaft, das Verhandeln vom Gehalt, dass der Arbeitnehmer-Arbeitgeberanteil sich verändert. Ja, überlegt mal aus der Sicht von einem Unternehmen. Ob das Unternehmen euch nicht das vorher gibt. Es gibt noch einen wichtigen Aspekt an diesem ganzen Pflegeding, wo ich garantieren kann, dass die CDU und auch die super tollen Christen aus der SPD nicht rangehen werden. Und das ist nämlich das kirchliche Arbeitsrecht, das gerade in diesem Pflegebereich sehr viele Leute betrifft und immer mehr. So nach dem Motto, ja, hier vergüt's Gott, ne? Du brauchst deinem Leben nicht so viel verdienen. So, das kann ja später dann. Und teilweise gibt's da ja auch keine Betriebsräte und nix, ne? Also mittlerweile kommt das so ein bisschen, aber nicht zwangsläufig. Das ist dann halt nach diesen Mitarbeitervertretungen da nur irgendwie geregelt, wenn man sich da mal an den Tisch setzt und irgendwie sagt so, ja, was meinst du denn? Tralala. Ja, und das ist auch ein Riesenaspekt in diesem Bereich. Weil es kann mir keiner erzählen, dass jemand, der in einem regulären Krankenhaus als examinierter Krankenpfleger in einem Krankenhaus von der Öffentlichkeit oder gar in einer Privatklinik oder so arbeitet, dass der ein Hungerlöhner ist oder so, der sich sein Leben nicht leisten kann. Glaube ich nie im Leben mit Betriebsraten, allem Scheiß. Also, was mich vor allem besorgt, ich habe mir das Papier vorhin mal schnell durchgelesen. Was mich besorgt hat, sind diese, so, oh, Macron hat schon wirklich gute Ideen, da würden wir bei allem gerne mitmachen, Sachen. Also so hier gemeinsame Finanzen und solches Zeug. Finde ich eigentlich nicht so eine gute Idee, aber. Und es soll noch, wie auch immer, warum soll noch der Beitrag zu Sozialversicherungen gesenkt werden um ein paar Milliprozentpunkte? Was das A bringen soll den Leuten und B, ob das so sinnvoll ist, wenn wir immer mehr Zuwanderung in die Sozialsysteme haben? Weiß ich nicht. Jetzt hören wir mit Kevin Kühnert, den ich herzlich hier begrüße, den Juso-Chef, der von vornherein erklärter Gegner diesen großen Koalition ist. Deswegen muss ich das gleich sagen. Herr Kühnert, Hand aufs Herz, wenn Sie das jetzt mal so ganz schnell überfliegen, wie wir das alle hier tun müssen. Und wenn ich mir das SPD-Papier angucke, 60 Punkte in SPD-Richtung, kann man doch eigentlich ganz zufrieden sein. Ich finde, man kann da nicht so zufrieden sein an der Stelle. Zunächst mal, deswegen sind wir Jusos ja von Anfang an gegen eine große Koalition, gibt es jenseits dieser Sondierung Punkte, die gegen eine erneute große Koalition sprechen. Das ist das Wahlergebnis vom 24. September, das ist die Tatsache, dass eine große Koalition Oppositionsführerschaft für die AfD bedeutet. Und es ist vor allem, und das ist mir jetzt mit Blick auf dieses Papier wichtig, so, dass wir schlechte Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der Union gemacht haben. Die Union hat sich verschiedentlich vertragsbrüchig gezeigt in den letzten Jahren. Und wir haben festgestellt, dass das Papier, was von der Union unterzeichnet war, häufig nichts wert war. Und durch diese Brille muss ich mir natürlich auch die jetzigen Einigungen anschauen und muss hinterfragen, inwiefern ist denn das belastbar für eine Regierungszusammenarbeit? Wie können wir uns darauf verlassen, dass das tatsächlich umgesetzt wird? Sie haben eben angesprochen, die Situation in der Pflege und im Gesundheitsbereich. Können sich denn die Krankenschwestern und Pfleger tatsächlich in Zukunft darauf verlassen, dass dann an ihren Löhnen was passiert? Oder wird es ihnen ergehen, wie den Seniorinnen und Senioren, die sich auf eine Solidarrente gefreut haben, oder den Frauen, die sich darauf gefreut haben, dass es ein Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit geben soll? Beides war vereinbart und die Union hat es einfach blockiert. Bei Teilzeit in Vollzeit muss man sagen, da gab es einfach in der letzten Regierung Differenzen und man kam nicht mehr dazu, sich zu einigen, in welcher Größenordnung das stattzufinden hat. Jetzt ist die Größenordnung eher in dem Gesetzentwurf Richtung Andrea Nahles gewandert, nämlich schon ab 48 Personen und aufwärts. Das ist eine SPD-Größenordnung. Ist denn der Bereich jetzt so, wenn er so umgesetzt würde, für Sie zufriedenstellend? Muss man sich nochmal genauer angucken. So wie ich das eben überflogen habe, ist das eine Dreiteilung. Es gibt eine Gruppe von kleinen Unternehmen, da ist es überhaupt nicht vorgesehen. Dann gibt es einen Übergangsraum, ich glaube bis 200 Beschäftigte, wo es so ein bisschen fallabhängig ist und darüber würde es umgesetzt werden. Ja, das ist schon wieder dieser Scheiß, mit dem sie kommen. Rückkehrrecht in, von Vollzeit, Teilzeit, bla bla bla bla. Jedes Mal. Das ist das Wichtigste, was wir zu klären haben momentan. Auf jeden Fall, ja. Ja, also dass die Frauen nicht rechtzeitig wieder komplett schuften gehen, nachdem sie ein Kind gekriegt haben. Da muss doch ein Recht drauf geben. Ja. Also was glauben die auch, was sie mit so Themen anfangen? Also wen glauben die, erreichen die damit? Ich kenne keine Familie, die irgendwie Nachwuchs bekommen hat, wo sich die Frau beschwert hat, dass sie nach einem Monat nicht wieder zurück in den Arbeitsplatz wollte, konnte, keine Ahnung. Ich kenne so Gespräche von normalen Menschen gar nicht. Deswegen wundere ich mich immer, warum SPD irgendwie das hier jetzt total wichtig finde. Also was ich auch ganz lustig finde, was ich auch echt lustig finde, ist bemerkenswert sogar, ist, dass wir jetzt mit dem Familiennachzug ja auch ganz viele Frauen dann zusätzlich hier noch reinbekommen ins Land, aber die alle gehen überhaupt nicht arbeiten, dürfen gar nicht arbeiten gehen, müssen zu Hause bleiben bei ihren Kindern. Ja, OPEX, so. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber auf jeden Fall, also auch, um das von Ewe nochmal aufzugreifen, auch in meinem näheren Umfeld kenne ich nur den Fall, dass die Leute bekniet werden, doch bitte wieder Vollzeit zu arbeiten und die aber sagen, nee, ich will nicht. Ich will lieber mittags nach Hause und dann bei meinem Kind sein. Ja. Oder die müssen, weil sie keinen Kindergartenplatz finden oder eine Tagesmutter oder so. Oder solche Dinge, ja. Das kriege ich immer wieder mit. Also das ist natürlich regional sehr unterschiedlich, aber das ist so die Nummer eins Sache, wie kriege ich meinen Job und meine Kinderbetreuung unter einen Hut. Und das war früher ja auch ein Thema von der SPD. Oder ist es ja in Anführungszeichen immer noch, nur die machen nichts. Schade. Ja, wollen wir noch ein bisschen Kevin oder? Nee, ach, der Alba-Kevin, der kann. Okay. Der kann. Ich finde es gut, dass jetzt der erste Landesparteitag das auch schon abgelehnt hat. Wohl auch nach einer Rede von Kevin, einer ziemlich guten angeblich. Ja, ich hoffe, die SPD entscheidet sich dagegen. Also, wäre mir am liebsten. Der FDP-Digitalexperte Jimmy Schulz fordert die sofortige Aufhebung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, NetzDG. Im Bundestag will er nun dafür Mehrheiten organisieren, auch mit der AfD. Statt Zensur braucht es Expertengerichte und Selbstkontrolle der Unternehmen. Ja, also das mit den Also sollen die doch weiter halt ich overblocken. Humbug, ja. Expertengerichte. Selbstkontrolle der Experten mit Social Justice Experten oder wie mit AA-Stiftung Experten oder was? Könnte ich mir gut vorstellen. Und Selbstkontrolle ist ja das, was gerade passiert. Ja, im Prinzip Selbstkontrolle schon. Unter Zwang. Was soll das? Ja, das war auch einer der Argumente für das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, die wir gehört haben, so nach dem Motto, ja, beim Film und so gibt es ja auch Selbstkontrolle. Also die Argumentation von dem Herrn Schulz bezieht sich halt auch darauf, dass das eine Sache ist, die nicht auf Bundesebene unbedingt entschieden werden sollte, sondern auf Länderebene, was mir immer noch recht sympathisch ist. Ja, was aber beim Internet vollkommener Humbug ist. Also es ist ja schon schwachsinnig genug zu sagen, wir machen einen deutschen Weg im Internet und dann noch mal zu sagen, wir machen 16 deutsche Wege im Internet, ist ja noch bescheuerter. Ja, allerdings, einerseits kann man das harmonisieren, man kann es ja kompliziert machen oder einfach machen. Natürlich wird es immer kompliziert gemacht werden, da stimme ich dir ja zu. Das ist ja der offensichtliche Fehler. Allerdings vom Grundgedanken her ist es doch schon richtig. Und ich würde da halt sagen, dann halt eben keine Regulation. Ja, wenn die Länder sich drum kümmern sollten, es aber nicht können, ja, dann lässt man es halt unreguliert. Das ist doch der logische Schlussfolgerung. Ja, weiß ich nicht. Also der logische Schluss ist, aber... Also das ist im Endeffekt eine Argumentation, die ich zumindest sympathisch finde. Okay. Und sie hebt sich halt ab von der Argumentation der AfD, die ja überall in der Kritik steht. Und was vielleicht ja gleich noch kommt, gibt es ja auch noch Kritik von der grünen Seite, die nochmal aus einer ganz anderen Ecke kommt. Also die könnten das Netzwerkdurchsetzungsgesetz auch VPN-Förderungsgesetz nennen. Also keine Ahnung. So, ich... Ach nee, da sind wir jetzt drauf gekommen. So, wow, so massiver Schaden. Und jetzt haben wir die netzpolitische Sprecher der Grünen, die sagen, dass da massiver Schaden entsteht. Da bin ich jetzt mal gespannt. Die Partei, die Netzfeuerwehr ins Leben gerufen hat. Leute, die bei einem Shitstorm ankommen und grüne Propaganda vertreiben. Ja gut, das waren irgendwelche Leute von den jungen Grünen wahrscheinlich. Also weil das klingt immer so, die Partei, so nach dem Motto, als hätten die einen Beschluss dafür auf dem Parteitag gemacht, sowas zu initiieren, weißt du, deswegen will ich das nur nochmal gerade rücken, dass das irgendwelche Leute waren und nicht die Partei. Ja, aber prinzipiell, ja. Ja, was soll man eigentlich noch sagen zum Netzwerk? Ich glaube, die ganzen Argumente wurden schon sehr vielfältig vorgetragen. Auch in der Vergangenheit. Ja, also. Und lustigerweise, ich meine, jetzt haben sie es halt, aber sie haben es halt dann wieder so nach dem Motto, ja, aber nee, uns erwischen zu Unrecht, so haben wir uns das immer nicht vorgestellt. Ja. Ja, hier wird in dem Artikel auch noch erwähnt, dass er den Unternehmen, also dass er sieht es beispielsweise so, dass die Unternehmen in der Pflicht sind, das zu prüfen, was jetzt reguliert werden muss und nicht der Staat, was halt ein sehr seltsamer Ansatz ist, meiner Meinung nach. Aber er meint halt, er empfiehlt den Unternehmen, mehr Juristen einzustellen. Also, ja, super. Ja, schöne Empfehlung. Ja, das ist ja mal wieder evangelisch.de. Evangelisch.de meint so übel ist das Netz.dg nicht. Ja, wahrscheinlich, weil da ja auch Paragraph 166 StGB mit drin steht, als zu verfolgen. Also der sich mit der Beschimpfung von religiösen Bekenntnissen beschäftigt. Hervorragend. Ja, aber ich habe den Artikel nicht eingereicht. Worum geht's? Ja, das ist auch wieder ein Artikel von mir, da muss ich mein Gedächtnis mal kurz auffrischen, Moment. Also ich glaube, es ging gar nicht um diesen religiösen Paragraph. Es war auch nur eine andere Perspektive auf das Netz.dg, die ich so noch nicht kannte. Ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, aber es lohnt sich, es mal zumindest durchzulesen, ist nicht allzu lang. Ist mal eine andere Perspektive. Hervorragend. Ja, seht es einfach als weiterführenden Link, kann man jetzt einfach nicht viel zu sagen im Stream. Ach, Das hört ja nicht auf mit diesem NetzDG. Der Heiko müsste inzwischen besser wissen, nachdem er selber schon unter Feuer geraten ist. Für der alte Antidemokrat. Man will ja mit dem NetzDG einfach nur den Rahmen einschränken, was Otto-Normalbürger im Internet sagen können. Und das ist jetzt mit Meldeaktionen, wie meldet den Heiko dann auch mal den Maas selber getroffen hat, ist eine schöne Ironie, aber das Problem ist halt, dass man vor der Wahl generell den Menschen die Möglichkeit genommen hat, sich im Internet am Diskurs zu beteiligen. Und dass das Gesetz so auch angekündigt worden ist mit großen Strafen, dass zunächst mal die ganzen sozialen Medienfirmen Panik bekommen und wesentlich mehr löschen wie notwendig. Und jetzt steht Heiko Maas da und verteidigt seine antidemokratischen Maßnahmen. Und das Problem ist einfach nur, ja, Flucht ins Privatrecht, da kriegen wir auch Facebook-Gefängnisse, dass wenn dann tatsächliche Hate Speech oder Volksverhetzung ist, dass die Leute dort einsitzen oder nicht. Also das Problem ist einfach nur, dass es ein Einschüchterungsgesetz ist, damit weniger Meinungsfreiheit herrscht. So, antidemokratisches Gehabe vom Heiko Maas. Also mehr ist es nicht. Alles heiße Luft. Und er windet sich und redet sich schön und im Endeffekt ist es einfach nur ein Schuss komplett nach hinten. Also und ja, holt euch ein VPN. Dann könnt ihr es umgehen. Großartig. Gut gemacht, Heiko. Ja, und dann passiert das, ne? Und ich weiß gar nicht, ist das Motherboard das oder was? Das ist Motherboard, ja. Ja, genau. Jetzt kommen die Damen und Herren drauf, dass dieses Gesetz von Maas auch von Konservativen oder Rechten genutzt werden kann, um linke oder linksextremistische Gegner mundtot zu machen. Ach was, weil vor dem verfickten Gesetz alle gleich sind. Habt ihr schon mal gehört, oder? Ich meine, hättet ihr euch vorher denken können. Aber nein, ihr wart ja zu beschäftigt, die Leute, die davor gewarnt haben, mit den Nazis in eine Ecke zu stellen. Was habt ihr jetzt davon, ihr Vollidioten? Ich find's ganz lustig, wenn der Autor von diesem Artikel auch gemeldet wird, massiv, weil er irgendeinen Scheiß auf Social Media geschrieben hat. Weil das ist das Einzige, was du machen kannst, das ist das zivile Widerstand, dass du rumrennst und irgendwelche Kacke meldest. Nur so merken dann vielleicht die Journalisten, was für ein Dreck dieses Gesetz ist. Na gut, ja, vor allem, guck mal, der hat das nicht gemerkt. Okay. Trolle und rechte Aktivisten verbünden sich auf bla bla bla, um das Gesetz gegen Hassrede in sein Gegenteil zu verkehren. Der glaubt also, das Gesetz ist schon gut, man muss das nur so anwenden, wie es bisher auch mit Linksextremismus war. Rechtsextremismus, ganz schrecklich. Linksextremismus, lass die Kinder doch spielen. Und die haben halt einfach gedacht, das läuft jetzt genauso mit diesem Scheißgesetz. Haben sie sich halt geirrt. Ja, so wurde das Ding ja auch verkauft. Und wenn sie es irgendwie hinkriegen würden, das so zu regeln, würden sie es ja auch tun. Und dann wurden doch auch schon Sachen gemeldet, wo quasi die gleiche Aussage einmal so kam, dann umgedreht wurde. Also irgendwie einmal für, einmal gegen Weiße, einmal gegen Schwarze und so. Und das eine Ding wurde gelöscht und das andere nicht. Ja. Aber es gibt halt auch Sachen, wo dann hier zum Beispiel heute ging rum, dass diese Aktivistin, Zettelkleberin Barbara für eine Woche gesperrt worden ist für irgendwas, was sie gesagt hat. Ja. Und alle natürlich total entsetzt. Und wie kann das denn sein? Ja. Aber ja, so wenig ich dieses Gesetz mag und ich möchte, dass es schnell verschwindet, finde ich halt schon gut, dass diese Medizin ausgeschenkt wird. Ja, musst du ja auch machen, weil ansonsten wird es normalisiert und dann ist es ein normales Tool, ein normales Werkzeug, Leute mundtot zu machen. Und Widerstand kannst du so organisieren, indem du Journalisten meldest, die dann regelmäßig drüber schreiben, weil sie gepisst sind, wenn man sie dauernd meldet. Das ist das Einfachste, wie du negative Presse für dieses Gesetz machen kannst. Was auch faszinierend ist, dass die Leute nicht von alleine drauf kommen, dass es schlecht ist, Meinungsfreiheit einzuschränken. Und hier haben wir jetzt einen wunderschönen Artikel darüber, dass eine AfD-Politikerin NS-Plakate auf Facebook veröffentlicht. Und scheinbar, ich konnte das nicht verifizieren, ich hatte nicht mehr genügend Zeit, aber scheinbar war die vorher bei der Linken. Und entweder ist es dann ein U-Boot oder Hufeisentheorie, aber ja. Es ist interessant auf jeden Fall. Also scheinbar war die vorher bei Die Linke und jetzt ist sie bei der AfD und tut solche Bilder veröffentlichen. Also, ja. Finde ich gut. Ich weiß, ist das strafbar? Ah, ich weiß gar nicht genau. Ja, schwer zu sagen, ne? Wegen Volksverhetzung. Also, es hängt vom Kontext ab. Das Rechte ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, was der Satz da unten unter Auswahl bedeutet, also noch weiterbringt, aber hier das Rechte, da würde ich mir schon Sorgen machen. Ob dann nicht vielleicht irgendwann der Staatsanwalt kommt. Ich würde es nicht posten. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Rechte beispielsweise schon in so einem Katalog drin ist von Propaganda aus dem Dritten Reich, was verboten ist explizit. Ansonsten ist es natürlich immer eine Kontextsache. Ja, und diese Bilder gibt es ja überall im Internet, vor allem auf, es fällt mir sehr oft auf, bei Historical Picture Accounts bei Twitter oder so, die posten halt oftmals halt auch irgendwelche Sachen aus dem Dritten Reich, weil sie da halt mehr Reichweite mitbekommen. Es gibt ja diese Museumsklausel. Hahaha, Reichweite. Ja, natürlich. Also ich denke, die hat das. Ich kenne den Kontext von dem Artikel von vorhin auch nicht, aber es wird wohl auch so gewesen sein, dass sie halt irgendwelche politischen Sprüche und dann dieses Plakat dazu, da ist es natürlich sehr eindeutig. Hm. Hier haben wir einen Artikel im Economist. Deutschland macht mal wieder Reden von sich international, dafür, dass es halt sich nicht so gut verhält. Und ich finde es schön, dass dann die internationale Presse merkt, wie schwer sich Deutschland tut mit dem Begriff Hate Speech, also Hassrede, und dass wir einen Begriff haben, den wir nicht definieren können, aber den wir verwenden, um Meinungsfreiheit einzuschränken, und dass das nicht gut ist, wenn du mit einem undefinierten Rechtsbegriff Grundrechte einschränkst. Ich verstehe nicht, wie das nicht in die Köpfe von den Leuten reingeht. Ein undefinierter Begriff und Grundrechte einschränken. Also du kannst nicht genau sagen, was passiert ist, aber man nimmt dir deine Rechte weg. Wegen irgendwas, was nicht näher definiert ist. Ich verstehe nicht, warum manche Menschen das verteidigen. Also was deren Absichten dabei sind. Also ja, meine Güte. Aber es ist gut, dass die internationale Presse jetzt auch mal sagt, oh, was ist denn da los? Ist das vielleicht ungut, wenn man Grundrechte abbaut? Wer weiß das schon so genau? Da bräuchte man ein Expertengremium, ob Grundrechte gut oder schlecht sind, weil das kann man ja so nicht wissen. Ja, das ist halt nur deine Meinung, weißt du? Das ist nur deine Meinung, komm. Genau, weil es gibt ja böse Parteien, die niemand will, dass sie eine Mehrheit haben, und deswegen kann man Rechte abbauen, weil es gibt ja vorne böse Menschen und deswegen darf man keine Grundrechte mehr haben als autonom. Ja, die sind halt alle menschgemacht, und der Mensch ist einfach inhärent subjektiv und er kann niemals etwas Richtiges zustande bringen. So. Und deswegen, ja, Menschenrechte sind halt alle falsch und so, und deswegen, ja. Und das hat Macron mittlerweile auch gemerkt, und deswegen will er auch ein Fake-News-Gesetz haben, damit man die Demokratie weiter abbauen kann mit merkwürdigen Begriffen, die wieder niemand genau definiert, aber man weiß genau, dass man Dinge verbieten muss, die man nicht näher beschreiben kann, über die es auch keine näheren Studien gibt, wo man nicht sagen kann, wie oft es auftritt, wo aber sich alle Journalisten sich das Maul drüber zerreißen, warum ihre Auflage fällt und warum man ihren Bullshit nicht mehr lesen will. Aber alles, was sich die Leute selber überlegen oder selber mal kritisch nachfragen, das müssen Fake News sein. Go for it, Macron. Ich find's gut. In Frankreich gibt es ja auch schon länger die Tradition, dass bestimmte Ausdrucksweisen nicht gestattet sind. Beispielsweise ist es ja verboten anscheinend in Frankreich, den armenischen Völkermord zu leugnen. Im Gegensatz zur Türkei, wo es genau andersrum ist. Naja. Steuererhöhungen bei vollen Kassen, wie demotivierend. In der Regel verliert die SPD eine Wahl, wenn sie im Wahlkampf ankündigen, die Steuern zu erhöhen. Ja, das ist die Essenz von diesem Artikel. Das war in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren so, noch länger. Aber die haben doch jetzt gar keine Steuererhöhungen im Sondierungsvertrag. Ja. Ausnahmen bestätigen. Die Regel. Der Mindestlohn wird oft gefordert. Oft wird er auch umgesetzt. Oft hat man danach statistische Daten, die belegen, dass der Mindestlohn für die Menschen, die er helfen soll, eher dazu neigt, deren Lebensumstände zu verschlechtern. Und hier hat man über 54 Seiten statistische Daten über einen Fall, wo man in Dänemark den Mindestlohn eingeführt hat und wo das nach hinten losgegangen ist, weil die Gruppe, die dadurch Hilfe erhalten sollte, nach der Legislatur schlechter dran stand wie vorher. Und das ist wieder so ein Punkt, wo man sagen kann, wenn man ein Gesetz macht mit den besten Absichten, weiß man oft nicht, ob das am Ende bei rumkommt, was man mit seinen guten Absichten sich vorgenommen hat. Und da hat man viele Seiten, also 54 Seiten, wo man das nachlesen kann, im Detail. Ja, das ist ganz lustig für die Gamer unter uns. Das ist der Civilization-Mod. Und zwar genau. Gibt es einen Civilization-Mod, da wird im Endeffekt in das ganze Interface noch eine KI eingefügt und man kann zusätzlich Forschungszweige benutzen, wo halt so Sachen wie Data Mining und Artificial Intelligence, irgendwelche Sachen halt erforscht werden müssen nur. Und der Trick an der Sache ist der, dass man halt bestimmte Sachen erforschen muss, sonst nimmt die KI halt irgendwann Kontrolle über das ganze Spiel und tötet halt alle Völker, die es gibt in Civilization. Ja. Hm. Lustig. Sterben die noch auf den Computern von anderen Leuten auch, oder? Also ich weiß jetzt nicht, wie das im Multiplayer-Mod ist, aber ich kann mir das vorstellen. So genau habe ich es mir nicht angeguckt. Ja. Aber macht es mehr Spaß als Civilization 5 mit der Dingsbums-Erweiterung, würde Ice-T jetzt fragen. Also es ist im Endeffekt eine Art Aktivismus von Computerprogrammierern, die gesagt haben, hier, wir müssen so ein bisschen auf dieses Problem hinweisen und außerdem ist ja KI das Buzzword des Jahres 2017 gewesen. Und wieder noch ein KI-Thema, und zwar geht es hier um Angriffe. Es geht um Angriffe auf Systeme, die halt ein Voice-Interface haben. Das kann sowas sein wie Amazon Alexa, aber es gibt ja auch andere Systeme, die ein Audio-Interface haben. Und gut, da werden im Endeffekt für Menschen kaum hörbare Sachen eingefügt, die aber das Mikrofon als Sprache interpretiert und da kann man sich in Sachen reinhacken. Und das Ganze wird natürlich durch Algorithmus und KI noch ein bisschen effizienter, aber das geht über meinen Horizont hinaus. Interessant auf jeden Fall, zumindest in Ansätzen. Ja, scheinbar werden da neuronale Netzwerke verwendet, so ein ziemlich spannendes Ding. Multilayer Perzeptron, ja. Ich habe da meine Probleme mit. Naja, aber was passiert denn eigentlich, wenn defekte Netzteile die Datenrate verlangsamen? Ja, dann funktioniert Netflix nicht mehr und YouTube stockt, ja. Und ach dann, du Kacke. Ja, und dann schimpft man auf die Telekom und auf andere Leute und fordert so Sachen wie Netzneutralität und weiß gar nicht, wovon man redet. Darum habe ich nicht Infrastrukturapokalypse ist ja so ein Meme. Und es hängt halt wirklich manchmal an so wirklich dämlichen kleinen Teilen, wie hier in diesem Fall die Netzteile, die irgendwo an irgendwelchen Servern dranhängen und deswegen wird das Netzwerk komplett verlangsamt. Und ich meine, die Unternehmen haben da halt natürlich einen Investitionsstau generiert, den sie jetzt wieder ausgleichen müssen, aber sie sind alle fast insolvent und darum macht es keiner und ja, ne? Deswegen stocken eure Videos wegen sowas. Gott, die Schafe haben 6,5 Millionen von diesen Scheißdingern gekauft in 2,5 Monaten. Ich verstehe überhaupt nicht, wofür man den braucht. Ich stelle mal hier eine Frage an die gesamte Zuhörerschaft. Schreibt doch mal einen Kommentar drunter, wenn ihr oder jemand, den ihr in der Familie kennt, zu Weihnachten so ein Alexa oder Google Home Ding geschenkt bekommen hat, nur weil halt die Leute keine Ahnung hatten, was sie schenken wollten, dann haben sie das Ding geschenkt. Ich glaube, das steckt nämlich dahinter. Nee, ich meine, ich habe alles getan, um hier Cortana zum Schweigen zu bringen. Dann schaffe ich mir nicht so einen Scheiß an. Oh Mann. Ja, das nur als kleine Randmeldung. Ne? Da ist wohl jemand, der im WikiLeaks-Umfeld war, tot aufgefunden worden. Beziehungsweise, ja, da gibt es ja verschiedene Begriffe für suicided oder was auch immer. bisschen Aluhut, aber ja, Honor the Fallen, sage ich nur. Vor allem krass, dass es schon der zweite ist, ne? Also, wenn ich jetzt der dritte Entwickler wäre, würde ich mir echt Sorgen machen. Das ist alles Zufall. Genau, da ja nichts mit irgendwas zu tun hat, geht es jetzt um WikiLeaks Julian Assange. Ja, da gab es jetzt eine Nachricht, dass erst hieß es, oh, da ist irgendwas in Regierungsdokumenten aufgetaucht. Dann hat Ecuador gesagt, okay, ja, wir haben Julian Assange jetzt die Staatsbürgerschaft mehr oder weniger anerkannt. Und daraufhin hat England direkt gesagt, so, ja, aber das akzeptieren wir so nicht. Das heißt nicht, dass er so einfach ausreisen darf. Also hat sich nichts verändert großartig, aber ja. Ne? Ja, aber er hat irgendwie, gestern hat er dann noch ein Bild von einer Schachpartie von einer Bekannten gepostet und haben die Leute dann auch alles Mögliche rein interpretiert. Das war ganz lustig. Ja, hier sieht man nochmal die Reaktion von der britischen Regierung darauf. Im Endeffekt, ja, für die hat sich die Situation nicht geändert. Aus deren Sicht. Wenn ich jemals Milliardär werde, werde ich in Ecuador investieren. Ecuador! Gutes Land. Viele Zwischenfälle mit Drohnen am Airport Köln-Bonn. Ja, sind die Leute bekloppt oder was? Seid ihr wirklich so blöd, dass ihr die Regeln nicht versteht? Das Schlimme ist ja, die Leidtragenden von dem ganzen Scheißdreck sind am Ende die Leute, die schon seit 100 Jahren Modellflieger fliegen, die sich an Regeln halten, für die das ein Hobby ist und die nicht irgendwelche Idioten sind, die sich so ein Ding für 50 Mark irgendwie beim Mediamarkt kaufen und dann nichts Besseres zu tun haben, als zum nächsten Flughafen zu rennen. Ich meine, wie blöd kann man sein? Genau wie die Idioten mit den Laserpointern. Manchmal frage ich mich wirklich, warum mängelt ihr euch nicht aus der Erbmenge? Und dann gibt es die ganz besonderen Idioten, die Laserpointer auf Drohnen draufpacken und zum Flughafen fliegen. Ja, und den Artikel habe ich auch eingereicht, einerseits deswegen, andererseits werden solche Themen auch immer etwas übertrieben dargestellt, um die Regulierung ein bisschen fester fahren zu können. Köln-Bonn ist ja in den letzten Tagen durch die Presse gegangen, weil die ein riesiges Schlagloch auf dem Vorfeld hatten und deswegen wurden irgendwie Flüge für 3 Stunden, 4 Stunden verzögert und das ging halt durch zumindest viele lokale Pressen durch. Und dieses Problem ist viel signifikanter, finde ich, weil da teilweise wirklich sehr viele Verspätungen zustande kommen. Und das sind nicht nur unbedingt irgendwelche Trolle, die da halt mit ihren Drohnen fliegen, sondern es sind halt auch so Leute wie, mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber so Leute, die sitzen immer an den Flughäfen und filmen die Flugzeuge, wenn sie starten und landen. Ja, aber gerade die sollten doch irgendwie wissen, wie die Regeln sind. Ja, aber ja gut, ich meine, die das professionell machen, machen das bestimmt auch nicht, aber es gibt immer... Und grundsätzlich ist es ja sogar so, du darfst ja damit nicht mal über deinem eigenen Haus fliegen im Endeffekt. Also ich glaube, viel zu viele Leute kaufen sich die Dinger und glauben, sie können dann damit machen, was sie wollen. Aber das ist nicht so in Deutschland. Naja, aber solange noch keine ballistische Rakete drunter geschnallt ist, geht's noch, wa? Ja, es gab ja eine andere Drohnenmeldung auch. Da ist ja so eine russische Basis in Syrien auf einmal von Drohnen angegriffen worden und die wussten halt gar nicht, wer greift uns hier gerade mit Drohnen an? Vielleicht kommt das später auch noch. Mal gucken. Aber ja, aber das gab es auch schon länger, dass sie zum Beispiel aus dem Iran irgendwie Sachen gefunden haben oder... Ich meine, und mit so einem Ding, klar, jeder kann sich eine Spionagedrohne bauen. Der Boeing hat einen Oktokopter Pakete ausliefern. Ich glaube es einfach nicht. Ja, also man muss dazu sagen, dass die mittlerweile halt wirklich ein Entwicklungsstadium erreicht haben, wo die Dinger vielleicht nicht in Serie produzieren können, aber wo es halt doch langsam das, was vor ein paar Jahren halt so als Meme durch die Gegend ging, ja hier Amazon schickt ihre Pakete per Drohne, das könnte doch schneller Realität werden, als wir glauben, tatsächlich. In Deutschland nicht, die kriegen das niemals geregelt. Ja, in Deutschland gibt es immer andere Probleme, aber dann ist auch die Frage, wo reden wir rüber in Deutschland? Ja, hier in der Stadt, wo ich bin, gibt es verschiedene Gebiete, wo Testgebiete sind, wo Pakete per Roboter ausgefahren werden, wo selbstfahrende Autos auf den Straßen fahren. Ne? Also Testgebiete gibt es immer. Ich finde das eine furchtbare Entwicklung. Ich finde, man sollte selbstfahrende Autos, Drohnen und Computer verbieten, weil es nur Jobs wegnimmt. Also stellt euch doch mal eine Buchhaltung vor, ohne den Computer. Alles wieder mit Handschreiben. So schnell hätten wir so viele Arbeitsplätze geschafft. Ja, und dann hätten die Leute keine Zeit mehr, über heteronormative, patriarchale Systeme nachzudenken. Die Frage ist halt, was kostet so eine Drohne? Und wenn du dann die in Amerika losschickst, fliegt die über irgendeine Gegend, wo jemand mit der Schrotflinte wenig Geld haben könnte. Also, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber probiert's mal. Natürlich ist der Sicherheitsaspekt auch immer sehr wichtig dabei, außer dass halt die Drohnen runtergeschossen werden. Es gibt da halt auch diese lustige Sache von den selbstfahrenden Autos, wenn halt irgendwelche Leute mit Magic-Markern irgendwelche Zeichen auf irgendwelche Straßenstoppschilder oder sowas machen, dass die Computer die total anders interpretieren. Also rein vom Sicherheitsaspekt finde ich das natürlich auch keine gute Entwicklung. Oder was ist eigentlich mit diesen Dingern, die wir ständig auch so draußen sehen, so in der Luft, so Vögel? Was ist, wenn da ein Vogel in so eine Drohne reinfliegt und das Ding knallt runter? Dann wird unten jemand rot. Ja. Ich denke, wenn die ersten zwei oder drei Frauen davon erschlagen worden sind, dann werden die sich alle schwarz anziehen, die Frauen, und sagen, die Drohnen müssten weg, die sind männlich. Ja, das ist auch ein sehr interessanter Fall zum Thema. Ja, also hier geht es hauptsächlich um irgendwelche Kleinkriminellen, irgendwelche Drogendealer oder halt einfach nur Leute, die aufgegriffen wurden vom FBI. Also gut, wahrscheinlich nicht Leute, die einfach nur aufgegriffen wurden, schon irgendwelche Kriminellen. Und die tun sich halt damit schwer, die Passwörter von den Telefonen zu öffnen, um an die Daten zu kommen. Wann haben die mit wem kommuniziert und so weiter und so fort. Da gab es einen Fortschritt mit Apple, mit dem Fingerprint-Scanner, weil es wohl irgendwie eine Ausnahmegenehmigung gibt, dass die denen sagen dürfen, hier, tu mal deinen Finger aufs Telefon, dann ist es offen. Und das war wohl genehmigt, aus welchem Grund auch immer. Aber das wissen die ja irgendwann auch und deswegen benutzen sie jetzt wieder Passwörter. Und die wären, das Interessante an der Sache, finde ich, die wären technisch in der Lage, es zu machen, aber sie sind rechtlich nicht in der Lage dazu. So. Und das ist natürlich ein blanker Hohn. Okay, und warum ist Hillary Clinton immer noch auf freiem Fuß? Ich meine, die hat eigentlich Beweise selbst zerstört, nachweislich so, und die ist okay, weil, ja. Naja, aber das ist halt echt seltsam, ne? So, dass die das rechtlich nicht können und aber praktisch schon. Ja. Der österreichische Verein für Konsumenteninformation hat einen langjährigen Rechtsstreit gegen Amazon gewonnen. Der Onlinehändler muss darum seine allgemeinen Geschäftsbedingungen ändern. Wichtigste Punkte sind eine Rechnungsgebühr und die Verwendung von Nutzerdaten. Und außerdem ist eine Produktrezension jetzt nicht mehr automatisch geistiges Eigentum von Amazon. Aber nur in Österreich. Amazon muss seine AGB ändern. Amazon hat in Österreich. Hä? Ja, hier der Punkt an der ganzen Sache ist die, dass Österreich gesagt hat, mehr oder weniger, ja, beziehungsweise das gesagt wurde vom Gericht, ihr könnt euch nicht auf Amazon Österreich berufen oder Amazon in Luxemburg, wo die ja ihre Geschäfte offiziell führen. Entschuldigung, ihr könnt euch nicht auf Amazon Luxemburg berufen, wo die offiziell ihre Geschäfte führen, sondern ihr müsst euch hier verantworten. Mhm. Und wenn ihr bei Amazon irgendwas kauft, da seht ihr auch in den E-Mails, steht überall Amazon SARL Luxemburg. Das heißt, die sind halt nach luxemburgischem Recht hauptsächlich gegen euch gegenüber pflichtig. Und deutsches Recht, was ein bisschen strenger wäre, gilt da nicht sehr oft für euch. Und deswegen finde ich dieses Urteil ein Schritt in die richtige Richtung, dass halt nationale Gesetzgebung nicht mehr so umgangen wird, wie es ja schon bei steuerlichen Sachen der Fall ist. Hast du gerade statt österreichisches Recht deutsches Recht gesagt? Wahrscheinlich. Ich bin gerade durcheinander gekommen. Aber wenn es halt für Österreich, wenn es halt für Österreich so gilt, dass sie sich nicht auf Luxemburg berufen können, würde das auch für Deutschland halt Relevanz haben. Weil es halt bei EU und bla. vielleicht bin ich auch einfach nur aufgeregt und freue mich darüber, dass Amazon so ein bisschen Gegenwind bekommt, weil die sind ja dabei, alles zu kaufen und ich meine wirklich alles. Also, okay. Hier geht es um eine Studie aus den 70ern aus Großbritannien, wo man 11.600 Kinder sich halt angeschaut hat, die über 5 waren und 11.300 Kinder, die um die 10 waren. Und man hat halt mit den IQ-Tests gemacht und man hat viele Jahre später hat man die befragt, was denn so in ihrem Leben passiert ist. Und man hat festgestellt, dass es eine Korrelation gibt zwischen einem höheren IQ, den du als Kind hast, und dem späteren Gebrauch von psychotropen Substanzen in deinem Leben. Das heißt, und umso höher dein IQ, desto größer die Chance? Nee, das ist eine ganz einfache Sache. Das hängt zusammen mit dieser Theorie von der Existential Depression. Wenn du als Kind schon relativ schlau bist und Dinge verstehst, gewöhnst du dir an, Dinge zu hinterfragen und Dinge kritisch zu sehen. Und das wirkt sich irgendwann so weit zu deinem Nachteil aus, dass du dir die scheiß Welt, in der du lebst, halt schön säufst oder schön kiffst oder im schlimmsten Fall Rick and Morty schaust, ja. Ja, genau. Aber warte mal, heißt es, ich habe einen niedrigen IQ, weil ich mich nicht mit Drogen zudröhn? Also du bist ja noch nicht so in der Mitte deines Lebens. Also die Studie sagt aus, dass ausschließlich Menschen, die hochintelligent sind, Drogen nehmen. Ja, das ist die Aussage dieser Studie. Zu 100%. Ja, gut. Okay, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich würde was falsch verstehen, aber ich kann ja nichts falsch verstehen. Ich verstehe immer alles. Heute neue Hexen. Das heißt also, du solltest niemanden, der nüchtern ist, zu deinem Präsidenten oder Präsidentin machen, weil das wird sonst nichts. Also Waffen nur für Demokraten. Die schwäbische Rüstungsfirma Heckler & Koch setzt offenbar auf eine Image-Korrektur. Künftig will der Hersteller von Kleinwaffen nur noch in sogenannten grüne Länder liefern. Gemeint sind rechtsstaatliche Demokratien. Kritiker vermuten dahinter eine Verschleierungstaktik. Also ich sehe hier einfach nur eurozentristischen Imperialismus und das Aufzwängen unserer Werte auf andere Völker. Und ich finde es nicht in Ordnung, dass wir nicht dann alle Waffen verkaufen können. In Koalition, im Sondierungspapier steht übrigens, dass sie keine Waffen mehr in Gegenden, in Länder liefern wollen, die am Jemenkrieg beteiligt sind. Hört, hört. Ja, bestimmt. Auf jeden Fall. Es ist dann auch auf jeden Fall so, dass du nicht mehr direkt in den Jemen das verschickst, sondern dann erst anderes Land nicht und dann kriegführende Parteien im Jemenkrieg. Das heißt, die Saudis würden nichts mehr kriegen. Also dieser ganze. Die kriegen dann nur noch einen Traktor und einen Bausatz dazu, wo man den dann. Also ich kann es halt aus als die Russland-Sanktionen wegen der Ukraine verabschiedet worden sind, habe ich von einem Bekannten von mir gehört, wie er angefangen hat zu fluchen, weil ein Haufen chemische Produkte jetzt halt gebannt sind, sozusagen nach Russland geschickt zu werden. Und er meinte, es ist absolut nervig, jetzt musst du extra Papierkram machen, wenn du was dorthin verschickst. Und er muss dann jeden Tag 10 Minuten länger arbeiten, damit er diesen extra Papierkram machen kann, damit man die, die halt Exportverbote umgehen kann. Weil das ist wortwörtlich dann ein bisschen mehr Papierkrieg und das war's. Aber das wird schon so. Der ganze Heckler und Koch-Artikel, das ist auch ein Audiobeitrag, ist ein Deutschlandfunk-Hintergrund. Also das kann man sich auch anhören. Der Link ist ja in der Beschreibung dann. Da wird einfach auch aufgedröselt, wie da intern dieser Tanz auf dem Kohlen, einerseits wollen wir Waffen verkaufen, das ist unser Geschäftsmodell, wir verkaufen Waffen an alle, aber wir dürfen die jetzt nicht an die verkaufen und dann muss halt mal der zurücktreten und dann müssen wir das verschleiern. Also es ist interessant, sich da halt diese kognitive Dissonanz, in der der operieren muss. Also ich will in so einem Unternehmen nicht arbeiten müssen, das ist echt schlimm. Der schwierige Kampf um die innere Sicherheit. Schweden galt lange Zeit in Europa als ein Land. Jetzt ist es aber eine Diagnose für Geisteskrankheit. In jüngster Zeit machten aber auch immer wieder Gewalttaten wie 18 unaufgeklärte Morde in Malmö Schlagzeilen. Mit einer Verschärfung des Feministenrechts, mehr Polizisten und neuen Konzepten zur Feminisierung der Politik wollen Sie in Fragen innerer Sicherheit wieder die Oberhand gewinnen. Ja, Schweden hat einen Haufen Probleme, die zensieren das Internet und du hast ja regelmäßig Handgranaten, die dort losgehen, was ja vollkommen normal ist und es ist ganz interessant, was mit Schweden noch so passiert. Also, das eigentlich Interessante finde ich hier aber, dass überhaupt sowas berichtet wird, weil sonst heißt es ja, in Schweden ist alles gut, gucken Sie nicht nach Schweden, ist alles super da. Auch hier ist die Quelle der Deutschlandfunk-Hintergrund und genau das, was du gesagt hast, Mars. Man kann sich ja vorstellen, was passiert. Man hört immer wieder was und das wird mal dramatisiert dargestellt, mal wird es klein geredet. Aber gerade die Art und Weise, wie das hier in diesem Titel, in diesem Artikel von dieser Quelle dargestellt wurde, die hat mich wirklich schon fast schockiert, dass die da so klare Worte für finden. Ja, komm, aber spätestens auch nach diesen Interviews von den schwedischen Polizisten vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr oder so, hat man ja eigentlich gewusst, woher der Wind weht. Also, dass da nicht alles, also, dass es da nicht im Bürgerkrieg ist, aber es ist halt auch nicht so eitel Sonnenschein, wie man uns hier erzählen will, indem man uns halt nichts erzählt. Das österreichische Äquivalent zur Arbeitsagentur, ja, schau. Ja, der neue Kanzler Sebastian Kurz wird ja in Deutschland auch immer nett dargestellt auf einem ganz bestimmten politischen Spektrum. Aber der ist ja halt ein Populist und ein Mann des Volkes und es ist halt, ich finde es halt bemerkenswert, dass in Österreich da jetzt doch anscheinend bei den Sozialsystemen sich etwas, ich würde jetzt mal behaupten, zum Schlechteren wendet. Ich wollte mir eigentlich noch so ein paar Meinungen von so ein paar Österreichern einholen, da war ich ein bisschen erfolglos im Vorfeld. Deswegen einfach mal durchlesen und vielleicht mit den eigenen Erfahrungen oder was man weiß aus Deutschland vergleichen. Du kannst ja mal den Buchinger fragen. Ja. Nein. Was soll ich denn machen, wenn ich keine Notstandshilfe mehr bekomme? Bonbon vom Staat. Also, aber was wollen die denn, was ist denn deren Plan? Kannst du es kurz umreißen? Ja, die wollen im Endeffekt Sozialsystemreformen machen, die im Endeffekt zu Einsparungen führen, aber ich kenne das österreichische Sozialsystem leider nicht gut genug. Ich hätte mich da vorher noch ein bisschen informieren müssen. Also bitte die Österreicher und unseren Zuhörern, bitte kommentiert fleißig unter dem Stream und klärt uns auf. Wir wollen wissen, was bei euch los ist. Ja, wir wollen eure gelebten Erfahrungen haben. Vielleicht kann ja auch der Michi in die nächste Sendung kommen. Ja, mach ich, show me the way. Der Kampf ums Wasser in Marokkos Wüste. Ja, das Thema Wasser. Show me the way to the water. Genau, show me the way to the water. Also die ganze Westsahara-Sache ist ja eine ganze Thematik für sich, die lasse ich mal außen weg. Aber im Endeffekt geht es darum, dass dort auch wieder wie überall auf der Welt zu wenig Wasser vorhanden ist, als dass sowohl die Industrie als auch die Bevölkerung als auch die Landwirtschaft ausreichendem Maße bedient werden können. Und dann kommen auch wieder ausländische Konzerne, die irgendwie ihre Flaschen abfüllen wollen und das dann ins Ausland exportieren wollen und so weiter dazu und welche Firmen machen das denn genau? Also ist es wirklich wirtschaftlich erträglich, dass du in Marokko Flaschen abfüllst? Und Also auf Marokko jetzt bezogen, ist es da nicht so das große Problem. Da ist hauptsächlich die Landwirtschaft das große Problem, weil die da einfach keine ordentlichen Bewässerungswege wohl haben. Die müssen halt noch gebaut werden. Aber ich meinte das eher allgemein, nicht auf Marokko. Nee, weil das ist immer so ein Thema, was bei Wasserproblematik mitschwingt, dass ausländische Konzerne das Wasser exportieren auf einen anderen Kontinent. Und nein, bitte gib mir Beweise. Also, dass lokale Farmer zu viel aus dem Boden ziehen oder dass du eine Industrie hast, ja. Aber dass das Wasser von Marokko nach, keine Ahnung, Türkei oder Spanien verschickt wird, bitte belegt es mir. Also wenn ich falsch liege, dann Schande über mein Haupt, aber bitte findet mir einen ordentlichen Beleg. Also. Dazu habe ich auch noch eine Empfehlung, die werde ich auch noch in die Quellen packen. Das ist eine Dokumentation von Arte, die nennt sich Bis zum letzten Tropfen. Das sage ich einfach nur, weil ich diese ganze Thematik mit dem Wasser noch mal ein bisschen pushen will, weil das ist ein Thema, das ist ein wichtiges Thema. Hashi. Das ist schon ein abgefahrenes Bild. Ja, das stimmt. Mhm. Erinnert mich ein bisschen an das Assassin's Creed-Spiel in den letzten Wochen, nur ohne Schnee. Chris gerade nicht da, oder was? Ah, okay. Tja, die Welt ist schon verrückt, ne? Da schneit es in der Wüste, super. Und auf der anderen Seite haben die kein Wasser, 100 Kilometer weiter weg oder so. Oder solche verrückten Zufälle, dass ein koscheres Geschäft genau am Jahrestag von der Attacke Charlie Hebdo abbrennt, ne? Ja, das hat sich spontan selbst entzündet und es ist ein Mysterium, was wir niemals nachvollziehen werden können. Aber wenn wir es rausfinden, waren es garantiert Kartoffel-Alman-Nazi-Rechtsextreme. Bin ich sicher. Das war die Fraktion Buddhisten im Rollstuhl, okay? So. Und ich meine, der Pathos, der da mitschwenkt, gerade diesen Laden abzufackeln am Jahrestag, das ist schon heftig. Also, so, ja. Das waren eigentlich Leute, die bei Gamergate dabei waren, so. Auf jeden Fall. Also, Videospielspiele. Ja. Du siehst ja ganz oft, wie man das in Videospielen so macht, ne? Sachen zerstören, deswegen, ja, passt doch. Sehr merkwürdiger Artikel. Moby wurde anscheinend gefragt, ob er nicht über diese Geschichte sprechen möchte, wo Trump angeblich von Prostituierten angepinkelt wird und Putin das gefilmt hat. Scheinbar haben Agenten ihn angesprochen. Wo ich mich jetzt auch frage, stand dann der Agent vor dir, hat seinen Ausweis gezeigt und meinte, guck mal, ich bin von der CIA, ich will für unser Heimatland hier das Beste, deswegen müssen wir uns um Trump kümmern. Oder bist du irgendjemanden auf den Leim gegangen, der sagt, ich bin vom CIA, mach mal. Also ich, ja, keine Ahnung. Es wird im Artikel auch nicht näher beschrieben, aber ich finde einfach, die Überschrift, Alter, CIA geht zu Moby. So, aber ich meine, vielleicht ist es bei Moby nach den ganzen chemischen Drogen und so auch so ein bisschen wie in A Beautiful Mind. Da hat er ja auch ständig das Gefühl, dass ihn der CIA irgendwie beobachtet und kontaktiert. Mhm. So. Ich meine, ich würde es dem CIA auch zutrauen, weißt du, aber einfach nur so, ich kann die Geschichte halt schwer glauben, so. Also, hatte der einen Ausweis oder meinte der einfach nur, ich bin da, so weißt du. So. Interessante Geschichte. In Frankreich zum Jahreswechsel wurden über 1000 Autos abgefackelt. Und Frankreich hat dann diese Fake News korrigiert und meinte, es sind nur 650 Autos vollständig abgebrannt. Deswegen ist 1000 Autos, die angezündet wurden, nicht richtig, weil nur 650 Autos komplett ausgebrannt sind. Manche wurden nicht vollständig in Brand gesetzt und deswegen müssen wir uns um Fake News kümmern, die im Internet herumgehen. Und das eben, also dass 1000 Autos abbrennen oder 650 ist vollkommen normal, weil wenn du da Fragen stellst, dann machst du dich der Hassrede schuldig. Deswegen, es gibt hier nichts zu sehen und wundert euch auch nicht, warum sowas bei uns in der Presse nicht vorkommt. Aber die MeToo-Debatte, da kann man sofort drauf aufspringen. Aber bei sowas, wer weiß das schon. So. Kann man nicht genau wissen. Das waren unterdurchschnittlich viele Autos, die angezündet wurden. Das war nicht genug. Das so, waren nicht 1000. Ja, das ist ja noch der Witz. Es waren unterdurchschnittlich viele, weil in den Jahren davor, seit 2005, es immer weniger werden. Ja, und in Tunesien geht mal wieder richtig die Wutz ab, nachdem sich das nach dem sogenannten arabischen Frühling etwas beruhigt hatte. Gibt es jetzt wieder Proteste? weil die Preise hochgehen und die Lebensqualität halt immer noch scheiße ist. Ja, und das, die Regierung hat halt mal einfach 150 Leute einkassiert, um dem Ganzen die Spitze zu nehmen. Weiter unten steht auch, also die Authorities, also die Polizei, hat 4 Männer verhaftet, die Molotow-Cocktails in eine jüdische Schule geworfen haben, sagte das Innenministerium. Aber sie hatten keine religiöse Affiliation und wollten nur etwas Chaos stiften. Ja, da steht ja auch, sie hätten Dutzende öffentlicher Gebäude angezündet, so wie man das als ordentlicher Protester halt macht. Macht ja auch Sinn, weißt du, so. Es ist schon okay. Und dann traut sich der Trump echt bei manchen Ländern von Shithole zu sprechen. Verstehe ich überhaupt nicht. Ja, ich auch nicht. Also vollkommen unverständlich. Und bei Tunesien ist es gerade so, also ich hoffe, dass das Land jetzt die Kurve kriegt, weil es ist so vom arabischen Frühling das einzigste Land, was irgendwie annähernd in Richtung Demokratie läuft und wird auch stark subventioniert von der EU und vom IWF und man pumpt einen Haufen Geld rein. Also wir bauen dort wortwörtlich Straßen und Schulen und mich würde es echt freuen, Autobahn, wenn die Tunesier die Kurve kriegen. Also hier geht es um den Iran, wo nichts passiert ist. Und in dem Artikel wird halt darauf eingegangen, dass bei vorherigen Protesten die Unruhezentren eher in den großen Städten lagen. Und diesmal hat sich die Situation geändert. Die Unruhezentren liegen halt auch in kleineren Städten. Und nach einem Erdbeben und zu wenig Hilfe für die Leute und generell dem Cutten von Subventionen, die umgeleitet worden sind in halt ihre Revolutionsgarde und Militär, sind die ganzen Leute auf dem Land halt ziemlich angepisst. Und ja, Iran hat halt strukturelle Probleme. Du hast viele junge Menschen und eine Diktatur versucht in der Regel die Machtstruktur zu stärken, also Atomprogramm voranbringen, Revolutionsgarden und Militär. Dann tust du die Leute nicht ordentlich versorgen, also die Bevölkerung, und wenn du dann 90% Arbeitslosigkeit hast, dann ist es halt relativ einfach, eine Demonstration zu machen, und ab einem gewissen Zeitpunkt kannst du ja auch nicht alle Leute niedermähen, also mit Gewalt. Also wenn irgendwann die Stimmung umschlägt und du mal ein paar hundert Leute erschossen hast nach einer Demonstration, kippt die Stimmung, weil die Armee dann halt auch irgendwann nicht mehr das macht, was jetzt die Machtstruktur von oben gerne haben möchte. Und das wird interessant, wie das mit dem Iran noch so ist, weil generell ist halt ein autoritärer Staat immer sehr, sehr instabil, weil, ja, ist halt ein autoritärer Staat, wirkt nach außen stark, ist aber extrem schwach. Und der ist ja jetzt auch schon durch Jahrzehnte von Sanktionen geschwächt und das Ölgeschäft läuft wahrscheinlich auch nicht mehr so toll wie für alle anderen Ölländer. Ja, ja, aber Leute, das ist alles nur eure Meinung, okay? Das denkt ihr. Mhm. Das stimmt. So, polnischer Regierung, ne? Die könnten ihr Land aus der EU rausziehen. So. Hat das Walross gesagt. Da gibt es einen Polexit. Also der Präsident Lexit vom European Council, also unser Overlord quasi, der Donald Tusk, der rantet, also es wird ein bisschen beschrieben, wie er über Polen rantet, dass ja die Präsidenten nur ihre eigene Macht wollen und dass sie Nähe zu Putin haben und so ein paar andere Buzzwords trifft er auch. Auf die Flüchtlingssache geht er seltsamerweise gar nicht so stark ein, was ja eigentlich normalerweise denen auch immer sehr vorgehalten wird. Aber worum es hier konkret geht, der Anlass ist halt eine Reform, die es gegeben hat in Polen, dass die Besetzung von Richterstellen anders geregelt wird, wie es vorher war. Also dass die Politik quasi, also unterm Strich betrachtet, haben Politiker jetzt mehr Einfluss darauf, wie Richter besetzt werden können. Allerdings ist es auch nicht so, dass sie direkt sagen können, hier, du Richter jetzt und du nicht Richter jetzt. So. Ja, also, klar. Es ist halt immer sehr kompliziert. Man geht eher in die Richtung von einem System, was dem Deutschen ähnelt, aber niemand weiß es so genau. Also, genau, es ist eine Kontroverse, ob das jetzt wirklich schlimm ist für das politische System in Polen oder nicht. Es wird natürlich, wenn es eher so wird wie in Deutschland. Also. Ja, in Deutschland haben wir nämlich ironischerweise ein ähnliches System zur Besetzung von Richtern, wie es da halt kritisiert wird in Polen. Allerdings haben wir natürlich ganz andere sonstige Systeme in Deutschland. Also es ist halt eine schwierige Diskussion, aber es wird halt wieder schwarz-weiß gemalt. Weißt du, aber es ist halt, keine Ahnung, man muss doch auch irgendwie Souveränität einem Land überlassen, oder? So. Das Ding ist doch auch, ja, Polen geht in die Nähe Putins, Russlands. Ja, meine Güte. Auf keinen Fall, nein, das kannst du vergessen. Das kannst du komplett vergessen. Die Russen, die Polen werden alles tun. Die werden sogar Muslime einwandern lassen, bevor sie sich zu Putin gesellen. Das kannst du vergessen. Mhm. Ja, schon gar nicht mit der Piss-Partei momentan. Die Piss-Partei ist nämlich hier die vom Kaczynski. Und der andere Kaczynski-Zwillingsbruder ist bei diesem mysteriösen Flugzeugabsturz in Russland umgekommen. Und das halten die denen ja heute noch als Anschlag auf die polnische Souveränität etc. Also das kannst du komplett vergessen, dass Polen sich in Richtung Russland entwickeln. Das würde das Volk auch nicht mittragen. Die haben alle noch die Nase so voll. Also ja, das habe ich direkt erster Hand. Ich finde es halt auch lustig, wie dann... Ich habe keinen Polen getroffen, der ein gutes Wort für Russen über hatte. Keinen. Und ich habe viele. Das ist voll gemein, okay? Das ist Russophobie. Ja, das Ding ist halt auch so, wie stellen Sie sich das vor, dass Sie die Sowjetunterdrückung sofort vergessen? Keine Ahnung. Ja, jetzt ist ja alles gut jetzt. Du warst mir böse, aber jetzt ist gut, jetzt komm. Ja, das ist wie mit den Ungarn und den Griechen. Die haben auch 200 Jahre nach den letzten abgezogenen Osmanen noch nicht verdaut, was da passiert ist. Ja, und die haben auch, also, haben auch keinen Bock drauf. Eine Sache muss ich noch dazu sagen. Und zwar ist es ja nicht nur so, dass der Donald Tusk gerantet hat, sondern dass jetzt Schritte eingeleitet wurden, den sogenannten Artikel 7 zu triggern. Das würde im Endeffekt bedeuten, dass die EU nicht nur Geld von Polen verlangen dürfte, sondern dass die Polen oder die polnischen Abgeordneten halt im Endeffekt kein Stimmrecht mehr hätten in Europa. Ja, dann würde ich mich verpissen, wenn ich die Polen wäre. Also genau das, was Tusk voraussagte. Was soll das denn? Ja, aber das wäre nicht nett, okay? Wir haben doch so einen tollen Baumclub hier zusammengestellt, okay? Das ist ein Scottish leader says he will look at independence vote by the end of the year. Scottish Leader says he will look, ja, hast du gerade vorgelesen, nicht? Also sie wollen es dann nochmal versuchen, oder was? Boah, es ging, der ganze Text ist in einer Minute zu lesen. Wow, was ein Text. Richtige Nachricht hier. Trump deserves credit for Korea talks, says President Moon. Ja, was ist jetzt die Erklärung dazu? Ja, irgendwie ist es ja komisch, ne? Jetzt... Wo die Nordkoreaner da mit Olympia und sie wollen ja auch ihre Mädchenband nach Südkorea schicken, die fahren auf einmal Schmusekurs, dann kommt der Putin aus dem Gehölz und sagt, dass der Kim gar nicht so ein schlechter Kerl ist, dann sagt der Trump sowas Ähnliches, dann kommt der Südkoreaner und lobt Trump dafür, wie toll er das mit dem Kim gemacht hat. Ich finde es schon ein bisschen gespenstisch, was da gerade abläuft. Also ich muss sagen, ich finde das sehr gut, weil... Man kann jetzt von Nordkorea halten, was man will, aber was der immer wieder zu Protokoll gegeben hat, ist, ich will normalere Beziehungen mit meinen Nachbarländern und das ist in jedem Fall die Voraussetzung dafür, dass es dem Volk besser geht. Weil dass es da eine Revolution geben wird, sei sie jetzt von innen oder von außen gesteuert, die da das Regime wegfegt. Ich glaube mal, da hat keiner irgendwie Illusion, dass das nochmal von außen gesteuerte Sache, die das Regime wegfegt, sowas sollten wir einfach vergessen. Wir sollten aus der Geschichte endlich mal was lernen. Das macht alles keinen Sinn. Ja, du musst den Leuten auf Augenhöhe begegnen. Und selbst wenn sie sich selbst irgendwie höher oder niedriger stellen, musst du sie eben auf Augenhöhe dann halt heben oder senken. Es ist doch ein kommunistisches System. Menschen wollen frei sein, egal wie viele Jahrzehnte Unterdrückung du hast. Nach einer Weile haben die Leute keinen Bock mehr drauf, weil Kommunismus einfach nicht funktioniert. Und mit egal wie viel Social Engineering du kannst aus dem Menschen Wesen machen, wie lange das schon funktioniert in Nordkorea. Das ist schon bitter. Ey, Will, das ist deine Meinung. Nordkorea ist funktioniert seit zwei Jahrzehnten nicht mehr so gut. Also. Ja, aber gut, das System hat halt noch sehr viel Spielraum, sich zu öffnen. Also ich will nicht, dass es so klingt, als ob ich das irgendwie gut finde, was da passiert. Ganz im Gegenteil. Ich sehe es halt pragmatisch. Die haben jetzt die Möglichkeit, sich zu öffnen, wenn sie Handelspartner im Ausland finden. Dadurch können die halt einen Wohlstand erzeugen, mit dem die Volk wieder irgendwie einigermaßen befriedigen können und dass sie halt nicht die Revolution machen. Und ja, man kann jetzt natürlich sagen, okay, warum bombardieren wir nicht Nordkorea? Das kann ja nicht sein. Wir stärken das Regime da, wenn wir jetzt mehr Handel mit denen treiben. aber ich weiß nicht. Ne? Wandel durch Handel. Ja, aber wenn wir uns mal zurückerinnern, hatten wir diese Phase ja schon mal. Ja. Wo es hieß Annäherung, Handel, bla bla. Und dann, irgendwann kam dann wieder halt die Atomrakete um die Ecke. Weißt du was, du musst einfach, als Nordkorea musst du halt einfach anfangen, deinen Bürgern zu erlauben, Nein zu sagen, okay? Du musst ja, das zulassen. Nein heißt Nein. Also mach mal, Opel. Sehr geehrter Herr Nordkorea, Sie würde nicht so gemein sein. Sie machen Pfui-Pfui-Sachen mit ihren Gulag-Geschichten. Bitte folgen Sie mir auf Twitter und abonnieren Sie die Weltraumaffen. Ja. Und dann gibt es dann so eine Best-Timeline, wo dann Nordkorea so aus ihrem Kommunismus rauskommt wegen Weltraumaffen. Wer bezahlt die UN in Wirklichkeit und die anderen multinationalen Organisationen? Soros. Das findet ihr heraus, wenn ihr in unsere Quellen guckt. Das sind interessante Zahlen, eine gute Übersicht und das solltet ihr euch mal ein bisschen Zeit nehmen, um zu gucken, wer denn was finanziert. Die UN hat sich auch entblödet, zu MeToo irgendwie wieder mal ihre tolle Statistik zu twittern, dass irgendwie nach einer Umfrage so und so viele Frauen von so und so viel. Das waren wieder diese unsäglichen Zahlen, in die alles vom auf dem Schulhof schubsen bis Vergewaltigung zusammengerechnet war. Ja, die lernen es auch einfach nicht oder sie wollen es nicht anders. Könnte natürlich auch sein. Ach, da haben wir die Drohnen. So sahen die aus, oder was? Die sind auch gar nicht geflogen, wenn die so aussehen. Also das war die Munition. Im Endeffekt, die Drohnen sahen selber noch viel abenteuerlicher aus. Die waren teilweise mit Styropor und Duct Tape und anderen Sachen zusammengebunden. Und das war im Endeffekt die Payload, die hatten. Naja, wenn es fliegt und knallt, dann ist doch scheißegal, wie das Ding ausgesehen hat. Klar. Ja. Das ist buchstäblich der Slogan der russischen Soldaten, bla Armee. Ja, aber die Russen, also das russische Militär war halt sehr überrascht, weil das ist denen wohl vorher noch nie passiert. Dann ist es auf einmal massiv passiert und dann haben die sich halt noch über so Sachen beschwert wie, ja, das ist aber seltsam, dass genau zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug da gekreist ist. Ja, aber ich meine, solche Sachen, Know-how bräuchten, dass sie nicht selbst aufbringen könnten, weißt du, also. Ja, also das ist ja nur die Story, jemand, was da passiert ist jetzt. Wenn Ahnung hat von Aerodynamik, der mir so ein Ding zusammenbaut, im Endeffekt ein fernsteuerbares Flugzeug, ein großes und fertig. Das brauchst du keine USA für. Brauchst du einen Modellbau-Freak mit Allah-Fimmel. Ich möchte an dieser Stelle auf eine Person hinweisen. Scott Adams heißt sie. Das ist ein Amerikaner. Der ist bekannt dafür, dass er so Comics zeichnet, Dilbert Comics. Aber der macht halt auch so ein paar andere interessante Sachen. Und der stellt ab und zu mal so ein paar Theorien auf. Und es ist halt seltsam, dass irgendwie die ganzen Theorien, die der aufstellt, nach und nach so tatsächlich passieren. Das ist beispielsweise hier genau das, was hier passiert. Das ist auch eine Theorie, die der aufgestellt hat vor über einem Jahr oder so. Also Scott Adams kann ich empfehlen, ist zumindest amüsant. Nicht verwechseln mit Grizzly Adams. Oder die Adams Family. Alter, wir sind ja schon vier fast zum Schluss gekommen hier. Aber erst 10:15. Ja, ne? Es ist echt früh heute. Die Chinesen nehmen unseren Plastikmüll nicht mehr. Was machen wir jetzt mit den ganzen Pfandflaschen? Ernsthaft? Ja, die können die selber raspeln und zu Fäden spinnen und eine Polyesterindustrie aufbauen. Das ist ein massives Problem, was die Industrie im Moment hat, weil sie nicht mehr wissen, was sie mit den Pfandflaschen machen wollen. Wisst ihr was, wir schießen sie einfach in die Sonne. Ja. Wisst ihr noch, als wir die Dinger damals aus Glas gemacht haben, die konnte man spülen und immer wieder benutzen. Glas? Nein. Plastik hat halt schon seine Vorteile, weil es halt Vorteile hat so. Aber es ist schon ziemlich krass. Ja, es ist aber schon ziemlich krass. Also mir war das auch gar nicht bewusst, dass es jetzt einfach zugemacht wurde. Wow. Hier geht es um eine Dokumentation über eine Generation innerhalb von Nordkorea, die während der Hungersnot in den 90ern angefangen haben, sich dem Kapitalismus zuzuwenden, weil die Leute reihenweise verhungert sind. 2 Millionen Menschen sind gestorben und weil die Regierung nicht in der Lage war, grundlegende Dinge für ihre Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, gibt es sozusagen geheime Märkte, wo auch die Regierung nicht mehr ordentlich einschreitet, weil die ja eigentlich im Kommunismus nichts zu suchen haben. Und du hast halt sozusagen eine kleine Generation von Kapitalisten, die in kleinen Rahmen kleine Märkte organisieren. Und dieser Film versucht es einzufangen, was denn diese Menschen so tun. Hab die Doku aber selber auch noch nicht gesehen. Also, ich würde es nicht antun, sie Millennials zu nennen. Das ist auch irgendwie schon zynisch. Super hippe, abgehungerte Millennials auf Nordkorea sind nicht anders als du. Es wäre mal auch interessant zu schauen, was Nordkoreaner zum Islam denken. So. Warum? Warum? Ja. Okay, das hört sich apokalyptisch an. Warte, was? Es hört sich sehr apokalyptisch an. Es ist aber tatsächlich gar nicht as bad as it sounds. Es bedeutet im Endeffekt nur, dass nicht überall die Wasserpegel an den Küsten unbedingt steigen werden, weil sich halt unter Wasser halt auch Sachen deformieren werden. Aber es ist halt eine sehr catchy Headline. Ja, über 20 Jahre, so über die vergangenen, haben sich halt im Ozean so, der Boden hat sich um 0,004 Inch halt tiefer gesetzt und ist jetzt ein bisschen größer geworden jetzt in den kurzen Zeitraum dann noch so, ist auch keine Ahnung. Coalition Analysis warns of potential Islamic State Resurgence, natürlich. Nein, echt? Klar, ja, das ist eine Idee, okay? Das ist eine Idee. Leute werden dieser Idee folgen. Wir haben Leute jetzt schon gehabt, zu denen, die halt Terrorattacken gemacht haben, zu denen ISIS sich bekannt hat, aber diese Leute waren niemals mit ISIS in Verbindung. Sie haben einfach nur die Idee genommen, die sie da propagiert haben und sie umgesetzt. Naja, die haben die genauso besiegt, dass sie die Taliban besiegt haben. Die sind halt echt nicht zu retten. Ja. In dem Artikel geht es halt darum, dass innerhalb von Syrien und Irak du einen Haufen Taschen, also Taschen in Anführungszeichen hast, wo du halt lokal noch einen Haufen IS-Kämpfer hast, die sich nur zurückgezogen haben und sich jetzt in der Zivilbevölkerung verstecken und die wahrscheinlich wieder anfangen werden, Quatsch zu machen. Interessant wird es, ob der IS versucht, wieder ein Gebiet zu erobern oder ob sie sich komplett auf Propaganda-Operationen und Terroranschläge beschränken werden. Ja, schon ziemlich krass, ne? Schon echt krass, aber hey, ist schon okay. Wir können ja nicht über die ganze Religion was sagen, das ist ja nur unsere Meinung und wir sind ja eh alle gesellschaftlich vorangenommen. Das können wir, aber solche Gruppen, es sind ein permanenter Zustand, wenn sich der Islam nicht verändert. Es gibt über 100 verschiedene Reformorganisationen innerhalb des Islams und wenn die keinen Erfolg haben werden, dann wirst du Gruppen wie den IS permanent sehen. Warte, willst du mir sagen, dass es schlecht ist, dass es den IS gibt? Das ist doch hier Diversität. Nein, es ist einfach nur natürlich mit dem Islam, also... Hey, aber guck mal. Reden wir jetzt über Shithole Nations oder was? Ja, hier ist eine Liste, ja, von Ländern, die 2018, also dieses Jahr, ja, current year, ja, bankrott gehen könnten. Und wir haben Äquatorialguinea, Haiti, Simbabwe, Mosambik, Südsudan, Jemen und Venezuela. Venezuela? Ist noch nicht pleite? Da ist doch nichts mehr. Naja. Die Leute verhungern. Ja, die Leute gibt es da noch. Es gibt noch Leute. Ja, Alter, ja, Venezuela ist so am Arsch, ja. Meine Fresse. Das ist so krank. Leute gehen da einfach, steinigen da einfach Kühe, weil sie einfach Bock haben, irgendwas zu essen. Nein, OPEX, das ist Kapitalistenpropaganda, die du von den Corporate Media Leuten aufgezogen hast. Es gibt halt einfach Fotos, wo du einfach so, hier würde man gefrorene Lebensmittel lagern, wenn es welche zu lagern gäbe. Ah, das Problem mit Venezuela ist halt, dass es dann nur die zwei Extreme geben wird. Also es gibt entweder halt diesen Schwachsinn, den Maduro macht, oder es wird eine reine Neokon. Kapitalsklavenmaschine für Amerika. Das ist das, was mich an ganz Südamerika ein bisschen traurig macht. Ja, schon. Aber ich glaube, man könnte dann aus Solidarität den Leuten aus Venezuela sagen, ihr könnt gerne nach Amerika kommen, so. In diesem Buch geht es darum, dass Demokratie auf dem Rückzug ist und was man tun kann, um diesen Rückzug aufzuhalten. In 70 Ländern hast du Indikatoren, die darauf hinweisen, dass die Demokratie sich, also weltweit am sich zurückziehen ist. Ja, meine Theorie dazu ist ja so ein bisschen, dass die Demokratie halt dazu neigt, halt auch so Dynastien und Adelsschichten zu bilden und dass Demokratie nach einer Zeit einfach verkrustet, ja. Weil immer die gleichen Leute Einfluss haben, die ihr Vermögen noch vergrößern, die ihren Einfluss noch vergrößern, die ihre Kinder in den nächsten und nächsten Job und deren Kinder und irgendwann ist die Demokratie halt so erstarrt, dass die Subjekte der Demokratie, nämlich die Bürger, sie halt nicht mehr als Demokratie wahrnehmen, sondern als eine Elitendiktatur. Ja, besonders hilft da auch nicht dieses ganze ideologisch einseitige, versiffte Zeug, was die Linke macht. So. Das hilft dann gar nicht. Mhm. So, da willst du dann auch gar nicht mehr so wirklich da mitmachen und dann wirst du selbst irgendwie ein bisschen so ein Ekelgefühl haben, vor allem, was das Zeug anfasst. Das schon krass, aber wow. Ja. Nee, man sollte auf jeden Fall Menschenrechte beibehalten, auf jeden Fall Meinungsfreiheit, auf jeden Fall Zensur bekämpfen, wo man sie findet. Oh, es ist halt echt frustrierend. So. Zweifel für die Freiheit. Ja, naja. Aber wisst ihr, es ist schon ganz interessant, wie wir uns gerade so, in welcher Zeit wir uns befinden. Die meisten Leute sagen ja halt immer so, ich bin zu spät, um irgendwie was neue Kontinente zu entdecken geboren, ne? Und zu früh, um auf einem Planeten zu existieren. Aber genau, ich bin gerade zur richtigen Zeit geboren. Ich kann die Kulturmarxisten zerschmettern. Ja, das ist genau das. Ich sehe es halt so ein bisschen wie das Ende der Römischen Republik. Hm. Es war ja auch sowas, dass halt immer mehr eingerissen ist, Vetternwirtschaft etc. Vorher war es ja klar, irgendwie Ämter werden nach strengen Regeln verteilt und nur für bestimmte Amtsperioden. Und irgendwann hat man das halt aufgeweicht und bei Cäsar hatte man den Salat und Augustus hat es dann fast gar nicht mehr für nötig gehalten, sich überhaupt noch dieser Maskerade zu bemühen. Ja, also und daran, ja, es war zwar dann eine gute Zeit fürs Römische Reich, aber die Römische Republik war damit zerschmettert und das wird uns auch passieren. Es ist halt schon echt spannend zu schauen, wie sich Sachen entwickeln und was in Zukunft passiert, aber das Wichtigste ist, dass ihr euch nicht gendern lässt. Das ist das Wichtigste. Und dass jetzt zum betreuten Denken zu den Weltraumaffen kommt. Ja. Und bringt eure Freunde und Familie hier, Familiennachzug bei den Weltraumaffen. Bringt alle eure Freunde vorbei hier, ab geht's. Weltraumaffen Public Viewings, auf geht's. Ja, Mann. Das ist aber auf jeden Fall toll. Danke, dass ihr zuhört. Danke. Lasst euch nicht unterkriegen. Und schreibt uns mal in die Kommentare, ob wir euch eher deprimieren oder ob wir in der Lage sind, euch aufzuklären mit dem, was passiert. Weil irgendwie ist so der Zweck ist nicht, euch schlechte Kunde zu bringen, sondern eher so zu vermitteln, was denn passiert und euch eher zu empowern, anstatt runterzuziehen. Und ich weiß nicht, ob uns das gelingt. So schreibt es uns das mal in die Kommentare, ob wir euch eher traurig oder glücklich machen mit unserem tollen Coverage, also mit unserer wunderbaren Darstellung der Wochenereignisse. Ja. Ciao, Leute. Gehabt euch wohl. Tschüss. Ciao, ciao. Mau.